Manche sagen, das Leben wird dich verprügeln, dein Herz brechen, deine Krone stehlen. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Also zumindest zwei von den Weltraumaffen sind da. Aber das bessert sich vielleicht noch. Obwohl man momentan ja das Gefühl hat, irgendwie bessert sich gar nichts. Egal was irgendwie. Aber siehst du, kaum habe ich es gesagt, sind wir auch schon zu dritt. Mir ist die Spinne abgegangen vom Mikrofon. Ziemlich umständliches Gebastel. Na, sowas. Was lachst du? Was kennen die Leute? Ich habe einen Spinner vorm Mikrofon, aber keine Spinne am Mikrofon. Ja, so eine drumherum, so eine Halterung ist das. Nee, ja, ich weiß ja. Siehst du, kennst du nämlich doch. Nee, ist mir zu gefährlich. Am Ende beißt mich die Spinne und ich muss dann New York retten. Und überall Regenbogenfahnen aufhängen, da habe ich keine Lust drauf. Ach so. Sind wir ja, schon online, ja, ne? Steigen wir gleich ein. Ja, wir sind schon live. Schon lange. So lange, ja sicher. Hier übrigens kein Schlomo heute. Ja, stimmt. Heute wird es ein bisschen mau wahrscheinlich von den Zuschauern her. Weil alle super Chats einwerfen für Schlomo. Na gut, machen wir trotzdem. Das ist Katja Adler. Katja. Ja, und die haben Naomi Seibt, wir haben Katja Adler. Ach so. Oh. Ja, auch wenn ich damit beginne, keine Angst, es wird jetzt kein großer FDP-Programmpunkt hier. Ich habe nur die Katja Adler mal rausgenommen. Und die sagt ja, auch wenn das Ergebnis für die FDP schmerzt, freie, gleiche und geheime Wahlen sind die Essenz unserer Demokratie. Oh Gott, unsere Demokratie. Gut. Die Menschen haben entschieden, welche Politik sie für sich für Deutschland wünschen. Die Mehrheit ist konservativ, bürgerlich, rechts. Doch die FDP spielt im Augenblick keine Rolle mehr. Ja, keine Rolle würde ich nicht sagen, aber so gut wie keine Rolle. Wir können ja auch gleich nochmal hier Hamburg-Wahl ist ja auch, ne? Das auf dem Schirm. Ja. Oh ja, stimmt. Ich werde mal eine Wahlseite aufmachen. Nun muss endlich eine wahrhaftige Aufarbeitung der Ergebnisse der Wählerwanderungen und der gemachten Fehler erfolgen. Oha, Fehler. Fehler wurden gemacht. Tja. Dann wird man klar und eindeutig zu dem Ergebnis kommen, dass es eine linke FDP nicht braucht. Eine FDP, die zum Beispiel eine Ferda Attermann auf den Posten der Antidiskriminierungsbeauftragten gehoben hat, ja, will ich noch einfügen, oder überhaupt den Posten des Antidiskriminierungsbeauftragten noch nicht abgeschafft hat. Also die Selbstbestimmung so weit getrieben hat, dass sich jeder Mann und jede Frau einmal im Jahr selbst das Geschlecht aussuchen kann, die klimaideologisch begründete Heizungsgesetze, Atomkraftausstiegs- und Verbrennungsausvorhaben bereitwillig ermöglichte, die ein Bürgergeld mitkreierte, das die eigene Leistung negiert oder die sich in den linken Block gegen rechts einreiht, selbst wenn es gegen die FDP geht und die Abstimmung davon abhängig macht, wer mitstimmen könnte. Eine linke FDP und Ermöglicher einer linken Regierung braucht unser Land wahrlich nicht, wie der Wähler nun eindeutig gezeigt hat. Wohl aber eine liberale Kraft, die individuelle und unternehmerische Freiheit und Verantwortung wieder klar als das definiert, was es ist, der Ursprung und die Voraussetzung für individuellen und unternehmerischen Erfolg, Wachstum und Wohlstand. Ja. Und ich sag mal, Hamburg wird dir nicht gefallen. Na, werden sie überhaupt aufgeführt, oder? Nee, bei dem ZDF sind sie tatsächlich unter den Sonstigen. Also wir können ja mal kurz über die Prognose schauen. Ich habe hier die ARD, 33,5% SPD, wobei man ja dann schon fragen muss, brauchen wir Hamburg eigentlich? Ja. 17,5% Grüne, wobei sich halt auch wieder die Frage stellt, brauchen wir Hamburg so dringend? Oder können wir das vielleicht irgendwie an China verpachten oder so? 19,5% CDU, immer noch 8,3% Zuwachs, obwohl die Leute sehen durften, wie schnell Dinge kassiert werden, die CDU im Wahlkampf behauptet. Auch hier hat die Linke ein bisschen zugelegt, 2,42% auf 11,5%, was mich wieder die Frage stellen lässt, wofür wir Hamburg überhaupt brauchen. 8,5% AfD, plus von 3,2% selbst in Hamburg. Und dann kommen wir zur FDP mit 2,3% und einem Minus von 2,67%. Sieht das aus, als würde das wieder nichts werden mit der Bürgerschaft, wenn es da auch nur 5% der Hürde gibt. Aus. Aber ich weiß das in Hamburg nicht genau. Ja, ist so. War ja beim letzten Mal auch schon so, wenn ihr euch erinnert. Ja. Da waren ja auch die Freunde des Konstantin Kuhles angetreten. Er hat auch jede Menge Wahlkampf da gemacht, beim letzten Mal zumindest. Und auch dieses Mal war es so, dass er lustigerweise jetzt am vergangenen Sonntag, wo ich ja hier bei dieser Wahlparty in Anführungsstrichen in Hannover war und da ja auch diverse niedersächsische Bundestagsabgeordnete da getroffen habe, aber Herr Kuhle, der ja niedersächsischer Landesvorsitzender ist, immer noch, der war da nicht und wie ich hinterher gemerkt habe, war der in Hamburg, also mit Ria Schröder und Kollegen da am Feiern und Herr Kuhle kommt ja nun aus Göttingen und wenn er mal guckt, wo Göttingen liegt und wo Hannover liegt und wo Hamburg liegt, dann ist es eigentlich, ja, gibt es eigentlich keine richtige Erklärung dafür. Aber naja. BSW 2,10%, 2,10%, Entschuldigung. Volt 3%, Chris, das tut noch mehr, glaube ich, als die niedrige Zahl für die FDP, dass die Flachpfeifen von Volt aus da noch deutlich mehr kriegen, also ein bisschen mehr kriegen. Naja, der Rieck hat ja gestern erklärt, wo die Probleme in der FDP liegen, beziehungsweise wieso die da so ja, unterschiedliche Richtungen anstreben. Ja, aber das habe ich ehrlich gesagt teilweise jetzt heute nicht mit reingenommen, weil da hätte ich einiges zu sagen und ich glaube, das mache ich nochmal an anderer Stelle ausführlich. Gute Idee. Habe ich zumindest vor. Mal gucken, ob mir das gelingt. Wenn es mir nicht gelingt, jetzt in der Woche, dann nächsten Sonntag vielleicht. Aber ja, da habe ich eigentlich einige Gedanken dazu. Fand ich nämlich nicht so gut, die Argumente, aber ja. So wie das der Andara im Chat sagt, ist das auch wirklich. Die ZDF-Prognosen sehen nochmal deutlich anders. Also, was heißt deutlich? Aber die sehen die SPD bei 34,5% und dann sowohl Grüne als auch CDU bei 20%. Wir erinnern uns, die ARD sieht die Grünen bei 17,5%, also 2,5% Unterschied, die CDU bei 19,5%. Ja. Ach, ist es mal wieder soweit. Dass meine Leitung hier spinnt. Ach ja. Okay, ich kümmere mich mal eben kurz drum. Sekunde. Der Verfassungsschutz, verdammt nochmal. Lass uns in Ruhe, Haldenwang. Ja, Chris, du müsstest nochmal dein Bild irgendwie teilen, damit ich auch sehe, worüber wir sprechen. Genau, ja, ich ist immer noch die Frau Adler eingeblendet, aber ja. Ich hoffe, ihr hört uns da draußen auch wieder. Ja, die Leute hören uns wieder. Mammon haben wir ein bisschen auf der Reise verloren, aber ich glaube, er kommt. gerade rein. Ja, genau, musste rebooten. Ich weiß nicht, was er hat. Ich habe euch verloren gehabt. Ne, wir sind alle irgendwie. Also ich und du sind rausgeflogen und nur Chris durfte drin bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch rausgeflogen. Okay. Das wäre wieder meine Verbindung oder so. Aber diesmal hat er schon mal alles kaputt gemacht. Okay, da sind wir wieder. Okay, ja, also Frau Adler wäre damit abgehakt. Hochrechnung haben wir auch gehört. Oder war da noch was? Nee. Immer wieder erstaunlich, was die. Es waren Prognosen, um genau zu sein. Es waren noch Prognosen. Okay. Hochrechnungen, ich gucke drauf, wenn ich was höre. Sehe. Ja, und hier habe ich die Prognose, dass es mit diesen Leuten nichts wird, aber gut, ich meine, hat sich ja jetzt eh erledigt. Hier, das Novo-Magazin hat darauf hingewiesen, am Tag nach dem Wahldebakel lädt die Friedrich-Naumann-Stiftung zu dieser Veranstaltung ein. So, was haben wir für eine Veranstaltung? Women Defending Democracy, digitale Gewalt und Hassrede im Blickfeld. Yeah. Ja, mit Marin Jasper-Winter, das war die, die den Feminismus da hochgehalten hat in der FDP und die unbedingt irgendwelche Zielvereinbarungen haben wollte, weil ihre Freundinnen alle das so toll fanden. Von denen mit Sicherheit gar keine jetzt irgendwie die FDP gewählt haben. Überhaupt noch nie. Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin. Renate Kühner ist der. Yippie-yay, ne? Was, also das hätten sie auch bei der Böll-Stiftung machen können oder so. Die nette Frau Kühner ist von der FDP. Ja, dann jemand vom Jüdischen Studentenunion. Und Annalena von Hodenberg, CEO bei HateAid. Und das ist jetzt wohlgemerkt nach CEO. diesem Vorzeige. 60 Minutes Kram und dem ganzen Zeug. Da macht man immer noch solche Veranstaltungen, schämt sich dafür noch nicht mal. Also, das ist bemerkenswert. Eisenhart, auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, gute Frau Jasper Winter ist sowieso da entgelagert bei der Naumann-Stiftung, seitdem sie hier die FDP ja in Berlin nicht mehr in dem Ding da vertreten ist. Ja, es ist bei denen Abgeordnetenhaus, ja, bei diesen Stadtstaaten immer irgendwie anders. Senat. Ja, ist das der Senat oder ist der Senat die Regierung von Berlin? Ich glaub, stimmt. Das Abgeordnetenhaus, das ist Abgeordnetenhaus, ja, stimmt. Ja, die heißt ernsthaft von Hodenberg, Nora. Ja, so heißt sie. Und es ging Hate Speech. Gegen Hate Speech. Wieso denn Blues? Ich kann mir da gar keine historische Erklärung für erkennen. Okay. Mhm. Warum ist diese Frau, gerade die Frau mit dem Namen, gegen Hate Speech? Aber niedrige Wahlergebnisse sind nicht nur schlecht. Ich sagen muss, hier gibt es von der angeblich ein Exit-Poll von der Forschungsgruppe Wahlen, der hier von dem Tarek Bayé, Palästinenser-Freund, Typen, der alle Nase lang von der Bali-Bubble da retweetet wird, verteilt wird, und er schreibt dazu: Die Linke hat ihren Wahlerfolg erheblich auch Muslimen zu verdanken. Ja, vor kurzem war es so eine Verschwörungstheorie von wegen, wir importieren uns unsere Wähler. SPD und BSW wären ohne Muslime noch schwächer. Noch schwächer. Laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen am Wahltag hätten 29% links gewählt, 28% SPD, 16% BSW, 12% CDU, CSU, 6% AfD und 4% Grüne. FDP sei gerundet bei 0%. Ja. Ja, es ist fast so, als wäre dieser Islam irgendwie, als würde der so ein bisschen fremdeln mit Freiheit und so, ne? Weiß ich auch nicht, wie das kommt. Ja, man könnte auch sagen, die Leute, die halt hierher kommen, die wählen natürlich dann die Parteien, die ihre Familien, Freunde und den Rest ihrer Kultur auch noch hierher holen wollen. Ne? Immer den, der dir die meisten Freiheiten gibt und der sagt, hier, es muss noch Geld da reingebuttert werden. Ja, warum wählen da 6% die AfD und 0% die FDP? Die 6%, die die AfD wählen, sind die, die sagen, scheiße, ich bin doch vor denen geflohen, die ihr hierher holt. Und die FDP wählt niemand, keine Ahnung, weil die halt nicht diese Schiene fährt. Also, ja, man müsste gucken, wie das sozioökonomische Panel sich darauf abbildet oder so. Wenn die FDP mal einen Ausländer hat, ist das so Fipsi oder so, aber nicht. Die haben keinen Özdemir und die haben ja, die hatten einen. Na doch, der letzte Generalsekretär war ja, doch eben, den Herr Cizeray. Ja? Und der hat ja mit dem Islamismus-Kram auch nichts am Hut. Also, der ist ja aus dem Iran. Also wählt der AfD. Nee, weil 0% FDP bedeutet ja, keiner hat die gewählt. Dann hat der Herr Cizeray die ja auch nicht gewählt. Man hat ihn nicht gefragt wahrscheinlich. Der wurde aber auch ein bisschen unschön. Ich weiß auch nicht, ob der sich als Muslim bezeichnen würde. Also mit Sicherheit nicht. Also. Tja, muslimische Wählerinnen und Wähler wählen die nicht ihre muslimische Partei? Und ja, nicht. AKP. Schon. Die AKPD. Die AV und wie heißt denn DAWA? DAWA. Ja. DAWA, genau. Muslime machen rund 7% der Gesamtbevölkerung aus, schreibt er. Über 3 Millionen Muslime sind deutsche Staatsbürger, davon geschätzt 2,6 Millionen wahlberechtigt. Die Wahlberechtigung von Deutschen mit Migrationshintergrund lag in der Vergangenheit in Studien bei rund 67%. Das ergibt 1,6 Millionen. Die Wahlberechtigung von Deutschen mit Migrationshintergrund. Deutsche sind wahlberechtigt. Warum können da nur 65%? Sind die anderen zu jung? Oder was ja, ist er macht echt? Hier irgend so eine Rechnung, der Mann ist Palästinenser-Unterstützer. Also. Du meinst, sie können nicht rechnen? Ich glaube, die können so ziemlich gar nichts. Also mit Wahrnehmung und so ist da nicht so. Das ergibt rund 1,69 Millionen muslimische Teilnehmende. Ne? Ist ganz wichtig. Das ist auch schon genderkorrektes. An Wahlen. Die Wahlbeteiligung ist 2021 erheblich höher als 2021, aber der Anteil der Muslime ist unbekannt. Muslime machen insgesamt 4,2% der Wahlberechtigten aus. Und das ist alles, was zählt. Geht man von einem Durchschnitt von 2021 aus, würden so viel Prozent von Muslimen stammen. Ja, bla bla bla. Das ist hier die Lehre daraus. Vor allem Positionen der Parteien zum Genozid in Gaza. Ne? Da haben wir ja. Dem Erstarken der AfD werden für Muslime wichtig gewesen sein. Die Parteien ihr mögt auch Terroristen? Dringend ich mag auch nehmen. Terroristen, ich wähle euch. Linke, super. BSW und SPD haben unter Muslimen überdurchschnittlich hohen Anteil. Ja, Verschwörungstheorie bestätigt, oder wie? CDU, CSU, Grüne, AfD, FDP sind bei Muslimen weit unter dem Bundesdurchschnitt. Grüne haben massiv an Vertrauen eingebüßt. Das macht es ja fast schon wieder sympathisch, aber ich befürchte, sie sind immer noch verloren. Auch interessant, zwar ist die AfD extrem unterdurchschnittlich bei Muslimen, aber man merkt, man kann sehen, dass auch Teile der Muslime von extremer Manipulation betroffen sind. Genozid in Gaza. Man kann sehen, dass auch Teile der Muslime von extremer Manipulation betroffen sind. Ich würde sogar sagen, immer freitags, so gegen 12. Ich meine, das ist völlig klar, dass sie sich von den Grünen ab und der Linken zuwenden. Weil die Grünen zumindest für die Galerie für einen Moment so tun mussten im Wahlkampf, als wollten sie auch härtere Einwanderungsgesetze. Und dann gehe ich natürlich zu dem, der nicht Virtue signalen muss, also oder in dem Sinne keine Wahlversprechen oder keine Aussagen im Wahlkampf machen muss, wie die Linke, die eh nur immer die gleichen Sachen sagt. Und von dem man weiß, dass sie halt unverrückbar an der Seite der Einwanderer steht. Und dann wähle ich halt die, wenn die Grünen jetzt gerade mal im Wahlkampf irgendwie nicht mein Lied singen oder es nicht so laut singen wie sonst. Also da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Fest steht, Muslime können Wahlen gar nicht mal so unerheblich beeinflussen. Wahlbeeinflussung. Die Frage bleibt, ob Parteien die nötigen Schlüsse aus diesen Ergebnissen ziehen. Das müssen irgendwo die nötigen Schlüsse sein. Marxismus jetzt, oder wie? Ja, mehr Einwanderung, Mensch. Muslimische. Vielleicht sollten die Politiker auch anfangen, mit so lustigen, hohen Stimmen zu reden. Und warum haben sie überhaupt einen Balken für Bündnis Sahra Wagenknecht schon eingezeichnet von der letzten Wahl? Das passt ja gar nicht, die gab es auch gar nicht. Ja. Das ist der Bundesdurchschnitt, glaube ich. Ach so, ja gut, das kann sein. Ja, ja, das macht Sinn. Ja. Ich dachte schon. Ja gut, dann haben sie bei der letzten Wahl auch nicht die FDP gewählt. Hervorragend. Ja, der ist ja schon höher, der Balken, als 0%. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass auch die sozioökonomische Milieu dann eine Rolle spielt, in welchen die meisten Ausländer sich so aufhalten, dass da auch eher die Linke gewählt wird. Könnte der Rolle, oder könnte miteinander, sagen wir mal, korrelieren. Also, ne? What Europe gets wrong about the far right. Ja, genau, hier hat der Douglas Murray einen Artikel geschrieben und es geht hier größtenteils um die AfD, aber es geht auch um Geert Wilders und so. Und er sagt halt eben, was ich mir eigentlich auch schon lange denke, dass halt der Wilders ihm vor Jahren, als er ihn zum ersten Mal interviewt hat, als er noch relativ neu war, schon gesagt hat so, und in Niederlanden geht das ja auch, er macht halt seine Partei alleine, weil er halt Angst hat, dass wenn die Leute sagen, es ist eine Far-Right-Partei, dass dann halt lauter Far-Right-Leute dann auch wirklich ankommen und sich die Partei halt dann aneignen. Und ja, also das ist halt was in den Niederlanden geht und was in Deutschland nicht geht. Und ich habe halt auch schon die Befürchtung so ein bisschen, dass dieses Ding, das war von der AfD und das war ja wirklich seit Anfang an, also 2013 ging das ja schon los, dass es hieß, die Rechten, die Rechten, die Rechten, die Rechten, die Rechten. Und dass das dann halt auch irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann halt wird, ne? Also kommt mir halt auch so vor. Und ja, also Abschluss fand ich ganz gut. Er sagt, AfD did not manage to march to power this week, but it does did double its share of the vote from the last election. Also dass sie halt doppelt so viele Stimmen bekommen haben. Er sagt, er weiß, Mainstream would notice this and decide, as the Danish center and left have, that sometimes you should listen to the public and adopt your policies accordingly. Also wie die Dänen das gemacht haben, dass man dann halt ja, seine sich an den Wählern halt ausrichtet in der Mitte und sogar links von der Mitte. Aber das machen wir in Deutschland nicht. Und ja, deswegen ist es halt so, wie es ist. But most countries do not seem to have a wise mainstream. Ja, wir haben keinen weisen Mainstream. And so the problem will be put off until everything is worse. Ja, das sind die nächsten 4 Jahre jetzt. Until everything is worse. So sieht's aus. Ja, steht zu befürchten. Meine verschiedenen Stellen wird zwar auch zurückgerudert und so weiter, aber es steht zu befürchten, dass einiges doch eher erstmal schlechter, noch schlechter werden muss, ja, finde ich auch. Ja, was hat die AfD-Fraktion jetzt gemacht? Sie haben tatsächlich den ja, Herrn Helferich, den man beim letzten Mal nicht in die Fraktion gelassen hat, jetzt abends ihn reingelassen. Und Maximilian Kras hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Der ist als Direktkandidat auch eingezogen. Also der war wohl noch nicht mal auf der Landesliste da irgendwie. Boah. Aber hat ein stark genuges Ergebnis bekommen. Und ist jetzt auch Teil von der Bundestagsfraktion. Ja, so ist glaub, Demokratie, also das Demokratie, ne? Mit dem Herrn Helferich, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Dass einer da, nachdem er nicht in die Fraktion aufgenommen wurde, nochmal wieder angetreten ist und dann so, als wäre nichts gewesen. Das ist, also ich habe das jetzt nicht irgendwo gehört oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch nie passiert ist. Also, es mag ja sein, dass jemand nochmal bei einer anderen Partei dann irgendwie Karriere gemacht hat, nachdem er irgendwo rausgeflogen ist, aber dass die gleiche Partei, die ihn erst nicht aufgenommen hat, dass dann irgendwie einmal später dann doch macht, so nach dem Motto, ja, ist doch egal. Ja, war die Verbannung vielleicht eine Show oder was? Ja, oder halt eben, dass dieser, das hatten ja auch schon Leute in den Kommentaren bei uns gemutmaßt, dass diese sein Netzwerk halt eben einflussreich ist und so. Dann Aufstand probt, der dann halt den da irgendwas kostet und deswegen wollen sie jetzt wahrscheinlich Ruhe da haben in dem Kasten. Ich meine, was soll da passieren? Klar, irgendwelche Journalisten werden jetzt sagen, so, ihr habt den jetzt aufgenommen. Das ist ja hier wieder rechtsextrem, aber ich meine, das ist ja mittlerweile denen egal, weil ich meine, die sagen ja sowieso wegen allen möglichen Dingen sowas. Also. Ja, kann auch sein, dass es innerhalb der AfD dann zu egal ist oder ja, irgendwelche Vorgänge auch gelaufen sind, die wir nicht kennen oder so. Stimmt schon. Wer weiß. Hilfreich. War der aus Dortmund, ne? Vogel. Ja, in Nordrhein-Westfalen ja auf jeden Fall, aber aus welcher Stadt? Mhm. Du musst es ja wissen, wahrscheinlich. Ich meine, kam ich aus dem Kaff, ja. Okay. Ja, und wer ja auch reingekommen ist in den Bundestag, ist der Timon Decenius. Mhm. Der hat es tatsächlich geschafft. Emilia Fester, für sie hat es nicht gereicht. Achso, und genau, aber, hier bei dem Ulrich war das auch so und der Claudia Roth umgekehrt, oder was? Aber ne? Timon ist jetzt mit dabei. Claudia Roth habe ich noch nicht so gehört. Warst du da irgendwas? Ich habe nichts gehört. War das nicht der Wahlkreis hier von dem Ulrich? Da ist wo die Claudia Roth dann, wo die Claudia Roth dann ne, den Platz gekriegt hat? Ja, aber ja, die hat doch... Ja, die hat, ja, da gab es noch eine Szene, wo die sich in die Haare gekriegt haben auf einer Veranstaltung. Denke ich mal. Aber ja, ja, ja. Ich habe jetzt nichts von mitbekommen, was du sagst, aber es kann ja gut stimmen. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also ich meine, er hat den Wahlkreis hier ja gewonnen. Ja, ja. Aber sie steht wahrscheinlich auf der Landesliste. Genau. Nur er hat den Wahlkreis halt nicht stark genug gewonnen. Genau. Sondern halt eins der schwächeren Ergebnisse bekommen und wie das ja jetzt nach dieser Wahlrechtsreform ist, rücken diese Leute dann halt nicht in den Bundestag ein und dafür haben wir halt eben den Vorteil, dass wir halt nicht diese ganzen Ausgleichsmandate da noch zusätzlich den Parteien geben müssen. Ja. Ja, es ist durch die Änderung des Wahlrechts auf jeden Fall so gekommen. Es ist nicht so schön irgendwie, finde ich, aber gut, es ist jetzt so die Regel. Keine Ahnung, ob sie das nochmal ändern oder so, ob das so bleibt. Weil wenn einer seinen Wahlkreis gewinnt und dann nicht einzieht, ich finde es schon nach wie vor komisch. Naja. Andererseits hat das Verfassungsgericht ja wohl auch gesagt, dass die Listenplätze vorgehen oder so. Ne? Es gibt halt eine Regelung jetzt und die Regelung ist halt eben, dass das nicht stark genug war, sein Abschneiden. Und das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen, dass man, also es ist ja nicht irgendwie, es wird ja nicht gelost oder so. Sondern es sagt halt eben schon, dass wenn du halt diesen Einzug da machen willst mit dem Direktmandat, dann musst du halt einer von denen sein, bei denen da der Abstand am größten ist. Und weil das ist ja gerade die Schwäche von diesem nur Direktkandidatensystem, so wie sie das ja in Großbritannien zum Beispiel haben. Dass du da, wenn du jetzt irgendwie 3 Stimmen mehr bekommen hast, als die anderen 5, die auch fast genauso viele Stimmen wie du gekriegt haben, dann ist das so, als wären die gar nicht anwesend gewesen. Mhm. Weil die dann ja, alle unter den Tisch fallen. Und also nirgendwo fällt so viel Wählerwille unter den Tisch wie bei diesem System. Also alle, die immer meinen, das ist dieses unglaublich demokratische System, wo da die das alles vor Ort entscheiden und so. Nee, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also es gibt da Leute, die sagen, die Losdemokratie wäre das einzig Demokratische oder so. Das ist vielleicht auch was dran. Ja. Also dieses Direktkandidaten-Only-System ist halt das, wo der meiste Wählerwille unter den Tisch fällt. Ja, aber auf der anderen Seite ist jetzt hiermit halt der Wille der Wähler in dem Wahlkreis Augsburg auch genullt. So. Ist auch eine Frage, ist das richtig? Klar, wir wollen ein möglichst kleines Parlament haben, aber dann hätte man vielleicht einen anderen Weg suchen sollen. Ja, was ist denn der andere Weg? Du kannst ja nur entweder an der einen Stimme oder an der anderen Stimme was ändern. Und CDU und CSU sagen dann halt eben, sie wollen das gerne mit den Direktkandidaten haben und die anderen sagen, wir wollen das gerne mit der Liste haben. Und ich muss dann halt klar sagen, wenn es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, dann ist die Sache mit der Liste auf jeden Fall besser, weil wie gesagt, also wenn du nur dieses Direktkandidatensystem hast, so viel Stimmen in eine Tonne schmeißen wie da, das gibt es einfach bei keinem anderen System. Ja, bei Listen haben aber halt die Führungsebenen halt auch noch ein bisschen mehr Kontrolle in den Parteien. Ja, das stimmt. Also was ja eigentlich ganz gut wäre, ist dieses Ding, dass man das so macht wie bei Kommunalwahlen oder so, dass du dir quasi von den Leuten, die da draufstehst, halt selber was aussuchen kannst. Und dann gibt es ja auch noch so Sachen wie zum Beispiel in Australien, gab es das zumindest mal, ich weiß nicht, ob die es immer noch so machen, da machst du halt, anstatt dass du 2 Kreuze machst oder ein Kreuz machst, musst du da die Liste quasi durchnummerieren. Also du musst quasi sagen, die habe ich am liebsten und dann die und dann die und dann die. Und das hat ja halt den Vorteil, dass du im Endeffekt gar keine verlorenen Stimmen hast, weil selbst wenn jetzt die du am liebsten hast, sonst keiner so richtig lieb hat, dann wird ja immer noch das andere, was du dann gewichtest, quasi, ist ja dann relevant. Das sogenannte Eurovisionswahlrecht. Ja. Der Nachteil, den das halt nur wieder hat, und das ist halt eben das, wo die Leute dann halt auch meinen, ist, ja genau, es muss halt eben, also die Leute sind im Endeffekt der Meinung, dass viele Wähler einfach damit überfordert wären angeblich. Naja gut, ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, wir müssen ein Punktesystem machen. Gewisser so, ne? Intelligenztest. Wenn ich das nicht ausfüllen kann, ja, sollte ich das vielleicht auch nicht ausfüllen. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Argument. Ja, ja, also ich habe dir vorstellungshalber hier halt mal von der Bundeswahlleiterin, wie wir jetzt unbedingt noch hier sagen müssen, ne? Weil es geht ja nicht, dass wir einfach geschlechtsneutrale männliche, also es ist jetzt wirklich mittlerweile bundeswahlleiterin.de die Adresse davon. Weil Gleichberechtigung und so. Und die haben ja also die Übersicht von den Wahlkreisen, das sind irgendwie 23 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und halt einmal Schleswig-Holstein, einmal Mecklenburg-Vorpommern, einmal Bremen, einmal Brandenburg, einmal Sachsen-Anhalt, einmal Sachsen. Und da haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5 mal Hessen. Alles CDU-Leute. Und dann haben wir dreimal Rheinland-Pfalz, auch alles CDU-Leute. Dann haben wir dreimal Bayern. Einmal ist hier halt Augsburg-Stadt, der Herr, den wir gerade gesehen haben. Das ist dann CSU alles. Und dann haben wir Baden-Württemberg 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. Halt auch alles CDU-Leute. Und am Norden, wo ich es nicht vorgelesen habe, sind aber dann auch andere als CDU-Leute, nämlich AfD in Sachsen-Anhalt, AfD in Brandenburg. In Bremen jemand von der SPD, in Mecklenburg-Vorpommern jemand von der AfD und in Schleswig-Holstein nochmal jemand von der CDU. Ja, aber interessanter, dadurch, dass das halt in den Städten am engsten ist und auch in den Städten, sagen wir mal in Bayern, halt ein höherer Anteil Grüne, SPD etc. gewählt wird als auf dem Land, trifft es halt vor allem große Wahlkreise, was ich auch wieder sehr merkwürdig. Beide Wahlkreise von Frankfurt kriegen ihren Direktkandidaten nicht ins Parlament. 800.000 Leute. Ist ein bisschen komisch. Ich habe hier gerade noch gelesen, der Net Aronax hat noch eine gute Idee gepostet, nämlich Wahlkreise zusammenlegen. Das, ich glaube, eine Wahlkreisreform wäre eine Möglichkeit, dass du halt sagst, okay, ein Drittel der Wahlkreise müssen gehen. Ja. Ja, ich glaube, das Einzige, was dagegen halt eben spricht, ist, dass teilweise die Wahlkreise, also die sind ja jetzt auch schon sehr unterschiedlich von der geografischen Abdeckung, weil es da ja halt nach Einwohnerzahl geht. Man versucht ja da irgendwie sowas zwischen 200 und 300.000 Leute irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und im ländlichen Regionen hast du halt da auch jetzt schon so einiges, was du abklappern musst. Ich weiß ja schon, wie es bei mir in der Region Hannover aussieht. Und ja, wenn das halt dann nochmal dreimal so groß ist, dann wird es halt auch schon schwieriger. Ist denn jetzt mit dem neuen System festgelegt oder wenigstens dann sichergestellt, dass die Parteien noch entsprechend ihrer prozentualen Anteile im Bundestag ankommen? Oder im Moment, natürlich. Da gibt es ja wieder Ausgleichsmandate auch für und so weiter, ne? Die Ausgleichsmandate gab es ja früher, weil du das brauchtest, um genau das herzustellen. Aber das lag ja nur daran, dass die Direktkandidaten alle eingezogen sind. Da die jetzt aber nicht mehr einziehen, musst du die auch nicht ausgleichen. Okay. Ja, das ist ja genau die Sache. Wie viele sind es jetzt im Bundestag? Weißt du das? 630 oder so? Ja, 630 sollte der Deckel sein. Ja. Das wäre die Höchstzahl. Könnte man da vielleicht auch drunter kommen, eventuell. Glaube ich. Weiß ich nicht genau. Naja, gut, aber wenn schon Listenkandidaten rausfallen, dann werden wir wohl bei der Höchstzahl sein. Naja. So, besser, wenn ihr dann Posten kriegt. Oh. Die schlauste Frau, die Denkfrau, die Denkbitch. Oh, bitte. Die Denkbitch hat mal wieder was gesagt. Sei vorsichtig, Mammon. Der Bademantel hängt hoffentlich griffbereit. Ja. Das ist eine verdiente Dichterin und Philosophin des deutschen Volkes. Genau. In der Tat hätte ich auch eher Sorge darum, dass mir die Geräte abnehmen oder so. Das finde ich echt eine Sauerei. Ja, die hat noch was Tolles gesagt. Vielleicht, wenn wir mal reinhören wollen, so ganz am Ende, in den letzten Satz. Ich glaube, das war so eine halbe Minute bis Minute. Ein bisschen mehr auch. Ein bisschen mehr. Noch. Insgesamt 6, ja, genau, jetzt über 6 oder so. Und da fängt sie an zu labern. Dazwischen, bevor sie da geredet hat, war der Merz im Bild. Das heißt, das dürfte ungefähr genau. Grundkonsens der Gesellschaft, der eben eine Kooperation und eine menschenverachtende Ideologie wie die der AfD enttabuisiert, ja, dass das auf einmal zur Normalität gehören soll. Und diese Menschen zu diffamieren, die SPD, also sozusagen als Spinner, als Leute, die nicht gerade denken können, habe ich immer gedacht, großartig, ja. Ich weiß nicht, gar nicht alle Tassen im Schrank. Ja, ja, ich weiß gar nicht, was gerade denken sein soll. Nun bin ich queer, da weiß man das vielleicht eh nicht, ja. Aber no. Das ist schon. Ob sie auch zu den Schwurblern gehörte seinerzeit und das verteidigte? Ja, ich glaube ja nicht. Querdenkern so oder wie? Weil gerade kannst du. Genau. Ja nicht, ja, gut, ne? Ja, genau. Solide Halbwissen sagt auch Bundesrat mit Saarland, Bremen und so weiter. Ja. Aber wenigstens ist es bei uns ja nicht so schlimm wie in Amerika, oder mit den zwei Senatoren pro Bundesstaat, egal wie groß. Ist ja noch viel heftiger. Ich komme, lass mich nochmal ausreden. Akkulärer Tiefpunkt gewesen. Und ich mindestens würde erwarten, dass Herr Merz, dem man gratulieren kann und muss, glaube ich, zu seinem Wahlsieg, der eine neue Regierung anführen wird, er wird für ein anderes politisches Klima jetzt sorgen müssen. Ja. Und ich nehme an, er wird sich auch entschuldigen müssen, bei wem immer, wer immer zu seiner Regierungskoalition gehören wird. Es gibt sehr, sehr viel. Tja, er muss sich entschuldigen, bei wem auch immer. Ja. Er muss sich bei irgendeinem Sozialisten auf jeden Fall entschuldigen. Ist die anstrengend. Dafür, dass er Frevel gegen die einzig wahre Ideologie begangen hat, oder wie? Ja, er hätte doch, glaube ich, so die Leute da vor der Halle beschimpft, die Antifa, die ja protestiert hat gegen die CDU. Ja, ich finde es auch alles ein bisschen übertrieben. Ja, wird ja wohl nochmal irgendwelche CDU-Sachen da stürmen dürfen am helllichten Tag ja, und so. Für, ja, sie hat das alles für sehr angemessen auf jeden Fall. Und im Gegenteil natürlich der Merz ist das Problem, nicht die Leute oder deren queere Denkweise. Glaube auch. Oh, ja. Jedes Land kriegt die Poeten, die es verdient. Das war Zeit Online hier. Publizistin warnt vor menschenverachtender Ideologie. Ja, so eine Art genau. Publizist bin ich auch und ich warne hier schon lange vor der menschenverachtenden Ideologie der Linken. Die hat auch menschenverachtende AfD, hat sie, glaube ich, hier gesagt. Am Anfang hat sie auch was von rechtsextremen CDU oder sowas erzählt. Also das ist wirklich völlig übertrieben. Die Frau ist völlig drüber. Ja, dann lass uns jetzt mal zum anderen Ende des linken Spektrums, also nach ganz unten zum Bodensatz, zum. Weiß nicht, wer sich an dieses Gesicht noch erinnert. Dieser Mensch nennt sich Dekal Dent. Mhm. 400.000 Mal angezeigt, das ist aber krass. Ja, warte ab, was er dir zu erzählen hat. Halt. Ja, und dann, ich glaube, ein Haufen von den Aufrufen waren einfach da, damit Leute sich amüsieren konnten. Okay. Was der Lauch so erzählt. Ja, bei Twitter ist das ja sowieso nicht aussagekräftig. Das kreuzt er einmal drüber weg und dann ist das ein Aufruf oder so. Ja, okay. Das stimmt natürlich auch, ja. Wir bauen in Deutschland eine Rotfront auf, die verhindern wird, dass dich irgendeiner von diesen ganzen Helmuts und Jochens auch nur verkehrt anschaut, ja? Wir werden an den Grenzen stehen und dafür sorgen, dass Friedrich Merz keinen einzigen von euch auch nur ansatzweise abschieben kann. Und glaub mir, das wird ziemlich unangenehm werden, aber nicht für dich und auch nicht für uns. Die haben keine Ahnung, wir wollen die uns entgegenstellen. 60-jährige Joachims oder was, die CDU wählen und sagen, die Ausländer müssen raus. Digga, wir sind 18 bis 25 Jahre alt. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, was ihr euch für eine Scheiße eingebockt habt mit eurem neoliberalen Geschwätz und der Tatsache, dass einfach fucking niemand von euch in der Lage ist, das auszusprechen, was ausgesprochen wird. Und zwar, dass dieses kapitalistische Drecksystem dem Erdboden gleichgemacht werden muss und dass keine einzige dieser Parteien irgendeine Lösung parat hat. Aber wir haben Lösungen parat. Und du musst wirklich keine Sorgen haben. Der Zeitgeist wird sich drehen. Ich glaube da fest dran. Der Zeitgeist wird sich drehen. Dieses fremdenfeindliche Drecksgelaber wird aufhören. Glaub mir. Und der damals als Finanzminister ins Rennen ging, der ist für den Wahlkampf der SPD hilfreich. Ja, wir bauen in Deutschland eine Rotfront. Ja, ne? Ja. Zittert die auch schon? Wie ich diese random Twitch-Einspielungen geil finde. Ja, ja. Das ist einfach so wunderschön, ne? Der Herr Dent sitzt übrigens in Irland. In Irland, ja. Aber der damit ist er Steuern spart. Ja, es ist reine Show, ne? Also der setzt sich dann mit einem Sonnenschirm an den Strand, an die Grenze, oder wie? Der wird einen Teufel tun und irgendwelche Organisationsarbeit für so eine Aktion oder was leisten. gar nichts, garantiert nicht. Ja, aber Blabla. Ich meine, sein Chat sind ja auch lauter hohles Blabla ist das. Da. Und wahrscheinlich ist das ja auch eine Satire oder so, wie seine Aufforderung, irgendwelche Stimmen irgendwie zu verbrennen oder so. Genau, ja. Das nehme ich genauso ernst, genau. Ja, ja, Pierre Vogel ist ein guter Vergleich, X-Ray Henry. Daran erinnert er auf jeden Fall. Ja, genau, das sind nämlich Leute, die gucken sich dann die Kinder an am Ende noch und denken, ja, der weiß, wo es lang geht. Super. Ja, der hat ja auch gespielt für die Linken im Wahlkampf, also der hat ja diese Frau Wissler da irgendwie interviewt gehabt. Die Frau Doc Wissler? Ja, die. Ich glaube, er verrechnet sich halt auch so ein bisschen, was den körperlichen Zustand von 60-jährigen Joachims angeht. Weil wenn ich mir die Sojalauchs angucke, mein Vater ist 80 und würde einen von denen in der Mitte durchbrechen. Gerade also, von den Linken, ne? Gerade von den Linken. Schwede. Die sind ja eher so Soja gelaucht. Und wie alt bist du? 18 bis 25, Karl? Glaube ich irgendwie nicht. Ja, ich glaube eher, dass du so zwischen 30 und 40 bist. Also eigentlich so ein alter Joachim schon. Ja, aber gut, ich kann mich täuschen. Er spielt wahrscheinlich auf die Ergebnisse da von seinem SED-Club an. Na, ich weiß nicht, Jörn Schneider, ob Karl und Schuljoka Geschwister sind, aber möglich wäre es durchaus. Ich glaube nicht, die eine kommt doch aus Österreich, oder? Sie reiten doch denselben Stil sozusagen, dasselbe Mittel, um Geld zu verdienen, eben, dass man nämlich Linken und Rechten aufmischt. Im Zweifelsfall spielt man halt auch mal ein antisemitisches Video ab, obwohl man schon weiß, dass es Leute gibt, die sich doch mal aufregen würden, nur so, um ein bisschen Klicks zu generieren. Ja, vielleicht nicht obwohl, sondern weil man weiß, dass die Leute aufregen. Wer weiß. Ja, oder es ist einfach, keine Ahnung, Persönlichkeitsstörung, Verblendetheit oder so. Ja, aber der hatte da auch schon eine andere Seite mal. Und jemand hat da die Seite gewechselt praktisch so ein bisschen. Das sind immer die Schlimmsten. Der Ian Meis Chong des deutschen Politnetzes oder so. Keine Ahnung. Ja, Sally hat ja mal gesagt, er sollte jetzt zensiert werden. Das war dieser Spruch von wegen... Ja, nur im Zweifel. Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Im Zweifel. Weißt du, die zweifelt ja nicht. Das weiße Kaninchen stellt eine wichtige Frage, ob ihm klar ist, dass die Polizei die Abschiebungen durchführt und halt nicht der 60-jährige Joachim AfD-Wähler. Weil das könnte schmerzhaft werden, wenn du das herausfindest. Ja. Obwohl du natürlich deinen Luxuskörper nicht für die Revolution, du wirst das von hinter den Linien alles, du hast das Böse am Rücken und kannst deswegen an dem Einsatz nicht teilnehmen, so wie Wedge damals. Ja klar, ich meine, er wird ja dann hinterher hier der Volksstreamer, oder nicht? Ernesto Karl C. Dekadent, ja genau. Der geht sicher auch immer in der Küche essen. Stream! Ah ja, da gab es vom 1. FC Köln so eine komische Choreografie. Ja, komisch. Köln, 1. FC Köln, spielt gegen Fortuna Düsseldorf im Fußball. Und hat sich dann die Fortuna, die Frau, diese Fortuna... Okay, wieder abgestürzt. Ja, sieht danach aus. Dann habe ich dem Beamten gesagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Was wollen Sie meine Geräte mitnehmen? Da haben sie gelacht und gesagt, das ist so eine Art Strafe. Genau. Ah, ja, vielen Dank, Technik. Jo. Vielen Dank, Hangout-Provider. Wir sind die Links weg jetzt, oder wie? Tja. Ja, stimmt, du musst noch einblenden für uns. Was du zeigen möchtest. Aber ich meine, wisst ihr, Frau Seib scheint sich auch zu verspäten. Oje, oje. Aber das ist schon 20 Minuten. So. Eigentlich wollte der 1. FC Köln am Dienstagabend mit seiner traditionellen Karnevalssitzung entspannt die Ecke Zeit einläuten. Doch seit Sonntag dreht sich alles nur noch um die Geschmacklosigkeit der Derby-Choreografie aus der FC-Fanszene. Die Darstellung einer Figur, die der Glücksgöttin Fortuna ein Messer an den Hals hält, ruft Entrüstung und Empörung hervor. Insbesondere aus der Politik. Ja, was waren die sich da eigentlich einzumischen? Als Leidtragende hätte Henriette Rieker ihr eigenes Schicksal betonen können, doch die Kölner Oberbürgermeisterin, die vor knapp 10 Jahren bei einem Messerattentat lebensgefährlich verletzt wurde, blickte vielmehr auf die Entwicklung in der Gesellschaft. Ja, die ist ja auch nicht aus Düsseldorf, ne? Sie sprach von der Ignoranz der Verantwortlichen des FC. Ja, also so ein Hin und Her, ne? Bestürzung kann man nachvollziehen. Choreografie hat ein Geschäftsführer Christian Keller durchgewunken. Reul spricht von Skandal. Also ein bisschen Sturm im Wasserglas, finde ich jedenfalls. Ja, ja, Reul, ne? den habe ich ja eh lieb. Side-Eye, Mr. Side-Eye. Zeichnet diese Haltung der Kölner Bosse als den nächsten Skandal. Die Sache werde auch noch heruntergespielt. Oh mein Gott, dieses schlimme Bild. Es wird heruntergespielt. Wie man denn sonst machen, das Hochspielen nur noch? So als ehemals in Düsseldorf wohnender und immer noch ein Herz für die Fortuna haben, dann kann ich das schon verstehen. Yes. Wir erleben derzeit eine ganze Reihe von Angriffen, auch Messerattacken. Ja, darauf spielt das natürlich auch auf jeden Fall an. Ne? Ja, also ja, aber andere Erklärung gibt es ja nicht. Ja, es ist bestimmt ein AfD-Verein, SF zu Köln. Bestimmt. Und dieser Geißbock hat auch noch Hörner. Also. Kann ja gar nicht anders dazu sein. Oh Mist, ich muss Kartoffeln aus vom Ofen nehmen. Kleinen Moment. Aber ich als Anhänger der olympischen Götter fühle mich so ein bisschen, dass man da eine Göttin mit dem Messer bedroht. Das finde ich religiös sehr, sehr tone deaf, würde der Amerikaner sagen. Wo ist denn der blöde Artikel? Ach, es gibt nämlich eine neue Serie aus Dänemark. Und die zeigt die ARD jetzt und auch gar nicht aus Volkserziehungsgesichtspunkten oder so, überhaupt nicht. Also, das ist ein dänischer Regisseur, Thomas Winterberg, waren wir mal Teil von dieser Dogma-Bewegung. Auch so eine Sache, mit der ich relativ wenig anfangen kann. Ja, und das Ding ist, Dänemark liegt im Durchschnitt 24 Meter über dem Meeresspiegel, die höchste Erhebung 170 Meter hoch, und deswegen wird die Klimakatastrophe Dänemark mit voller Breitseite treffen. Und in dieser Serie müssen dann die Dänen, nachdem ihr Grundwasser irgendwie nicht mehr nutzbar ist, fassen die jetzt den Entschluss, ihr Land zu verlassen und das dann zu verpachten für Windparks praktisch und Serverfarmen und irgendeinen Kram. Und die Dänen selber werden dann umgesiedelt. Ja, also wer Geld hat, der kann halt irgendwo hingehen, wohin die Leute reinlassen und sich dann niederlassen. Und die armen Leute kommen dann nach Rumänien oder die keinen Platz haben. Ja, und dann geht es natürlich um Zuwanderungsgrenzen. Ja, und die Dänen machen das nämlich als Erste, um halt noch bevor alle Länder Zuwanderungsgrenzen zulassen, nudge, nudge, wink, wink, ne? Zuwanderungsgrenzen sind eine ganz schlechte Sache, weil wir könnten selber mal betroffen sein. Die Holländer sind in der Serie schon alle in Deutschland oder der Umgebung. Jetzt kommen nur die Dänen durchs Land gezogen. Ne? Und da wollen wir eine Obergrenze einführen. Sind, oder warum sind die alle ausgezogen? Nee, das Grundwasser in Dänemark ist kaputt und Holland geht unter. Klar, Holland ist ja immer als Erstes weg. Früher haben sie sich mal darauf beschränkt, die Wahrheit oder die Realität dann abzubilden, inklusive der komischen Sachen, die es eben so gibt im Leben. Jetzt fangen sie an, irgendwie die Zukunft zu zeichnen. Wahrscheinlich falsch, nehme ich mal an. weiß ich nicht genau. Aber so, das kommt auf uns alle zu, ja, bin ich mir ganz sicher. Diesem durchschnittlichen, fragilen Gemeinwesen, das uns Winterberg in aller Ruhe und Tiefe allmählich vorstellt, folgen wir nun durch den Exodus. Das hätte maximal schiefgehen und nach billiger Propaganda aussehen können. Gutmensch führt mal vor, wie es wäre, wenn wir und nicht die Syrer, Afghanen, Palästinenser vertrieben, wenn sich die Flüchtlingsströme umkehren würden. Nun, die Syrer, Afghanen und Palästinenser, da gibt es einen ganz, ganz zwingenden Unterschied. Die fangen in ihren Ländern Krieg und Gewalt und Mord und Totschlag an und dann kommen sie zu uns. Das hat beim Klimawandel relativ wenig zu tun, lieber, wie auch immer, Elmar Krekeler. Ja. Ja, und ich finde es so geil. Die Logik im Klimawandel. Die verfolgen da halt die Entwicklung einer Familie, denn die Serie heißt Families Like Ours. Und dann kommt dieser wunderschöne Absatz: Die Familie, die unser aller Familie sein könnte, geht es gut. Jakob ist Architekt, Adalina Psychologin, selbst Fanny, die Wissenschaftsjournalistin war, jetzt aber wegen einer Schreibblockade arbeitsunfähig ist, muss nicht in einem Trailer hausen. Schreibblockade. Ja, klar, ne? So ist das natürlich eine Familie. Die Journalistin eine hat eine Schreibblockade. Du und ich, ne? Die Wissenschaftsjournalistin. Also Architekt, die Wissenschaftsjournalistin hat eine Schreibblockade. Naja, weil niemand dir zugehört hat, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Jakobs Schwager auch, arbeitet im Außenministerium. Kann sich gar keine neuen Geschichten mehr ausdenken. Es ist Schreibblockade. Eine Familie wie du und ich, weil Jakobs Schwager arbeitet im Außenministerium und wohnt mit seinem Mann auf einem Schloss mit sorgfältig gehacktem Kies in der Auffahrt. Ne? Eine Familie wie du und ich, da können wir uns alle mit identifizieren. Auf jeden Fall. Ist ja immer schön, wenn man Menschen sieht, die aussehen wie man selbst, ne, auf der Leinwand und so, hören wir ja immer, wie wichtig Repräsentation ist. Ne? Ja, so. Ja, genau. Er schickt seine Figuren, die er nicht schont. Sie verlieren allmählich alles, werden auseinandergerissen, geraten unter Schlepper, werden bei Pushbacks in Polen ins Koma geprügelt. Bei Pushbacks in Polen ins Koma, so sind die Polen nämlich, hinterlistig und gemein, ja, wissen wir ja. Wir pushen dann auf die einfach die Dänen kaputt. Nicht um sich an dem Elend zu weiden, durch das Labyrinth eines auseinanderbrechenden Europa, sondern um existenzielle Fragen zu stellen. Was ist das Kulturerbe unserer inneren Welt, das wir mitnehmen? Was ist unsere Heimat, wenn wir keine mehr haben? Und vor allem, und das ist der eigentliche Schlag, den Winterberg allen faschistischen Schwarzmalern dieser Welt versetzt, ist es notwendig so, dass der Mensch des Menschen Wolf werden muss, dass Katastrophen das Schlechteste in uns wachrufen? Ist es nicht um die humanen Widerstandskräfte unserer christlichen Werte vielleicht besser gestellt, als wir es uns gerade einreden lassen? Alter, der Mensch ist des Menschen Wolf, ist eine Beobachtung. Keine Vorschrift, kein Gesetz und auch nicht irgendwie das Ergebnis von einer Ideologie. Wir hatten ja schon öfter das Beispiel mit Uck und Grunk. Ja? Die haben sich auch um die Frau gestritten oder irgendwas und haben sich den Schädel eingeschlagen. Das ist so. Das ist das, was Linke nicht verstehen. Der Mensch ist nicht für diese Systeme gemacht, in denen er nur bei dem bleibt, was ihm zugeteilt wird. Guck dir doch Monogamie an. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Die Leute betrügen sich, machen sich was vor, lügen. Es funktioniert nicht. Der Mensch ist nicht so programmierbar, dass es in diese tollen Wenn die Polen von denen und vielleicht auch Niederländern überrannt werden, dann wehren die sich, weil die wissen, wenn hier so viele Leute reinkommen, wird es irgendwann für alle nicht mehr reichen. Ja, und dann sind ihnen die eigenen Familien näher. Ja. Den reinen Altruismus gibt es eben nicht. Ne? Man macht nicht immer alles nur für andere oder für die Gemeinschaft. Wenn man sich bemüht, will man auch selber was davon haben, zum Beispiel. Families Like Ours fährt einem, darin ist Winterberg sowieso ein Meister, in Mark und Bein. Und ist, was gerade besonders gebraucht wird, ein privates Licht am weltpolitischen Horizont, getarnt als Katastrophenfilm. Ich halte es eher für Gebührenverschwendung, aber macht ihr mal. Ja, wie gesagt, die Behauptung, dass der Klimawandel irgendwelche Flüchtlinge produziert oder so, die finde ich so ein bisschen komisch, fragwürdig. Also da gibt es sicher andere Gründe. Da hängt das vielleicht an dritter Stelle mit drin oder so, aber sicher nicht als ultimativer Auslöser. Verstehe ich einfach nicht. Weiß nicht. All for woke. Ja, ich habe nämlich wollte gerade jemanden im Chat berichtigen, der im Chat geschrieben hat, Gary Gygax ist gestorben. Das stimmt nur bedingt. Gary Gygax ist vor längerer Zeit schon gestorben. Das ist der Erfinder von D&D. Und jetzt ist sein Sohn gestorben. Ernie Gary Jr. Der ist gestorben. Der kommen wir gleich direkt dazu. Gary Gygax, Erfinder von D&D. Und D&D hat eine neue Ausgabe. One D&D gibt es wahrscheinlich nur im One World Trade Center, nehme ich an, oder so. Keine Ahnung, wie man auf den schwachsinnigen Namen gekommen ist. Und hier haben wir einen Artikel, Roll for Woke, Land on Weird. Also Würfel auf Woke und komm auf verrückt, schräg, komisch raus. D&D ist LGBT-Problem. Ups, da bin ich aber gespannt. Wer hat den Artikel denn geschrieben? Oh, ein alter Bekannter. Der gute Chris Ferguson, der auch schon in Gamergate-Zeiten sich die Mühe gemacht hat, als Psychologe hinter die Kulisse zu schauen und mal zu fragen, was da wirklich abgeht. Und das tut er hier auch im Bereich Rollenspiele. Er erklärt so ein bisschen, wo das Ganze herkommt. Er sagt, dass das aktuelle... dass es sehr schwierig ist, Daten zu der aktuellen Ausgabe zu bekommen. Hasbro und Wizards of the Coast, also Hasbro ist der Eigentümer von Wizards of the Coast, geben keine echten Zahlen raus, sondern sagen so Sachen wie, das ist das am schnellsten verkaufte System. Also sie sagen aber nicht, wie viele das verkauft hat. Aktuell in diesem Monat sind, oder in diesem im Quartal sind die Zahlen rückläufig. Wizards macht Verlust, obwohl es eine neue D&D-Ausgabe gibt. Das heißt, die Zahlen können nicht besonders gut sein. Und dann sagt er ja, dass das eigentlich ein Produkt aus der Vergangenheit ist. Ne? Weil Printmedien haben halt lange Zyklen. Im normalen Fall gibt es so ungefähr alle 10 Jahre eine neue Auflage von D&D. Und in dem Fall wurde hier begonnen, irgendwann um 2020 rum diese neue Auflage zu bauen. Und das war natürlich der Höhepunkt von dem ganzen Woken-Unsinn. Und dementsprechend sieht halt das Ganze aus. Wir haben die mexikanischen Hipster-Orks, die wir hier uns auch schon mal angeguckt haben, die jetzt alle irgendwie mit Sombreros rumlaufen und coole Tücher umhaben und all diese Sachen und die halt keine bösen Monster mehr sind, sondern im Endeffekt einfach halt so wie Menschen oder Zwerge eine weitere Rasse. Ja, obwohl man das ja hier natürlich nicht mehr sagt in D&D, da heißt es nicht mehr Race, da heißt es jetzt glaube ich Background oder irgend so ein Unsinn. Und er sagt halt, durch die langen Produktionszyklen im Printbereich haben wir hier ein Spiel, das halt eigentlich so nicht mehr hätte erscheinen sollen jetzt, weil sich, und das kann man an vielen Graphen absehen. Zum Beispiel hat der hier einen Graph drin, wo es darum geht, wie oft wurde DEI bei den Earning Calls der Firmen erwähnt. Und das ist seit 2020 auf einem stetigen Abwärtstrend. Auch das Zensieren von Akademikern aus Woken-Gründen ist auf einem deutlichen Abwärtstrend. Und auch die DEI-Jobs bei großen Konzernen haben begonnen abzuschmelzen. Das heißt, wir haben hier ein Spiel, das für einen Zeitgeist rausgekommen ist, für den es eigentlich 5 Jahre zu spät ist. Und er macht sich halt sehr lustig über die Inhalte teilweise. Also es gibt da wohl jetzt wirklich einen Abschnitt drin, der sagt, wenn dein Spielleiter zum Beispiel, du hast eine Schlangenphobie, natürlich sollte das, alle solche Sachen müssen vorher in einem Formular eingetragen werden für alle. Da muss man dann eintragen, ich mag keine Spinnen, was weiß ich, bei Sex-Szenen möchte ich bitte rausgelassen werden oder irgend sowas. Was auch immer einem einfällt, was man da reinschreiben kann. Und kommt dann doch was einen triggert, kann man die Arme vor der Brust zu einem X verschränken. Und damit ohne was dazu zu sagen, allen sagen, dass das so nicht geht. Und in dem Buch steht dann drin, danach muss man dann mit den Leuten sprechen. Also nicht über die Sache selber, sondern man sagt hier, super, dass du das gesagt hast, finden wir alle voll toll von dir, das finden wir klasse und wir werden alle daran wachsen. So, dann machen wir weiter und ich ändere das Detail jetzt. Man soll nicht über das Thema sprechen, das die Person triggert. Sonst wird die ja noch mehr getriggert. Also dann bitte nicht über Spinnen reden oder irgend sowas. Ja. Das ist so traurig. Also das hat überhaupt nichts mehr mit Rollenspiel zu tun. Und er sagt auch, in this sense, the new Dungeons and Dragons Masters in this sense, the new Dungeon Masters Guide is encouraging the kind of safetyist avoidance behavior that makes phobias worse. It might be more productive to seek out effective behavioral therapy than to put bumper guards around your life. Also du kannst besser halt professionelle therapeutische Hilfe suchen, als sich in Watte packen. Und wenn man halt die Sachen, diese ganzen Phobien schon in einem Spiel, wenn jemand nur über Schlangen oder Spinnen spricht, anfängt wegzulassen, dann wird das nicht besser werden mit der Phobie. Ich dachte mir, dadurch, dass das ein Spiel ist, hat man ein bisschen Abstand und kann dann mit solchen Dingen auch umgehen, wenn man eine Phobie hat. Also, ja, ich habe auch. Sind so verdammt empfindlich, diese Leute. Ich habe einen Kumpel, der hat eine Spinnenphobie. Ja, nun. Der findet das unangenehm in Computerspielen, wenn da Spinnen vorkommen. Aber wir spielen trotzdem zusammen hier mit den Zwergen, wo die in dem Asteroiden. Wie heißt das? Ein bisschen unangenehmes Gefühl in einem Spiel. Das ist ja schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja, ne? Auch so. Oder bei Horrorfilmen, ich mag es nicht zum Beispiel, wenn eine Klinge Haut aufschneidet oder eine Nadel in Haut sticht, aber ich kann auch weggucken in dem Moment oder machen oder so, das nimmt mir doch nichts weg. Also, das ist so, was passiert? Ich meine, das ist die gleiche Generation, die gerne, wie der Herr Blasel gepostet hat, die möchten Krieg führen gegen Putin. Nee, Herr Putin, also schießen. Da mache ich jetzt mal ein X mit meinen Armen vor meiner Brust und dann dürfen sie das nicht mehr. Ja. Und sie sagen halt auch, dass halt bei Hasbro wohl die Entscheidung getroffen worden ist, weder auf Normie-Frauen noch auf Normie-LGBT oder Normie-Non-White-Folks zu hören, sondern sich nur dieses eine Subset rauszusuchen, das immer so laut schreit. Und jetzt haben halt alle in den Büchern, haben alle bunte Haare, alle wildes Make-up und alle dieses komische Grinsen, das man sonst nur beim Coachella sieht. Also ja, alle, wir wissen, dass die beiden Zwerge schwul sind, weil sie passende Tattoos haben und am Backen sind, ja. Wir wissen, dieser eine Ork mit der Axt ist wahrscheinlich eine Lesbe, weil sie hat eine männliche Figur und so einen kurzen Haarschnitt. Was ist das außer Stereotype? Ihr habt uns gesagt, unsere Stereotype dürfen wir nicht mehr benutzen. Stereotype sind schlecht, aber eure Lesben sind dann halt auch alles irgendwie so Butch-Mechaniker-Tanten. Ihr seid so lächerlich. Ich meine. Und wer braucht irgendwelche mexikanischen schwulen Olé oder was? Ich meine, was hat das mit D&D zu tun? Und er sagt halt, leider sind wir halt mit dieser Iteration von D&D gefangen, zumindest für eine Weile. Man hat hier auf die falschen Leute gehört. Und dieser Stempel wird halt auf die Produkte der nächsten 10 Jahre gedrückt werden, so wie es aussieht. Und wird halt die Gräben eher vertiefen, als sie zuzuschütten. Und dabei wäre da eine ganz einfache Medizin, nämlich guter, alter, apolitischer Spaß. Das empfiehlt er den Leuten. Einfach mal Spaß haben. Sowas, als wäre Spaß nicht nur ein neurologischer Trick. Und als müssten Spiele nicht erwachsen werden. Sagt er, habt doch einfach Spaß an dem Kram. Wie wäre es damit? Ich bin gestern als Vampir durch das New York der 90er Jahre gewandert und habe einen Friedhof besucht. Es war unterhaltsam. So geht ein guter Abend, nicht mit Trigger Warnings und irgendeinem Schnickschnack. Genau, und jetzt kommen wir zu Ernie Gygax Jr., Der Mann war einer der ersten Spieletester von Dungeons & Dragons, aus dem einfachen Grund, weil sein Vater den Graben halt erfunden hat. Und so hat er auch den ersten Magier aller Zeiten gewürfelt in Dungeons & Dragons, und der hieß Tenser. Und heute gibt's Sprüche, Zaubersprüche in Dungeons & Dragons, die den Namen dieses Magiers tragen nach 50 Jahren. Also Tenser's Floating Disc oder Tenser's Transformation werden auch heute noch gelistet. Außerdem hat er angeregt, verschiedene Würfeltypen für die Hitpoints der verschiedenen Klassen zu machen und ähnliche kleine Dinge, die uns dann seit Dungeons & Dragons damals begleiten. Und den Artikel habe ich eigentlich mitgebracht, weil jemand stirbt und auch hier kann so eine Scheißseite wie Gizmodo es nicht unterlassen, halt nochmal nachzutreten. Damals 2021 kam er unter Feuer von verschiedenen Medienoutlets und Aktivisten, weil er damals, als er die dritte Ausgabe von TSA, der Firma seines Vaters, dann gegründet hat, weil die mehrmals halt verkauft oder pleite gegangen ist, da hat er angeblich rassistische und transphobische Sachen gesagt und hat gesagt, hier, Wizards of the Coast sind scheiße und Dungeons & Dragons sollte denen nicht gehören. Und das aus dem Grund, weil die halt sich jeden Blödsinn beugen, der von ihnen gefordert wird. Zum Beispiel die Sache mit den Rassen und so, weil es gibt ja jetzt, sie haben das System ja komplett geändert, es gibt jetzt diese Hintergründe, es gibt keine Halbelfen oder Halborks mehr, weil Menschen aus zwei Rassen oder Wesen, die aus zwei Rassen entstehen, sind in irgendeiner Form rassistisch, kann mir niemand genau sagen, wie das ist. Ich würde ja gerne mal so einen Deutsch-Afrikaner oder einen Deutsch-Chinesen fragen, wie er sich dafür fühlt. Damit fühlt, dass Leute sagen, hier, das ist total rassistisch. Genau. Also hier wird dann nochmal richtig draufgehauen. Und das finde ich, finde ich irgendwie traurig, dass man jemanden nach dem Tod nicht einfach mal für einen Artikel in Ruhe lassen kann. Man hätte dann in ein paar Jahren oder Monaten wegen mir dann drüber schreiben können wieder, wie man das alles findet oder so. Aber hier hätte man einfach sagen können, das ist ein Mensch, der hat zu einem Spiel beigetragen, das Menschen auf der Welt, ganz vielen Menschen auf der Welt was gegeben hat. Und er war einer der Ersten und sein Vater hat es gemacht und jetzt ist er tot und good riddance. Und wir hoffen, dass es ihm jetzt besser geht. Nein, Gizmodo muss da nochmal reintreten, klar. Der Vater lebt aber noch, oder was? Nee, der Vater ist auch schon länger. Ist auch tot. Ja. Das ist immer besonders tragisch, wenn die Kinder vor den Eltern gehen. Ja, das wäre. Nee, aber Gary Gygax ist schon eine ganze Zeit lang tot. Okay. Also der war ja auch schon älter, der war ja durchaus in den 70ern schon erwachsen, dementsprechend. Okay. Dann auch ein gutes Spiel gemacht. Witzig. Ja, dann können wir weitermachen. Ich hoffe nicht, dass wieder irgendwas abgestürzt ist. Guck doch mal nach einer Hochrechnung aus Hamburg. Hattest du nicht aufs. Oh ja, heute. Ich gucke mal. Chris, bist du noch da? Ich mache mir Sorgen. Da rutscht auch gerade die Kartoffeln vom Ofen. Tschüss. Mittwoch kommt übrigens, wo ich gerade hier gucke, Mittwoch kommt der nächste afghanische Flieger. Ist das nicht wunderbar? Ach so, kommt. Oh. Und davon sind bei 2 von 157 Leuten in dem Flieger sind 2 Fachkräfte, Ortskräfte. Ach läuft. So. Und dabei läuft. Aber null Frauen, oder? Ja, wie beim letzten Mal. Ne? Nee, es gibt noch keine Hochrechnung oder andere. Doch, die ZDF-Prognose hat sich ein bisschen geändert. Okay. Von 19 Uhr ist die Prognose jetzt 34,3%. SPD 19,8%, Grüne 20%, CDU 11,5%, Linke 7,2%, AfD 3,0%, Volt und die FDP unter den Sonstigen. Hat die ARD auch was Neues gemacht? Nee, ist immer noch die 18 Uhr Probe. Ja, hier haben wir einen sehr interessanten Artikel. Es geht jetzt hier gerade darum, dass ein Whistleblower von der NSA berichtet, dass da also ein Transkult, wie er das nennt, da stattgefunden hat. Also, dass man sich irgendwie mit dieser ganzen Trans-Thematik. Das hat irgendwie mal ganz unschuldig angefangen mit, wir machen mal irgendwie eine Veranstaltung dazu, und aus der einen Veranstaltung wurden dann immer mehr. Erst war es irgendwie ein Tag in der Woche, dann war es plötzlich einen ganzen Monat. Und also dieses ganze Theater, und das hat dann sogar so Auswüchse genommen, dass angeblich irgendwelche Analysten über irgendwelche Personen, die sie da im Auge hatten, dann irgendwie gesagt haben, dass man sich zu denen jetzt nicht äußern können dürfte, weil die irgendwie trans sind, und wenn man jetzt irgendwie über die redet, dann müsste man ja ihren bisherigen Namen verwenden, und das ist ja dann der Deadname, und die Trans-Ideologie sagt ja, dass das das Böseste überhaupt ist, das irgendwie zu benennen. Und wenn das wirklich so stimmt, dann ist das natürlich ziemlich krass. Und er sagt halt auch, dass das also marxistische Ideologie wäre, was die da vorantreiben. Man muss natürlich bei solchen Sachen immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist ja im Endeffekt ja auch genau das eigentlich, was womit sich der Herr Rufo hier, der das geschrieben hat, natürlich viel beschäftigt. Und es kann natürlich auch sein, dass irgendwer ihm hier sowas erzählt, was er hören will. Aber ja, meistens finden solche Sachen laufen doch eher so, wie soll man sagen, unterm Radar, beziehungsweise das passiert dann so, dass das, weil das einfach alle laufen lassen oder so. Das ist ja nicht unbedingt, dass das gepusht wird von jemand oder vielleicht auch von Leuten, aber es wird eben vor allem nicht aufgehalten, dann denke ich mal, dass das vielleicht auch so gelaufen ist. Ja, aber beides ja eigentlich. Ne? Also es wird gepusht von Leuten und es wird nicht aufgehalten von Leuten und es wird immer mehr, und es ist ja dann irgendwie der Weisheit letzter Schluss und die beste Sache für Gerechtigkeit und so. Ja, aber irgendwann ist das Ganze dann doch übernommen, sozusagen. Ideological Capture ist ja genau die Gefahr dabei, ne? Ja, also, dass irgendwelche Institutionen eingefallen wird und das Thema geändert wird. Ich meine, das haben wir ja schon mehrfach gesehen, und deswegen kann ich es mir natürlich in diesem Fall ja auch vorstellen. Deswegen ist damit reingenommen, aber es ist natürlich noch nicht komplett sicher. Aber wie hier oben auch schon steht, was ja wohl irgendwie klar ist, ist, dass es irgendwie so ein E-Mail-Austausch gab oder Chatroom über irgendwelche Genital-Operationen und Transfetisch und Zeug. Und das hat hier die Tysi Gebhardt irgendwie jetzt bearbeitet, ein Memo veröffentlicht, dass diese betroffenen Personen da jetzt ausgeschlossen werden sollen aus dem nationalen Sicherheitsapparat. Ja, aber das geht ja auch vor allem darum, dass sie da wohl sehr viel Zeit für aufgewendet haben. Ja, genau. Also wie die gesagt, haben sich da stundenlang über ihre Operationen und Vorlieben und sexuelle Techniken und was auch immer unterhalten, statt zu arbeiten. Ja, und wie gesagt, auch Sachen halt ignoriert, extra wegen. Also das ist zumindest die Anschuldigung, weil man ja gegen die Leute da nichts machen darf oder so. Achso, diese neue Deadnaming. Ja. Der Islamismus ist längst Mainstream, Ex-Sprecher der österreichischen Islamvertretung klärt auf. Schlägt Alarm. Entschuldigung. Ne, hier haben wir Rusen Timo Aksak, das habe ich garantiert ganz schrecklich falsch ausgesprochen. Ex-Sprecher der Islam-Glaubensgemeinschaft Österreichs. Und der hat wohl irgendwie mal drüber nachgedacht, was er da macht, und sagt jetzt, statt Omas gegen Rechts, fordert er Omas gegen Terror. Die Phrase vom Islam als Religion des Friedens sei blanker Hohn. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da für eine Entwicklung genommen hat, aber 2019 war er noch Pressesprecher der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, und heute sagt er ganz andere Sachen. Zum Beispiel sagt er gestern noch Abscheu und klare Kante gegen Terror, heute schon Dissonanz, Widerspruch und Relativierung. Es ist ein und dasselbe Muster, wir kommen nicht vom Fleck. Ein einziges Elend. Und dann hat man ja irgendwie dort wohl gesagt, man muss dann TikTok verbieten gegen den Islamismus. Und er sagt, bei aller berechtigten TikTok-Schelte dürfen wir nicht vergessen, dass es dennoch eine Nachfrage nach solchen Inhalten gibt. Der Islamismus ist bereits Mainstream geworden. Wir haben zu lange zu eifrig geschlafen. Der couragierte Syrer, der den Attentäter von Villach angefahren hat, wird übrigens massiv attackiert und bedroht, während auf TikTok und Co. Attentäter gepriesen werden. Wir haben keinen Raum mehr für Illusionen. Ich finde es immer gut, wenn das jemand sagt, der auch aus dem Kulturraum kommt, weil ja, im Gegensatz zu einem Stürzenberger können sie da wenig, recht wenig mit ihren üblichen Vorwürfen anfangen. Natürlich wird er sich anhören müssen, dass er ein Haus-Endpunkt ist und was weiß ich. So wie der couragierte Syrer, der den Attentäter von Villach angefahren hat, sich jetzt auch anhören muss, dass er ein Nestbeschmutzer und ein Verräter ist. Aber ja, da sehen wir halt auch wieder, was für ein Mindset halt hinter dem ganzen Kram steht. Und er sagt halt auch, als ich nach dem Sturz des Assad-Regimes gesagt habe, man müsse jene jungen Syrer, die Wehrdienst verweigert hatten und deswegen bei uns Asyl erhielten, wieder rückführen, wurde ich hart kritisiert. Jetzt lese ich, der Villacher Attentäter war auch so ein Fall. Bitter. Also, wir machen nichts, wir tun nichts. Und es kommen immer nur Worthülsen oder wie er es ausdrückt, die Betroffenheitsprosa nach dem Anschlag in Villach ist nicht auszuhalten. Und Sprüche aller voller Härte des Gesetzes ist anzuwenden? Ja, aber der Schaden ist ja schon angerichtet. Ein 14-Jähriger zu früh aus dem Leben gerissen. An den immer gleichen Phrasen kann man übrigens die Ahnungslosigkeit der politischen Kaste ablesen. Volle Fahrt ins Nirgendwo. Wenn ich mir eines wünschen dürfte, dann dass organisierte Muslime nie wieder diesen dümmlichen Take mit Islam, Religion des Friedens bringen dürfen, das wirkt mittlerweile wie Hohn. Mittlerweile? Ja. Das Gefühl, das wirkte schon immer wie Hohn. Du bist in meinen Ohren. Der Kenner der islamischen Szene liefert zuweilen aufschlussreiche psychologische Analysen. Nach den Anschlägen von Mannheim, Magdeburg und München schreibt Rusen Timo Aksak auf seinem Blog über das Phänomen der gekränkten Männer. Muslimische Männer, die den Islamismus als einfachsten Weg sehen, sich an einer Gesellschaft zu rächen, die sie in ihrer falschen Wahrnehmung für ihre Probleme verantwortlich machen. Was, wenn wir es hier mit zutiefst gekränkten Männer-Egos zu tun haben, die in einer Leistungsgesellschaft feststellen mussten, dass sie keine Durchstarter waren und wohl auch nicht mehr werden würden? Der Täter von Mannheim war beruflich gescheitert und arbeitslos. Der Attentäter von Magdeburg ein fachlich unzureichend qualifizierter Stationsarzt. Und die Social-Media-Aktivitäten des Münchner Attentäters, in denen er sich als erfolgreich inszenieren wollte, könnten ein Hinweis auf die tiefe Kränkung sein. Vermutlich hatte er sich den Goldenen Westen in Afghanistan damals als Minderjähriger völlig anders vorgestellt. Aber seine zentrale Frage lautet, was, wenn da draußen Hunderte, ja, vielleicht tausende Männer sind, die eine ähnliche narzisstische Kränkung erleiden und nun mit dem Gedanken spielen, sich an unseren Gesellschaften zu rächen. Und die Frage, ja, möchte sich in Deutschland halt auch keiner stellen. Da schreit man lieber laut Rassismus. Und dann ist man fein aus der Sache raus, bis halt der Nächste blutig irgendwo liegt. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Das sage ich auch. Und das Ergebnis kann man uns hier angucken. Mhm. Ja, die Königsallee in Düsseldorf. Kannst du die Bilder ja mal einmal, oder ja, ist ja, im Archiv geht das wahrscheinlich nicht. Ne? Oh mein Gott. Aber ja, ne? Anscheinend mit irgendwas Schwerem befüllte große Container sorgen dafür, dass man hier nur schikanenmäßig, wenn überhaupt, durchfahren kann. Na, wir lassen uns unsere Art zu nehmen, halt nicht, zu leben, halt nicht nehmen. Ne? Also, und da gehören nun mal diese Container dazu. Die stellen wir gerne auf. Die sind Teil des festlichen Dekors zu Weihnachten, zu Fasching. Immer das anders verkleidet. Ist doch narrisch, verkleidet. Oder nicht? Ja, weil ich bin kein Rheinländer, aber das ist doch narrisch ohne Ende, oder nicht? Närrisch heißt das. Dann halt närrisch. Ja. Das ist verrückt auf jeden Fall. Welsungenblut auf Twitter kommentiert halt Düsseldorfer Kölsche Rosenmontag besser gesichert als seinerzeit das afghanische Bundeswehrcamp Masail Sharif. Nun, ich weiß noch, ja, wie wir damals Afghanistan gerettet haben, das war super. Ich meine, ich frage mich schon, wie viel wohl passieren würde, wenn man jetzt das nicht machen würde, aber das scheint ja momentan nötig zu sein. Ist schon. Ich hatte eigentlich gehofft, dass nach 2015 diese Scheiße nicht so auswächst, aber mittlerweile, wie gesagt, hier im Weihnachtsmarkt und so weiter. Fragt sich nur noch, wann die Leute dann wegbleiben, ne? Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Und dann trotzdem aber die haben keine Messer so. Mehr dabei. Und das ist doch für alle das Beste. Hier muss ich selbst nicht mehr dabei. Ne? Ja, Verkehr. Ne? Das ist ja nicht nur in Düsseldorf, das ist auch in Berlin eine wichtige Sache. Am Ostkreuz ist es jetzt komplett eskaliert. In Polarbü. Genau. Scroll mal runter, da haben wir so eine Karte. Da sollen schon einige Leute wahnsinnig geworden sein beim Studium und beim hinterherigen Versuch, zum Beispiel die Gärtnerstraße zu erreichen oder die Weichselstraße. Man hat hier jede Menge Poller aufgestellt. 30 Einbahnabschnitte, 5 Fahrradstraßen, 8 Fußgänger- und Schulzonen, 8 sogenannte Modalfilter aus Pollern, 6 Mittelstreifenbarrieren und rund 30 Richtungspfeile machen den Kiez zum Labyrinth. Ist doch eine wunderbare Sache, oder? Und die Leute sind natürlich alle angepisst, die da wohnen. Ich habe einen Behinderungsgrad von 90% auf mein Auto, bin ich angewiesen. Ich bekomme nicht mal einen Behindertenparkplatz, sagt der eine. Das Hauptproblem ist, dass die Beteiligung nur online möglich war, darum ist es nicht repräsentativ, sagt eine ältere Dame. Der Inhaber eines Geschäfts. Kann man nur erwidern, der Planet stirbt, wenn wir nicht die Verkehrswende schaffen. Ein Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts sagt, ich finde die Pläne übertrieben, ich bin gegen die Fußgängerzone hier, weil es eh schon verkehrsruhig ist. Ja, oder halt eine andere Dame aus einer anderen Straße, die sagt, ja, die Nebenstraße ist jetzt nicht mehr befahrbar und jetzt fahren die alle hier durch die Pflastersteinstraße. Klacker, klacker, klacker, klacker, klacker, klacker, klacker, klacker, klacker. Und warum habe ich das jetzt mitgebracht? Ich meine, Berlin, Wahnsinn, Geld rausschmeißen, Verkehr kaputt machen, kennen wir alles. Aber ich bin über den letzten Absatz gestolpert in diesem Artikel, der da heißt, das Konzept wurde übrigens von der Firma Stadtraum GmbH erstellt, die gleichzeitig Poller-Systeme vertreibt. Dam, dam, da. Sag mal, geht's euch noch gut in Berlin? Jo, das ist eine super Sache. Stadträtin Gerold betont, natürlich auf Grundlage des formal und fachlich geprüften Angebots. Die Art der Maßnahme hätte keinen Einfluss auf die gezahlte Summe von 143.000 Euro gehabt. Nein, hätte man gar nicht, wenn man das Bild sieht hier, dann würde man gar nicht denken, dass da so viele Poller wie möglich irgendwo untergebracht werden mussten. Da würde man nie drauf kommen. Nee, hat man gar nicht den Eindruck, ne, dass da jemand alle Poller, die er noch im Lager hatte, irgendwie auf die Karte geschmissen hat und gesagt hat, loh, mach mal. Poller wie die Sintflut. Ja. Wir pollern die ganze Stadt weg, wenn es sein muss. Ja, Berliner Mauer war gestern. Wahnsinn. Heute... Poller. Berliner Poller, ja genau. Ja, aber klar, ich meine, ne, genauso haben wir es ja mit unseren NGOs, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ne? Die schafft erst den Bedarf, indem sie überall Rassismus findet und dann verkauft sie das Gegenmittel, das gute Schlangenöl. Ne? Genauso funktionieren halt inzwischen in Deutschland viele Sachen im öffentlichen Sektor. Ey, lass mal eine gemeinnützige GmbH gründen. Und am besten dann noch die Frau oder den Mann von Politiker oder Politikerin irgendwo da drin verstecken mit einem anderen Nachnamen, versteht sich. Es gibt jetzt Firmen, die vertreiben stichsichere Westen. Sag mal, wie weit soll denn das noch gehen? Das ist schön für die, die das viel Geld machen, das aber. Heißt jetzt, irgendwie... das gibt es schon lange. Ja, aber jetzt habe ich da erstmal Werbung für gesehen. Ja, hat mich das erreicht per Werbung sozusagen. Also, ich muss ja auch sagen, ich war ja auch mal ehrenamtlich unterwegs. Hier mit so Sanitätsdiensten auf irgendwelchen Volksfesten und so. Und dieses Ding, dass da Messerstechereien sind, das ist auf jeden Fall kein neues Phänomen. Das ist nur die Anzahl halt, ne? Und ja, das Täterprofil war halt früher ein anderes. Früher waren es halt irgendwelche Betrunkenen. Ja. Und die gibt es sicherlich immer noch, aber ja. Also, dass da stichsicheren Sachen da getragen wurden, teilweise von Leuten zum Selbstpreis wurde nicht gestellt. Das war auch schon Diskussion irgendwie vor 20 Jahren oder so. Jetzt Kollegen von euch, so Sicherheits- und Sanitätsdienste oder was? Sanitäter, ja. Aber eben nicht die Zuschauer. Die Polizei hat das Zeug ja sowieso. Also. Ja, und die Besucher aber vor allem. Es ging ja darum, das dann Privatleute zu verkaufen. So nach dem Motto, hier, wenn du mit deinem Kind durch den Park gehst und zieh lieber die Wäsche an und so. Ne? Das finde ich irgendwie, es scheint nach oben zu spüren, ist aber nur ein Eindruck. Ja, das wäre wirklich neu, wenn sie das jetzt probieren, auch an den Otto-Normal-Kunden zu verkaufen. So schien mir das. Berliner Grünen. Ach ja, das war von mir, genau. Berliner Grünen-Politikerin tappt in Sexfalle. Und das ist ja aus mehreren Gründen interessant. Erstmal, sie heißt Eva, 33, Karrierebeamtin, in Klammern Regierungsoberinspektorin, Karrierepolitikerin, blendendes Aussehen, ungebunden. Er heißt Mehmet A., schlaksig blass, verwuscheltes Haar, verhuschtes Auftreten. Er lernt sie mit 17 auf einer einschlägigen Internetplattform für unverbindlichen Sex kennen, mit 17. Sie ist fast doppelt so alt wie er. Also mit anderen Worten, ja, sie ist über 30. Er filmt sie heimlich beim Sex, dann gibt damit ungeniert vor seinen Freunden an. Sie hatte am 6. Oktober wieder einmal ein Schäferstündchen mit ihm. Da taucht ein Maskenmann in der Wohnung auf und hält ihr eine Pistole an den Kopf. Er hat den Maskenmann zur Verstärkung geholt, damit sie 1.000 Euro an ihn zahlt. Sonst werde er seine heimlich gemachten Sexvideos überall veröffentlichen. Sie ist über 6 Stunden in ihrer Gewalt. Als Toyboy Mehmet die Wohnung verlässt, um Geld von ihrem Konto abzuheben, soll sie der Maskenmann vergewaltigt haben. Er will davon nichts mitbekommen haben. Er verlangt, dass sie am nächsten Morgen ihr Konto leerräumt und einen 20.000 Euro Kredit aufnimmt, um ihn zu befriedigen. Sie spielt mit, aber nur zum Schein. Er wartet ihn auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Wedding. Als er ankommt, wird er verhaftet. Sie hat sich lieber der Polizei anvertraut. Er sagt, ihr Verrat habe ihn schockiert. Wie der Maskenmann heißt. Das ist gut. Aber das ist auch so diese typische Reaktion von diesen Leuten. Ne? Ja, was machst du? Wie der Maskenmann heißt, gibt er nicht preis. Der soll doch nur auf sie aufpassen, solange ich weg war, behauptet er. Ja. Ja, er war noch ein bisschen unerfahren mit seinen 17. Angeklagt sind unter anderem erpresserischer Menschenraub und schwere räuberische Erpressung. Bis 10 Jahre Jugendstrafe drohen. Ja. Warum Jugendstrafe? Die haben doch Ermessensspielraum da eigentlich, oder? Und jemand, der mit 17 der so eine Nummer aus sich ausdenkt. Nee, mit 17 ist Jugendstrafe. Mit 18. Ja, als er sie kennengelernt hat. Ja, gut, aber weiß nicht, wann die Erpressung war, ist die Frage. Naja. Aber ich glaube, du kannst doch auch, kannst du nicht Jugendliche auch schon nach Erwachsenenstrafrecht unter Umständen? Ich glaube, bei 18 bis 21 hast du halt beides, die Möglichkeit, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Bis 27 geht das sogar, glaube ich. Okay. Aber ja, so lange wie der Kindergeld ist. Okay, das ist dann aber Ermessensspielraum zwischen 18 und 27, 25. Das ist Ermessen. Auf jeden Fall. Und hängt dann auch mit der Schwere der Tat zu tun, ne, zusammen, auf jeden Fall. Ja, hier wollte ich euch mal zeigen, ist die polizeiliche Prävention macht jetzt Videos zum Thema häusliche Gewalt. Hier wird eine Frau davor gewarnt oder erklärt, was sie tun kann, wenn ihr Partner etwas tut. Ja, was sie nicht möchte. Also ich habe jetzt hier noch nicht reingehört. Es gab aber auch ein zweites Video, da wollte ich noch kurz sagen, das sich an Männer richtete. Also wir versuchen das irgendwie wenigstens aufzuteilen oder so. Richtete im Sinne von als Opfer dann, oder? Genau, genau. Okay. Ja. Ja, sie hatten ja auch, hatte ich schon gesehen, auch verlinkt, das Männerhilftelefon auch. Aber den Kommentaren zufolge habe ich ja nur, also ich habe es noch nicht angeschaut, aber so Sachen wie, vielleicht sagt ihr auch etwas, was euer Partner nicht hören möchte, klagt einfach, dass und unterstützt das System, Harmonie in der Partnerschaft gibt es nicht mehr. So ein Schwachsinn, warum redet man Menschen sowas ein? Es klang jetzt nicht so sehr danach, dass es hier sehr sinnvoll ist, was hier passiert. Ja, kannst du gerne mal anmachen. Eine Minute 14, können wir durchaus diskutabel, würde ich sagen. Okay. Weil das, was ich nicht möchte, das klingt für mich schon mal, also wenn es da wirklich um schwierige Sachen geht, dann klingt es ganz schön verharmlosend, ehrlich gesagt. Und dann also. Geht es eben darum, auch ob ich das jetzt überhaupt weiß, genau, ob ich das wollte oder nicht und so weiter. Ja, schauen wir mal. Wie schafft man das, als betroffene Person in so einer schwierigen Situation damit umzugehen? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man nur selber bestimmen kann, was man möchte oder was man nicht möchte und dass es wichtig ist, das auch deutlich zu sagen und deutlich eine Grenze zu ziehen. Gleichzeitig ist es aber so, ja gut, das gefällt mir ja erstmal schon mal ganz gut, weil das ist ja schon mal besser als das entscheiden wir dann im Nachhinein irgendwie, kann man doch von den Frauen nicht erwarten, sich da irgendwie zu artikulieren oder so. Also das ist ja schon mal wichtig. Dass in gewaltvollen Beziehungen eben oft so ein schwammiges Bauchgefühl da ist oder dass man eben das Gefühl hat, man kann gar nicht genau sagen, so jetzt ab da war es gewaltvoll und ab da dann nicht mehr. Und da ist es... Ja, naja, so... Das weiß ich ja jetzt nicht. So ein bisschen, ne? Man kann also, das nicht nachvollziehen, aber wann war es gewaltvoll? Also. Ja, ein Anschreien oder wirtschaftliche Gewalt. Ne? Ja, solche Dinge stelle ich mir dann direkt vor. Das ist dann eine Frage der, wie soll man sagen, der Breite der Beratung oder so. Glaube ich, einfach sehr wichtig, das als wichtige Information zu nehmen, wenn man merkt, boah, ich bin mir gerade total unsicher, was mit mir passiert oder irgendwie habe ich ein komisches Bauchgefühl, aber ich kann es gar nicht so richtig einordnen, dann kann das einfach auch schon ein wichtiger Indikator sein oder einfach eine wichtige Information für einen selber, dass man merkt, okay, irgendwas verunsichert mich hier vielleicht gerade in der Beziehung, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mich zurückziehen oder mir selber den Raum geben, das mal zu sortieren oder mit einer vertrauten Person zu sortieren oder eben auch im Zweifelsfall mit einer Fachberatung Stelle zu telefonieren und das einfach mal anders einzuordnen. Wenn du die ganze Podcast-Folge hören möchtest, dann findest du sie hier. Brauchst du... Ja, gut, also dieses Wenden an irgendwelche Freunde oder so, das ist dann aber auch, das halte ich schon ein bisschen fragwürdig. Ne? Ja, das ist jetzt hier nur ein Ausschnitt, also müsste man sich das nochmal komplett angucken. Ja. Was du da jetzt noch zu sagen, weil also das erste fand ich ja gut, da war das andere, das war mir also, ja, weiß man denn nicht, ist das jetzt Gewalt oder nicht Gewalt, also... Ja, genau. Ja, ich finde nur, dass irgendwie, also sie machen jetzt hier mit diesem Kanal, weiß ich gar nicht, ob der ganz neu ist, aber mir ist das eben neu begegnet. Also sie weiten da diese Arbeit schon auch aus und es hat da sicher auch was. Videos, die hier haben, das kann man ja gucken, wie neu das hier ist. Was haben wir denn hier? Älteste Videos. Vor 15 Jahren, was ist das? Holy moly, okay. Naja, vielleicht sind es auch nur noch Beispiele. Ich hatte das so ein bisschen mit Istanbul gedanklich in Verbindung gebracht. Istanbul-Konvention. Weggeschaut, ist mitgemacht. Ladendiebstahl. Also ist nicht neu, wie wir hier sehen. Nee, der Kanal ist zumindest nicht neu. Könnte ja eine neue Kampagne oder so sein. Aber wie gesagt, habe ich das geistig damit in Verbindung gebracht, dass sie das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen pushen, das Thema. Und den Leuten dann eben unter anderem die neuen Gewaltformen, ne, von der verbalen und der wirtschaftlichen Gewalt und so, und dann damit auch nochmal erklären möchten. Ja, habe ich aber jetzt auch nur spontan angekriegt, um es mitzubringen. Muss ich sicher nochmal ein genaueres Bild machen, wenn man das genauer wissen möchte. Ja, es ist aber eben unter anderem auch für Männer, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, aber müsste man sich natürlich mal die komplette Folge angucken, um sich da irgendwie ein Bild machen zu können. Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Also diese Dame hier ist irgendwie Kolumnistin oder so. Und die hat sich hier mal mit Amadeo Antonio und ihrem wie viel macht ein Euro Opferschutz von Till Lindemann Opfern beschäftigt. Und sie schreibt, wo sind die 826.000 Euro hin? Vor einiger Zeit riefen Promis zur Spendenaktion, wie viel macht ein Euro für angebliche Opfer von Till Lindemann auf. Doch, diese Opfer gab es nicht. Die Kohle ging wohl an die Amadeo Antonio Stiftung, an Tilda Stadtblumen, in Anführungsstrichen. Hashtag Wespennest. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, unter anderem mit Gianni Tempel. Das war hier die gegen den Dieter Wedel Vorwürfe gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Die Kontakt zu Tilda in Anführungsstrichen hatte. Also das scheint wohl ein Künstlername zu sein oder so, denke ich mal. Dass das hier in Anführungsstrichen setzt. Der Schriftverkehr ist hochgradig merkwürdig. Niemand weiß, wo das Geld ist. Auf der Webseite wird immer noch mit Jasmina K. geworben. Aber auch sie scheint nichts zu wissen. Wer das jetzt war. Schilf. Ach ja, genau, Kuhnke, ja. Jasmina Kuhnke, stimmt. Was ist da los? Man stößt auf eine Wand des Schweigens. Niemand scheint da Antworten liefern zu wollen oder zu können. Ein angebliches Hilfsprojekt, große Namen und plötzlich ist alles verschwunden. Das riecht alles gewaltig nach einem Skandal. Wer klärt endlich auf? Okay, hier ist irgendwie Boygroup-Podcast, die sich da wohl auch mit befasst haben. Unter anderem fragwürdig finde ich den Schriftverkehr von Tilda, wo einem mutmaßlichen Opfer, das 2024 nach finanzieller Hilfe gefragt, gesagt wird, man habe keine Telefonnummer. 826.000 Euro verwalten, aber keine Telefonnummer haben, das verstehe ich. Ich verstehe das nicht. Ich würde mich über Überzeugung einer Redaktion oder von Journalisten freuen. Ich würde mich über Unterstützung, so heißt es, einer Redaktion oder von Journalisten freuen, die in die Recherche mit einsteigen und kritisch hinterfragen, wo die 826.000 abgeblieben sind. Jo. Und mich würde natürlich auch interessieren, wofür 34.000 Kampagnenkosten gebraucht haben und mutmaßlich Betroffenen teils ewig nicht antworten. Schriftverkehr liegt vor. Ausrufezeichen. Warum interessiert das nicht Daniel Drepper und Lena Kempf, die das Buch Rosiro geschrieben haben? Ja. Warum wohl? Auch Drepper wurde von JT, weiß ich jetzt nicht, was das ist, kontaktiert, oder Spiegel an Katrin Müller, die SZ. Ja, an Katrin Janni Müller. Janni Tempel, glaube ich. Tempel. Die, ja, das könnte die sein. Die fängt ja da unten, taucht da unten nochmal auf. Was ich mich frage, wieso hat die AAS das überhaupt an Tilda übertragen und es nicht selber verwaltet bzw. an mutmaßliche Opfer weitergegeben? Und wieso haken da nicht jene nach, die die Kampagne organisiert haben? Janine Tempel war eine der Organisatorinnen. Sie weiß nichts. Auf Nachfrage hier nochmal der Spendenaufruf von CK Caroline Kebikus, okay. Vom 16. Juni 2023. Sie hat gemeinsam mit anderen damals prominent zum Spenden aufgerufen. Ich glaube nicht, dass 800k durchgebracht oder an irgendwelchen Kanälen versickert sind. Es ist aber von einem beträchtlichen Teil einfach nicht klar, an wen Summen gingen. Von Lindemann-Opfern ist die Rede, aber welche Opfer? Ab wann ist von Zweckwidrigkeit die Rede? Es gibt sehr wohl Frauen, die anonym mit dem Spiegel gesprochen haben. Sind es diese Frauen, die Geld erhalten haben? Es ist einfach offen, wofür der ausgegebene Teil verwendet worden ist. Und ja, viele sehen da einfach nicht durch und empfinden es als intransparent. Ja, sowas aber auch. Auch Janni. Was für Anwaltskosten, wenn doch gar niemand von den angeblichen Frauen geklagt hat? Welche Frauen? Und vor allem wie viele? Es haben sich ja noch gar keine Frauen bei der Staatsanwaltschaft gemeldet, oder? Ja, wahrscheinlich Rechtsanwaltskosten wegen Till Lindemann, ne? Weil er gesagt hat, hier, nee, das könnt ihr so nicht behaupten. Der Hekaron hat da eine gute Idee, nämlich der sagt ja, Lindemann ist das Opfer, wahrscheinlich hat der das Geld gekriegt. Ne? Gehe ich mal von aus. Meinst du, die haben es komplett bezahlt, das, was die dann da an ihnen an... Ich hab gehört, ich versuche das gerade zu recherchieren, dass das Geld zum großen Teil in die neue Meldestelle Verschwörungstheorien oder so geflossen ist. Ja, da gehört es ja auch hin. Ja, schauen wir mal. Von der Verschwörungstheorie finanzierte Meldestelle für Verschwörungstheorie. Solche lustigen Sachen kann doch kein Autor schreiben. Ja, damit ist dann auch die Schreibblockade beendet wahrscheinlich. Stimmt, Fanny, vielen Dank. Auch nochmal an dich. Machst du hier bitte den ganzen Thread auf, weil ich kann den leider, ich wollte ihn unrollen, aber das kann ich nicht, weil die mich, weil mich die Kasper gesperrt haben. Ach so, dann lese ich vor, okay. Und Kasper habe ich ganz liebevoll gemeint, lieber Mario Antonio. Ja, wir kommen jetzt zu dem Komplex. Die CDU stellt eine ganz normale Anfrage im Parlament, also ein völlig normaler demokratischer Vorgang. Und zwar ging es um 551 Fragen, glaube ich, zum Thema NGO-Finanzierung. Wir haben das ja alle mitbekommen, wie in den Tagen vor der Wahl nochmal heftig inszeniert und gemacht wurde gegen Merz. Und die CDU hat jetzt halt nachgefragt, Moment mal, eigentlich müssen diese Leute ja erstmal politisch neutral sein, wenn sie gemeinnützig sind, zumindest zum großen Teil. Und dann ist auch die Frage, warum geht das Geld nur an linke Organisationen? Und deshalb hat die CDU halt diese Anfrage gestellt, einfach mal, glaube ich, auch als Schuss von dem Bug für die ehemalige Ampelregierung. Und dazu sagt die Amadeo-Antonio-Stiftung ihrerseits, eine Gründung der ehemaligen Stasi-Agentin IM Victoria alias Annetta Kahane folgendes. Die Union fährt eine massive Desinformations- und Misstrauenskampagne gegen die demokratische Zivilgesellschaft. Zwei Tage vor der Bundestagswahl stellt sie im Bundestag 551 Fragen über NGOs mit dem Ziel, ihre Gemeinnützigkeit in Frage zu stellen. Wir müssen uns wehren. Warum? Ich meine, das ist eine ganz klare Sache. Man kann das gerichtlich prüfen lassen, ob ihr gemeinnützig seid. Da gibt es ganz klare Kriterien und wenn dem nicht so ist, solltet ihr den Status verlieren. Da könnt ihr euch wehren, solange ihr wollt. Meine Meinung. Natürlich leben wir hier nicht in einem Staat, in dem das auch so läuft, weil Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind und Richter beeinflussbar. Aber in einem richtigen Staat würde das so funktionieren. Die Anfrage, unterschrieben von Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, attackiert Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen wie OMAS gegen Rechts, Umwelthilfe. Ja, ja, Verbraucherschutz, ne? Das ist ja, das ist unter dem die ganze Scheißzensur doch läuft, der Obertitel. Und auch die Amadeus Asmodeus Stiftung. Angeblicher Vorwurf, politische Einflussnahme. Was heißt hier angeblicher Vorwurf? OMAS gegen Rechts. Ich meine, politische Einflussnahme, nun, da steht es schon im Namen. Und auch die Asmodeus Stiftung ist links, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die ist sogar linksextrem aus meiner Sicht. Die Union spricht von Schattenstrukturen, nicht weit zur Verschwörungserzählung eines Deep State. Alter Schwede. Nee, weil es ein Deep State ja auch nie gegeben hat, ne? Hat es nie gegeben. Ja. Haben wir keine. Hast du dir mal die Geschichte der Türkei angeguckt, zum Beispiel, oder so? Da gibt es nicht Annetta, ne? Du, Annetta ist ja nicht mehr da. Aber die Amadeus Asmodeus Stiftung glaubt das nicht und dann ist das eine Verschwörungstheorie. Wie die Welt kürzlich über NGOs schrieb, einfach weil sie kritische Stimmen zu gesellschaftlichen Entwicklungen erheben. Doch das ist genau ihre Aufgabe in einer Demokratie. Ihr erhebt keine kritischen Stimmen. Ihr schreibt ein Dogma an die Scheune und jeder, der nicht bei drei das nachblökt, bekommt eine, medial oder anders. Im Zweifelsfall verliert er sein Bankkonto oder ähnliche Dinge. Wir wissen, wie ihr arbeitet. Ihr braucht uns nicht zu erzählen, dass ihr nur eine kritische Stimme erhebt. Dann bräuchtet ihr nicht so viel Geld. Kritische Stimmen kann man für nichts erheben. Siehe Weltraumaffen. Doch genau das ist ihre Aufgabe in einer. Wo steht das? Wo steht, dass NGOs diese Aufgabe haben, uns ein Dogma vorzugeben und dieses Dogma mit Meldestellen zu unterfüttern? Und eine zweite Stasi aus dem Boden zu stampfen. Wo steht das in der Verfassung? Beim Gramsci. Ach nee, in der Verfassung. Ach so. Gar nicht. Zivilgesellschaft wird hier zum Feindbild erklärt. Nein, nein. Die organisierte linke Einflusssphäre wird hier überprüft, inwieweit man sie noch mit Steuergeld, das arbeitende Menschen erarbeiten müssen. Ich finde das so lustig, dass diese Leute von Feindbild reden. Ausgerechnet diese Leute reden von Feindbild. Diese Leute, da kannst du dir hier aus unseren ganzen Quellen beliebigen Bildhauer-News-Artikel, keine Ahnung wie was, rausziehen. Und da hast du nur Feindbilder. Ich erinnere mich doch an Veronika Krah, die marxistische Feministin mit ihrem Rumgeschwurbel über die Leute, die beim Jordan Peterson waren in Berlin. Was das für ein Quatsch war. Oder dieses GEMAG 2.0 hier von dem einen hier mit Prinz und dieses ganze, ja, ganze Gesülze. Überflüssig. Ihr seid gerade diejenigen, die das sollten, von Feindbildern reden, dass andere Leute Feindbilder haben. Ja, da seid ihr genau die Richtigen dafür. Ich lach mich tot, Feindbild. Doch die Zivilgesellschaft ist essentiell für eine funktionierende Demokratie. Nein, eure organisierte, vollfinanzierte Scheiße ist nicht essentiell für eine funktionierende Demokratie. Kann man gleich damit wegwischen, dass die Demokratie in Deutschland schon ein bisschen länger gibt als den Unsinn. Das hat auch funktioniert. Ja, mit Floskeln, ne, kommt man weiter. Immer wieder irgendwelche Sachen aufstellen, so Behauptungen, so fette, das wäre nötig, das wäre vorgesehen und so. Der demokratische Verfassungsstaat fußt auf dem Engagement von BürgerInnen. Sie füllen die Demokratie mit Leben, sagt dazu Timo Reinfrank, Vorstand der Amadeus Asmodeus Stiftung. Ja, dass der das sagt, wundert mich nicht. Der kriegt ja auch Geld dafür. Der größte Batzen, ich glaube fast 5 Millionen gibt die Amadeus Antonius Stiftung für Personalkosten aus. Ich würde gerne mal sehen, was da so die Oberen wirklich verdienen. 6,5 oder 6,2 war das irgendwie in 23, glaube ich. Ja, aber ich würde gerne sehen, wie viel davon halt Timo Reinfrank zum Beispiel einsackt. Der bringt sein Schäfchen ins Trocken, oder? Geschäftsführergehälter sind nicht unbedingt gedeckelt, ne? Die sind frei verhandelbar. So macht man das als Verein. Wäre ja schlimm, wenn da mal einer nachschaut, ob die vernünftig verwendet werden, hä? Das wäre dann ein Angriff auf die Verfassung am Ende. Genau. Mhm. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Der Vorwurf mangelnder politischer Neutralität ist haltlos. What? Gemeinnützige Organisationen dürfen und müssen politisch sein. Ja, aber die haben klare Grenzen. Deshalb haben ja diverse von diesen Gruppen, wie Attac zum Beispiel, Attac war das, glaube ich, ne? Und noch irgendwer hat doch seine Gemeinnützigkeit verloren. Ja, unter anderem, da gab es, glaube ich, einige, die nachdenken, da haben, glaube ich, auch ihre Gemeinnützigkeit verloren. Ja. Das ist mehrfach gerichtlich bestätigt. Ein falsches Verständnis von politischer Neutralität wird gegen NGOs in Stellung gebracht. In Stellung gebracht, wie ein Geschütz, ne? Ja, klar. Ja, klar. Die Kampagne hat ein Ziel. NGOs einschüchtern. Oh, ja, klar, ich kann die, alle Kritik hat das Ziel, euch einzuschüchtern, euch mundtot zu machen, euch unsichtbar zu machen, euch was weiß ich zu machen. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich bin auf da sterben Leute. Ich bin auf die faktischen Ergebnisse gespannt. Was ist denn jetzt mit, wird das veruntreut? Ist das sinnvoll, alles die Gelder ausgegeben und so weiter? Was die da rumjammern, das ist doch irgendwie wichtig. Nur noch lächerlich. Ich bin gespannt, ob die CDU diese Anfrage überhaupt aufrechterhält. Weil der Klingbeil hat ja schon gesagt, die sollen die zurücknehmen, sonst gibt es gar nichts mit Koalition. Aber lustigerweise hat die AfD schon gesagt, in dem Moment, wie die CDU diese Anfrage zurücknimmt, werden sie kompletto genauso abschreiben, einreichen. Und dann schauen wir mal. Genau, da kommen auch Ergebnisse hin. Diese Kampagne hat ein Ziel, NGOs einschüchtern, ihre staatliche Förderwürdigkeit in Frage stellen und sie dadurch mundtot machen. Ach, guck mal, als hätte ich es vorausgesagt. Ja, ich rede nur mit dem, ich öffne meinen Mund nur, wenn ich die Staatsknete kriege. Wenn ich die Staatsknete nicht mehr kriege, bin ich mundtot. Du willst meine Existenz auslöschen? Genau, Menschen sterben. Ich hatte ja heute auch einen Vorschlag gemacht für den Titel, der hieß Nur gegen Obolus. Ja? Ja, und das ist genau das. Wenn ihr mich nicht bezahlt, kann ich hier nicht weiter diese ganz schrecklich wichtige Arbeit machen. Einmal gibt es diese Zensur dann doch, die es sonst ja nicht gibt, wenn man das Geld nicht gibt. Ist ja schlimm. Mundtot. Doch das gefährdet nicht nur die betroffenen NGOs, sondern auch die Resilienz der Demokratie als Ganzes. Seit wann? Seit wann auch wieder so ein Spruch stärken Floskel, Krankheitserreger ey. Die Resilienz? Wir lassen uns davon weder spalten noch einschüchtern. Die Amadeus Asmodeus Stiftung arbeitet transparent. Staatliche Zuwendungen werden ausführlich geprüft, evaluiert und nur für Förderzwecke aufgewendet. Alle Mittel sind im Lobbyregister einsehbar. Wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit, wenn es Unklarheiten gibt. Aber wir lassen uns nicht durch die politische Instrumentalisierung des Neutralitätsgebots unter Druck setzen. Das finden wir später. Das finden später andere Leute raus, Amadeus Asmodeus Stiftung, ob ihr euch unter Druck setzen lasst. Oder hätte nicht. Man vielleicht doch mal eine Klausel unterschrieben oder eine Klausel zugestimmt, dass man eben demokratisch arbeitet oder so. Das war ja unbedingt so schlimm, das muss man unbedingt ablehnen damals. Wir fordern die Unionsfraktion auf, ihre Anträge zurückzuziehen. Ihre Anfrage zurückzuziehen, sorry. Statt NGOs zu attackieren, braucht es eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Ja, das wäre ich. Ja, egal, was die NGOs machen, die sind unfehlbar und müssen Geld kriegen, ist dann der neue Gesetz. Nicht egal, was die machen. Die müssen schon links sein, ne? Ach so, natürlich. Es gilt, gemeinsam laut zu sein gegen diese Angriffe. Teilt dieses Statement und zeigt eure Unterstützung. Oh, das finde ich schon wieder geil. Ne? Sie benutzen die staatlich finanzierte Reichweite, um jetzt gegen die demokratisch verbrieften Rechte einer Partei vorzugehen, die Verteilung von Steuermitteln zu überprüfen. Ja, schon. Ein Staat im Staat, den es zu beseitigen gilt. Auf demokratische Art und Weise. Ja, und jetzt können sie nicht mal erklären, wo das Geld vom Lindemann hingekommen ist. Oder wollen es nicht erklären. Kein Wunder, dass sie irgendwie ein bisschen zittrig sind. Das ist alles transparent bei denen, habe ich doch gerade gehört. Das ist alles eingetragen. Ja, wie gesagt, die Unterlagen lagen doch jahrelang auf Alpha Centauri aus. Ja, aber auch wie gesagt, so ein Posten oder so, der kann zwar normal auf dem Papier Gesellschaft oder Geschäftsführerposten normal aussehen, aber der kann ja trotzdem zu hoch bezahlt sein oder unverschämt hoch oder so. Ja, eben, es ist halt alles ein Dickicht und also ich habe das zwar nicht dabei, aber im Endeffekt ist ja, welche Institutionen jetzt direkt gefördert werden, das ist ja teilweise auch bekannt bei manchen Ministerien und es gab da ja auch schon mal vor ein paar Jahren diese lange Liste von einer AfD-Anfrage, die wir uns damals auch komplett angeschaut haben. Das Problem ist ja nur, und das haben die auch damals gesagt, die haben gesagt, wir haben aber keine Ahnung, wo das Geld im Endeffekt landet, weil diese Institutionen, Organisationen, NGOs, die können das halt alles noch nach Belieben weiterverteilen, wenn die da Bock drauf haben. Und ja, also ich meine, spätestens da müsste ja einem dann eigentlich klar sein, man kann es ja nicht garantieren, dass es in den Händen von den Falschen landet, dann sollte man das vielleicht lieber bleiben lassen, diesen ganzen Krempel. Ja, und hier ist die Kampagnenplattform von Campact. Die sagt Schluss mit dem Angriff NGOs und Medien. Ne, Medien werden ja auch angegriffen. Keine Zensur durch die CDU. Zensur, ja, das ist Zensur. Kein Kakao von der CDU. Wenn wir kein Geld mehr für Medien bekommen dann vom Staat, dann ist es aber Zensur. Sehr geehrter Herr Merz, sehr geehrter Herr Dobrindt. Ja, ihr ehrt die sehr, ne? Das bin ich mir absolut sicher, dass ihr die sehr ehrt, den Herrn Merz und den Herrn Dobrindt. Ich bin zutiefst besorgt über ihre parlamentarische Anfrage zur politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen. Ja, aber Neutralität wollen wir ja nicht. Genau. Die sie einen Tag nach der Wahl eingereicht haben. Jetzt ist ein Tag nach der Wahl. Eben waren es noch zwei Tage davor oder so. Keine Ahnung. Der zeitliche Zusammenhang zu Friedrichs Merz diffamierenden Äußerungen über Demonstranten als linke Spinner ist mehr als auffällig. Drucksache 20.15.035. Diese Anfrage stellt einen Angriff auf unabhängigen Journalismus und zivilgesellschaftliches Engagement dar. Unabhängiger Journalismus ist dann, wenn du nicht von der fucking Regierung bezahlt wirst. Nee, das ist erst unabhängig, wenn es Geld von der Regierung gibt, weil sonst kann man doch gar nicht nach Belieben gegen die Zuschauer austeilen. Da ist man auch abhängig dann davon, dass die das auch lesen wollen. Das ist doch nicht unabhängig, Audience Capture und so. Organisationen wie Korrektiv, Omas gegen Rechts oder Umweltverbände leisten einen essentiellen Beitrag zur Demokratie. Sie jetzt unter den Verdacht der Parteilichkeit, in Anführungsstrichen, mit Haltung, sagt ihr doch immer. Und bei Korrektiv waren die doch so stolz auf ihre Linksgrünigkeit und so linksgrün Versifftheit zu stellen, zielt offensichtlich darauf ab, unliebsame Akteure mundtot zu machen. Ja, offensichtlich. Ja. Ist so geil, wie das Wording in Teilen genau dasselbe ist, wie von dem Amadeo Antonio-Ding. Kann gar nicht sein, dass der Timo Reinfrank auch diese Text hier verfasst hat. Ne? Eigentlich mundtot ist schon Quatsch, weil man fordert sie ja zu reden auf. Ne? Soll man sagen, was jetzt zur Sache ist, sozusagen mit ihren Talers und so. Unliebsame Akteure mundtot zu machen und ihnen finanzielle Ressourcen zu entziehen. Oh nein. Oh. Ja, ihr wollt doch die Banking und so. Ihr wollt, dass irgendwelche Leute, die einen Blog betreiben, dass die kein Konto mehr haben dürfen. Das ist alles in Ordnung. Das können eure Leute hier wie der hier mit dem komischen Bart, Fred Perry, ich habe schon vergessen, wie er heißt, von der Amadeo Antonio Stiftung. Fällt mir gerade nicht ein, der Name. Ich habe nur gesehen. Mirko, genau. Doch, Mirko irgendwie so heißt er. Oder Fred Perry war jetzt immer Schleichwerbung. Ne? Miro Dietrich. Miro Dietrich. Achso. Ich meine, der hat das doch auf der Republika gefördert. Unliebsame Akteure mundtot machen, das ist so eine von euren Kernforderungen. Dafür gibt's euch doch. Das hat auch netter Kahane schon gemacht, lange bevor es euch gab. Die Plattformen und so. Und ihnen finanzielle Ressourcen zu entziehen. Die 551 Fragen auf 31 Seiten erscheinen als total irre. Ja, total irre. Nicht, dass ihr finanziert werdet, das ist überhaupt nicht irre, das ist normal. Aber dass man sich da fragt, warum, das ist total irre. Vollkommen irre. Natürlich kann eine Überprüfung der Finanzierung und Gemeinnützigkeit von NGOs aus verschiedenen Perspektiven gerechtfertigt, zum Beispiel jetzt gegen Rechte geht. Ja. Allerdings nur, wenn sie objektiv und unabhängig ja, weil, pass auf, die Leute brauchen Geld, damit sie objektiv und unabhängig sind vom Staat, aber die Regierung darf nicht der Opposition beantworten, warum die unterstützt werden, weil das erfolgt nicht unabhängig. Wisst ihr Bescheid? Aber ein Blick auf ihre Anfrage zeigt, dass sie sich überwiegend auf NGOs und Medien konzentriert, die als links wahrgenommen werden. Die werden nur so wahrgenommen. Das sind die eigentlich gar nicht. Eigentlich ist die AA-Stiftung erzkonservativ und ja, also die sind bestimmt gar nicht links. Gleichzeitig fehlen in der Anfrage auffällig rechte und konservative NGOs, die ebenfalls Einfluss auf den öffentlichen Diskurs nehmen. Ja, wie viel Geld kriegen die denn? Dann wird sich das ja sicherlich dabei herausstellen, oder nicht? Wie geil, ey. Ihr könnt uns doch nicht fragen, ob wir sinnlos sind oder sinnvoll sind. So, ihr fragt euch ja auch nicht, ob die anderen, die gar kein Geld kriegen, weil das nur in eine Richtung geht, sinnvoll oder sinnlos sind. Und ich meine, wir kennen doch aus der Anfrage von der AfD schon die Zusammenstellung der Leute, die in Demokratieleben gefördert werden. Und da waren keine konservativen oder liberalen Organisationen, also ja, nicht mehr als aber die waren auch nicht alle, oder so. Es war halt auch irgendwie das Rote Kreuz und alle möglichen Kirchen dabei, wo ja die dann auch wieder sagen würden, so, ja, die sind ja nicht links. Also nicht. Aber die werden wahrscheinlich als links wahrgenommen, ja. Dadurch, dass sie einfach Geld davon euch kriegen und Demokratie sich draufschreiben. Das zeigt, die CDU überprüft nicht NGOs allgemein. Weil ja auch nicht NGOs allgemein gefördert werden, sondern vor allem jene, die sich gegen Rechtsextremismus, für Klimaschutz oder für Demokratiearbeit engagieren. Das ist selektiv und politisch motiviert. Eine faire und unabhängige Überprüfung muss alle politischen Richtungen einbeziehen, nicht nur NGOs, die zu unbequem sind. Ja, es gibt doch keine, die der CDU nicht unbequem sind. Also. Und der Elefant im Raum ist doch, dass die nach denen fragen, die die Demos organisiert haben. Ich meine, okay. Nun. Das waren 500 Seiten. Okay. Das werden wohl halt die gewesen sein, wie die Omas gegen rechts oder sonstige Trollos. Ich meine, hier ist die Drucksache ja verlinkt. Schauen wir auch mal rein, was sie hier sagt. Warte mal, 30 Seiten waren das, glaube ich, ne? Nicht 500 Fragen. Ach, guck mal, die haben sogar einen Archive-Link hier. Ach nee, das wird automatisch gearchived, weil es anderen Archive ist. Ich dachte schon, Amadeo Antonio hat gearchived hier. Okay, kann man gar nicht reinscrollen hier. Muss man, achso, das PDF dann nochmal extra. Da steht gleich im zweiten Satz: Hintergrund sind die Proteste gegen die CDU Deutschlands, die teils von gemeinnützigen Vereinen oder staatlich finanzierten Organisationen organisiert oder unterstützt wurden. Nun, ist völlig klar, woher die Auswahl der Leute kommt. Dass das dann halt natürlich weggelassen wird und dadurch halt indirekt eine Lüge erzählt wird, ist halt, ja, der Stil, den wir kennen, oder? Ja, das ist ja auch geil. Hier steht es ja im Endeffekt auch drin. Laut der Abgabenordnung ist eine Körperschaft gemeinnützig, wenn sie gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt. Ja, Marxismus ist so eine Kirche, also passt doch wieder. Und dabei nicht parteipolitisch agiert. Nach Auffassung der Fragesteller stellen die Proteste gegen die CDU Deutschlands eine gezielte parteipolitische Einflussnahme und mittlerweile von der nächsten Bundestagswahl da, was nicht mehr... Ja, der CDU geht schon um sich, ne? Ist. Oder? Ja, ist auch wieder wahr, ja. Ja, klar, aber das erklärt doch die Auswahl der Organisationen. Also da ist das Argument von dieser Petition einfach ja, dumm. Ja, aber wen die denn wirklich? Oh Gott, Korrektiv GmbH, Korrektiv GmbH, Korrektiv GmbH. Ja, super. Ja, super. Die Quelle sind alles NGOs. Läuft. Welche gemeinnützigen Körperschaften? Also hier fragen sie ja nach allen im Endeffekt. Inwiefern unterscheiden sich die Strukturen? Ja, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die werden sagen, ja, wieso, wir fördern doch Kirchen. Also beschwert euch doch nicht. Weil ihr müsst wissen, dass die Kirchen halt im Bereich politische Bildung auch ziemliche Macht sind. Also, ja, gibt es Beispiele, in denen Finanzbehörden Organisationen wegen politischer Einflussnahme die Gemeinnützigkeit erzogen haben? Ja, was hatten wir hier mit Korrektiv? Erfüllt die Korrektiv GmbH aus AG GmbH aus Sicht der Bundesregierung ausschließlich gemeinnützige Zwecke? Wie definiert die Korrektiv GmbH ihre gemeinnützige Tätigkeit? Und wie grenzt sie sich von parteipolitischer Einflussnahme ab? Gibt es Fälle, in denen die Korrektiv GmbH explizit für oder gegen eine Partei geworben hat? Wann wurde die Gemeinnützigkeit der Korrektiv GmbH letztmalig durch das zuständige Finanzamt geprüft? Ich meine, gegen eine Partei nun. Ja, hier ist ja noch der Witz bei Korrektiv, dass sie auch diesen Gag da gemacht haben, dass sie quasi dem Herrn Schraven ja Geld geliehen haben, ne, für seine Nicht-GmbH. Wurde die Korrektiv GmbH parteipolitische Betätigung abgemahnt oder verwarnt? Wie groß ist der Anteil der finanziellen Mittel der Korrektiv GmbH aus dem staatlichen Förderprogramm? An den haben sie sich echt. Wie hoch ist der Anteil der Spenden aus der Wirtschaft oder von parteinahen Stiftungen? Ja, das weiß doch die Bundesregierung nicht, würde ich mal sagen. Gibt es direkte Verbindungen zwischen der Korrektiv GmbH und bestimmten Parteien oder politischen Akteuren? Ja, ich weiß jetzt schon, wie die Antworten sein werden. Entzieht sich unsere Kenntnis, haben wir keine Aufzeichnung drüber, entzieht sich unsere Kenntnis. Ja, schlimm genug, wenn sich das ihrer Kenntnis entzieht, wirst du da fördern. Oder? Ja, die werden sagen, wir fördern ja nur deren Programm für lokale Berichterstattung, lokale Nachrichten, Ausbildung, bla bla. Okay, das war Korrektiv, ja gut, aber bei anderen. Gibt es Kooperationen zwischen der Korrektiv GmbH und parteinahen Stiftungen wie der Rosenlohr-Luxemburg-Stiftung oder Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung? Die ist die Erasmus-Stiftung, ja bestimmt. Die arbeiten doch bestimmt laufend mit denen von der AfD zusammen, oder? Hat die Bundesregierung Erkenntnisse dazu, dass Parteien Einfluss auf die Entscheidungsstrukturen innerhalb der Korrektiv GmbH haben und wenn ja, welche? Tja. Immer noch Korrektiv hier, Korrektiv, Korrektiv, Korrektiv. Welche Unterschiede besteht zwischen Korrektiv und klassischen Wohltätigkeitsorganisationen wie Roten Kreuz oder den Tafeln? Man weiß es nicht. Aber jetzt geht's um was gegen rechts. Ja, um was gegen rechts, um was gegen rechts. Um was gegen rechts, okay, ja. Dann. Also sie fragen eigentlich nach allem, aber von denen hier nochmal dann genau irgendwie, was sie machen. Und Campact, oh. Das ist auch klar, warum sie hier das auch haben wollen. Ja. Attack. Attack, Attack, Attack. Ja, die sind ja schon nicht mehr gemeinnützig, soweit ich weiß. Amadeo Antonio. Boah, da war nochmal die Idee. Geh nochmal einen hoch. Bis zum Anfang der Seite, die erste Frage. Werden von den Attackträgern für eine EV gezielt politische Gegner diskreditiert oder diffamiert? Und wenn ja, welche und wie beurteilt die Bundesregierung dies vor dem Hintergrund der Förderung? Das sind die reichen Fragen. Werden sie wahrscheinlich keine Antwort auf kriegen, auch ist wahrscheinlich recht. Oder eben so ein Wischiwaschi halt. Peter Deutschland, okay. Oh Mann. Der Deutsche, aber wir sind erst bei 100 und Animal Rights. Mhm. Animal Rights. Food Watch. Dezernat Zukunft e.V. Noch nie gehört. Deutsche Umwelthilfe. Mhm. Agora. Agora GmbH, okay, da gibt's auch. Ja, es gibt alle möglichen Agora-Sachen inzwischen. Also das ist ja das Lustige. Agora Energiewende haben sie auch, das, ja. Die schießen wie Pilze auf den Boden. Irgendwann muss es doch auch mal reichen. Reichen, meine ich. Green Teas. Bunt. Ja, es ist die detaillierte Vorgehensweise gegen Note. Recherche, okay. Die sagen, dass die CDU rechts wäre, ne? Das wollen die nicht, die CDU. Die Behauptung. Richtig. Ja, zum Netzwerk Recherche, da findet ihr in unseren Quellen, glaube ich, ein paar Sachen. Aber die Antonio auch, wenn er was sucht. Liebe CDU, bedient euch. Neue deutsche Medienmacher, Sternchen innen. Ja, da findet ihr auch in unseren Quellen reichlich was, liebe CDU. Bedient euch. Dabei. Delta One GmbH. Das klingt irgendwie was wie aus einem James Bond Film oder so. Ja. So die Freundorganisation von dem Bösewicht oder so. Hat sich die Delta One nach Kenntnis der Bundesregierung. Was sagt Delta Airlines dazu? Ja. Ich fordere, ja genau, fordert ihr mal. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, insbesondere Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, auf, ihre politisch motivierte Kampagne gegen kritische Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen sofort zu beenden. Eine Einschränkung der Gemeinnützigkeit für NGOs, die sich für Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit einsetzen. Ja, das tut ihr, ganz bestimmt. Keine politischen Eingriffe in die Finanzierung kritischer Organisationen. Ist kritisch, klar. Sehr kritisch. Keine Missachtung der Meinungsfreiheit. Durch die Instrumentalisierung des Neutralitätsgebots. Keine Missachtung der Meinungsfreiheit. Durch die Instrumentalisierung des Neutralitätsgebots. Ach ja, das hätte Antonio Gramsci nicht gewollt. Ja, weiß ich nicht genau. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind ein zentraler Bestandteil der Demokratie. Sie müssen unabhängig agieren können, ohne durch politische Einflussnahme eingeschüchtert oder finanziell ausgetrocknet zu werden. Das oh, ausgetrocknet. Wasch mich, mach mich nicht nass. Warum ist das wichtig? Das kann ich euch sagen. Das ist wichtig. Kann sein. Nur einen Tag nach der Wahl. Der öffentliche Diskurs wird manipuliert, nur noch regierungskonforme Organisationen können unbehelligt arbeiten. Ach was. Unbehelligt. Sag mal Hartmut Danisch. Ja. Die Methode ist aus den USA bekannt. Trump hat genauso gegen NGOs und Medien gearbeitet. Jetzt versucht die CDU-CSU dasselbe in Deutschland. Ah, Wir versuchen das, ja. Man kann ihnen da nur von Herzen alles Gute wünschen, würde ich sagen. Das betrifft uns alle. Oh, nee. Das betrifft uns alle. Uns, ja. Die Demokratie. Weil wir ja alle einen geilen Job haben, wo wir uns den Arsch flach sitzen und zweimal die Woche irgendwen anrufen und sagen, der Hate Speech ist jetzt ganz schlimm wieder. Ja, ja, bei euch auch, ja, ja. Und dann legt mal auf und dann spielt mal weiter irgendwie Videospiele oder guckt aus dem Fenster. Wir dürfen nicht zulassen, dass die CDU den öffentlichen Diskurs nach ihren Regeln umschreibt. Das ist auch eine ne? Jetzt ist im Moment wieder schon das Zeit. Ist nach unseren Regeln, so dass wir ja, genau, wir haben die ganzen Jahre den Diskurs nach unseren Regeln umgeschrieben. Was denkt sich die CDU eigentlich? Wofür haben wir die ganze Arbeit gemacht? Ne? Ja. Das betrifft uns alle. Ohne investigative Medien und eine starke Zivilgesellschaft wäre uns schon lange das Handwerk gelegt worden. Gibt es keine echte Demokratie. Deshalb. Presst den Leuten doch Geld ab, damit wir unsere politischen Ideen verfolgen können. Das ist echte Demokratie. Fuck off. Ja, Delta One scheint irgendwie wieder so eine Dachorganisation zu sein, die dann wieder irgendwelche anderen Sachen fördert. Okay. Es muss dringend hier, und das denke ich, ist wirklich das, was, wofür ist KI da? Wir müssen rausfinden, wie die Strukturen in Deutschland aussehen und wie viele Politiker, Gatten, Gattinnen, Brüder, Schwestern, Schwager, Trauzeugen noch versteckt sind. Die machen sich die Taschen voll bis zum Rand von unserem Geld und sagen uns dann, für die Schulen ist leider nichts mehr da. Und noch schlimmer sind eigentlich die ganzen Ideologen, die du da drin hast. Die halt mit dem Geld kannst du die Menschen, die bisher noch nicht sagen, das muss aufhören, dazu bringen, zu sagen, das muss aufhören. Das darfst du nicht unterschätzen. Die ideologische Kante. Ja. Die bringt uns nicht so weit bei den Menschen da draußen. Aber wenn wir sagen, hier, da werden Millionen, Hunderte von Millionen jedes Jahr verbrannt. Aber für was, das wie viel hier. Ist denn unsere Demokratie wert? Das ist doch wahrscheinlich dann das Argument. Oder? Die Demokratie wiegt 21 Gramm. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, das ist das Gewicht, das ist dann nicht die Frage nach dem Wert. Ja, ja, aber das ist ja schon mal so ein erster Schritt. Und das ist hier der Witz. Der Witzartikel, der jetzt aufgetaucht ist, nämlich die Annette Dove-Deit, ist ja jetzt die Chefredakteurin sogenannte von Korrektiv. Und die war ja wohl auch mal bei der Welt, irgendwie durfte sie aufschreiben und hat ja einen langen Artikel zusammen mit noch jemand anders hier verfasst. Die guten Meinungsmacher, die niemand wählt. Scheiße, ich habe den Artikel gesehen und dachte, das ist eine sarkastische Titelzeile. Ich wusste ja nicht, dass das von der Dobideit ist. Nee, das ist von der Dobideit. Ja, geil, die guten Meinungsmacher. Fuck! Das ist doch schon 100% Orwell, oder was? Nee, das ist ein kritischer Artikel. Also, es ist ein kritischer Artikel an dem NGO-Kram. Uff. Hä? Hä? Ja. Das war. Die Dobideit, als sie noch für die Welt geschrieben hat, hat sie hier kritisch über das Zeug geschrieben. Das ist ein bisschen her. Ach so, das ist ein alter Artikel. Okay. Ja, ach nee, das ist von, ja, guck mal. Der ist von 2019. Okay, okay. Jetzt hast du doch irgendwie ihre Meinung gewechselt oder so, nehme ich an. Ne? Naja, gut, ich meine, Mammon, wenn dir so ein Goldbarren vor die Füße fällt, ja, würdest du dich doch auch bücken, oder? Ja, doch. Und hier steht auch so einiges drin, was eigentlich da auch eben gefragt wurde. Zum Beispiel mit Amadeo Antonio, wo die so ihr Geld herkriegen und so. Ich meine, klar, es sind schon ein paar Jahre her, ne? Also wird sich sicherlich auch so einiges geändert haben. Umweltorganisationen und so. Huch. Wie kommen die denn dahin? Oh, kriegst du keine Finanzierung. Sicherheitspolitik gibt es ja auch. Das ist ja auch was, was nicht unbedingt das Linken ist. Amadeo Antonio. Mhm. Heikel. Ja, und sie sagen ja auch, dass sie alle möglichen Leute hier unter neue Rechte einsortiert haben. Zum Beispiel auch CDU-Politiker, also so viel zum Thema Stimmung gegen Parteien gemacht. Das war ja hier 2019 auch schon der Fall. Oder das ist ja hier sogar schon von 2016 dieses Beispiel. Also da gibt es einige. Im vergangenen Jahr geriet die Stiftung wegen einer Broschüre in die Kritik, die sie zusammen mit Familienministerium erstellt hat. Die sollte Kita-Erziehern Tipps für den Umgang mit rechtsradikalen Familien geben. Das Grußwort schrieb die Familienministerin Franziska Giffey. Erinnert euch noch, das war ja was, was wir ein paar Wochen, wenn nicht Monate hatten, bevor ja, es dann ja im Mainstream irgendwie plötzlich ausgebrochen ist und alle drüber gewesen sind. Deutsche Kinder haben am Zöpfe oder sowas. Ja, ne? Genau. Körperlich gedrillte Jungs, genau. Finanzierung. 2017 verfügte die Stiftung über 3,2 Millionen Euro, davon 945.000 Euro vom Bund. 2018 waren es insgesamt 4,3 Millionen, von denen 1,1 Millionen vom Bund gaben. Für 2019 wurden ARS erneut 1,1 Millionen Euro an Bundesfördermitteln genehmigt. Insgesamt rechnet die Stiftung in diesem Jahr, also 2019, mit einem Budget von ca. 3,5 Millionen Euro. Mhm, und ein paar Jahre später beträgt allein der Personalanteil schon über 6. Interessant. Da wird doch nicht am Ende ein Apparat aufgebläht mit Freunden und Verwandten. Hm? Jeder Einzelne, der da ist, sollte durchleuchtet werden. Wer da Geld kriegt aus unserem Topf, das gehört alles uns, das Geld. Wir haben das Recht zu erfahren, was ihr damit macht. %50 vom Bund. Auch die deutsche Umwelt, 2,6 Millionen, nicht schlecht. 8,3, 2017. Ja. Das Geld kommt vom Umweltministerium, aber auch das Wirtschaftsministerium und das Bildungs- und Forschungsministerium haben die Umwelthilfe gefördert. Also klagt die Umwelthilfe nicht gegen die Regierung teilweise? Ja, ich glaube schon. Und die finanzieren sich vom Ministerium. Das Ministerium finanziert die Klagen gegen die Regierung. Super. Also die Verein des deutsch-russischen Jugendparlaments. Okay. Ich glaube, das ist durch. Verbraucherzentralen. Und hier fand ich was interessant, nämlich diesen Herrn hier. Klaus Müller, Chef der Verbraucherzentrale, ist mit politischen Aussagen vergleichsweise zurückhaltend. Aber das ist doch der Herr Müller, Chef der Bums-Netzagentur. Korrekt. Mittlerweile ist es Herr Müller, Chef der Bums-Netzagentur. Ja, der Herrscher über das schwarze Auge in Deutschland. Der macht die neuen Regeln und so. DSA. Schreibt die Abenteuer. Das Bundesverbraucherschutzministerium zahlte dem Bundesverband der Verbraucherzentralen im vergangenen Jahr 23,6 Millionen Euro, was 2/3 seines Budgets. Zusätzlich verwaltete das Ministerium die Verbraucherzentralen einzelner Länder mit knapp 3,7 Millionen Euro. Die Claim-Allianz. Gegründet als Netzwerk, das sich gegen Muslim- und Islamfeindlichkeit und Diskriminierung von Muslimen einsetzt. Überhaupt nicht zwielichtig, kein bisschen. Muslimbrüderschaft, anyone? Dem gehören aktuell 35 Organisationen an, darunter die muslimische Jugendnetzwerk Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Deutschland. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Ja, da seid ihr genau richtig bei der Muslimfeindlichkeit. Das wird den Antisemitismus in Deutschland garantiert besiegen. Nämlich, weil es dann keine Juden hier mehr gibt. Oder auch Münchner Muslimrat. Klem stellt sich als Interessenvertretung von Betroffenen gegenüber der Politik, indem sie aktiv daran arbeitet, die Datenlage zu Münchener Moslemrat und Diskriminierung zu verbessern. Die Allianz plant Kampagnen, organisiert Fachtagungen und Aktionswochen. International wird die Expertise von Klem auch von der EU eingeholt. Träger des Klem-Projekts ist die gemeinnützige Mutter GmbH, die bundesweit Projekte zur kulturellen Bildung an Schulen plant und umsetzt. An Schulen, hurra! Im März veröffentlichte Klem einen Bericht, der einen Überblick über die wichtigsten Organisationen geben sollte, die sich in Deutschland gegen Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus einsetzen und wie mit diesen zusammengearbeitet werden kann. Einer der Autoren ist Engin Karahan. In seiner Kurzbiografie im Bericht wird das Engagement des freien Beraters betont, zum Beispiel in den ersten und dritten Islamkonferenz des Bundesinnenministeriums. Was nicht erwähnt wird, Karahan war viele Jahre Funktionär und von 2011 bis 2014 stellvertretender Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Beligörisch, IGMG, die im baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht von 2017 als die bedeutendste Organisation des legalistischen Islamismus in Deutschland bezeichnet wird. Deren Ziel ist es, aus einem islamischen Recht abgeleiteten Normen Geltung zu verschaffen, die wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Kraft setzen. Der wird am Sonntag erklärt, Karahan, dass er 2014 sein Amt bei der IGMG freiwillig niedergelegt habe. Ja, das machen die Islamisten noch nie, dass sie sagen, ja, jetzt sind wir geläutert, könnt uns ruhig überall reinholen. Wir haben jetzt abgeschworen. Weil er mit der Fokussierung des neuen Generalsekretärs auf die Türkei nicht einverstanden gewesen sei. Karahan kritisiert zudem den neuen Vorstand, der weitgehend aus Menschen besteht, die mental hier nie angekommen waren, aber auch nie ankommen wollen. Wegen seiner Position habe die IGMG zentrale Gemeinden und Religionsverbände untersagt, ihn als Referenten einzuladen. Auf seine Nachfrage der Reaktion hat die IGMG nicht geantwortet. Ja, aber das könnte halt eben auch islamistisches Playbook halt sein. Plausible Deniability. Der zweite Autor der Studie, Erin Güvicin, okay, soll Jugendorganisationen des Vereins ATIP begleitet und diese positiv dargestellt haben. Aber das ist doch der von diesen liberalen Muslimen, oder nicht? Ja, das ist der. Das ist der, der beim Konstantin Kuhle sitzt und sich darüber beschwert, dass die Leute diese Takir-Geschichte da irgendwie vermuten, also dass man halt die Ungläubigen halt einfach anlügt, wenn man irgendwie sagt, man wäre ungläubig. Toll. Das war interessant, weil er setzt sich auch gegen die Einflussnahme der Türkei in muslimischen Angelegenheiten in Deutschland ein. Das hört sich nicht so nach Grauer Wölfe an, keine Ahnung. Er hat ein Buch geschrieben, DITIB und der ferngesteuerte Islam in Deutschland. Okay, bestätigt das dann an der Podiumsdiskussion an der Reise des Jugendverbands teilgenommen, weil man, so sagt er, gerade mit den jungen Menschen das Gespräch suchen müsste. Ja, okay. Er kritisierte seit vielen Jahren nationalistische Ideologien, gerade unter türkischstämmigen in Deutschland und ideologische Strömungen des politischen Islams. Er suchte den direkten Diskurs. Ja, gut, wenn das denen gegenüber da macht, das ist ja auch vernünftig. Finanzierung Klee wird von der privaten Stiftung Mercator, die auch Frau Gümüşay gefördert. Den Großteil seines Budgets erhält das Projekt jedoch über das Programm Demokratie Leben vom Bundesfamilienministerium. 2017 verfügt das Projekt über rund 50.000 Euro. Davon kamen mehr als 34.000 Euro vom Bund. Ein Jahr später standen Claim ca. 426.000 Euro zur Verfügung. Knapp 362.000 Euro davon vom Bund. Ja. Ole, die Caritas. Taten der Ministerien. Ja, die Frau Dovideit. Damals noch, bevor sie ihre Seele verkauft hat. Die Frau Schröter hat sich ja auch dazu geäußert und sagt, die Empörung linker Parteifunktionäre und NGO-Aktivisten ist riesig. Wer Transparenz über das nahezu unüberschaubare Netzwerk sogenannter Nichtregierungsorganisationen herstellen möchte, die fast alle mit Steuergeldern gefördert werden, gefährdet die Demokratie, scheint es allenthalben. Die SPD möchte gar die Koalitionsverhandlungen an eine Finanzierung just dieser NGOs knüpfen, die die CDU als Bande von Faschisten denunziert, Parteibüros demoliert und Politiker bedroht haben. Ja, Das ist auch wahr. Herr Klingbeil hat sich da ja entsprechend geäußert. NGOs sind ein lukrativer Arbeitsmarkt für woke-Universitätsabsolventen, die die Gesellschaft als strukturell rassistisch verunglimpfen, für eine grenzenlose Migration und für einen Minderheitenschutz eintreten, der längst zu einem fundamentalen Angriff auf die Mehrheitsbevölkerung mutiert ist. NGOs sind demokratisch nicht legitimiert, versuchen aber mit Massendemonstrationen und massiver Einschüchterung auf die politische Meinungsbildung einzuwirken und sogar die Entscheidungen des politischen Souveräns umzukehren. Ja, das tun sie wohl. Ursprünglich haben sie trotz ihres autoritären Kerns als außerparlamentarische Öffentlichkeit emanzipative Prozesse angestoßen. Mittlerweile sind sie nicht zuletzt durch staatliche Finanzierung und personelle Verflechtungen mit dem Machtapparat ein Staat im Staate geworden, ein tiefer Staat. Oh. Der demokratische Prozesse nicht mehr akzeptiert und sie mit undemokratischen Mitteln aufhalten oder umkehren will. Wer darauf hinweist, so heißt es aus den Wolkenreihen, bediene rechte Narrative und spreche die Sprache der AfD, ein durchsichtiger Einwand, der gebetsmühlenhaft wiederholt wird. Ja, und ich würde sagen, früher waren sie auch staatlich finanziert, nur nicht von unserem Staat, würde ich da anfügen. Wer Geschlecht nicht als Ergebnis eines Sprachaktes, sondern als biologische Tatsache versteht, wer auf den Zusammenhang zwischen Kriminalität und Migration verweist, wer wirtschaftlichen Niedergang nicht für eine positive Utopie hält, gilt als rechts im Sinne von rechtsradikal. Im linken Diskurs gibt es nur noch eine akzeptable Meinung, die eigene. Diese wird durch das NGO-Netzwerk politisch abgesichert. Wer diesen Kurs entsprechend der Erwartungen der Mehrheit der Bevölkerung verändern will, muss sich warm anziehen. Man kann nur hoffen, dass die CDU-CSU sich dessen bewusst ist. Es geht um viel, nicht zuletzt um die Demokratie. Die Demokratie, nicht unsere Demokratie, muss ich ja sagen an dieser Stelle. Das ist auch schon mal. Und dann Werbung für ihr Buch, was ja wirklich auch ein gutes Buch war, der neue Kulturkampf. Wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und so weiter umkrempelt. Irgendwie so. Kann ich nicht mehr sehen. Die gute Frau Schröter. Und hier haben wir den Herrn Harms, das ist, glaube ich, einer von den News-Leuten. Und der sagte, als ich vor wenigen Jahren anfing, über den NGO-Komplex zu recherchieren und zu berichten, hatte das Thema in einer breiten Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden. Seit geraumer Zeit hat sich ein einflussreiches Netzwerk aus linken Lobbygruppen in Deutschland etabliert, üppig finanziert vom Steuerzahler. Mittlerweile ist auch großen Medienhäusern wie der Welt die gefährliche Macht der angeblichen NGOs bewusst geworden. CDU stellt im Bundestag 551 Fragen zu einem Komplex, den sie unter der Regierung Merkel selbst mit herangezüchtet hat. Ja, so ist es. Großer Angriff auf die demokratische Zivilgesellschaft hat begonnen, warnten bereits Lobbygruppen wie Attac. Umso mehr freut es mich, dass am 22. April im traditionsreichen Langenmüller Verlag mein Buch zu diesem Thema erscheint. Was ist eigentlich diese Zivilgesellschaft? Wie ist der NGO-Komplex entstanden und wie viel Geld fließt an welche Organisationen? Ich freue mich über jede Vorbestellung. Also das ist hier ein Buch, was der gute Mann hier geschrieben hat und was dann im April dann auch schon erscheint. Und das wird ja dann scheinbar auch genau zur rechten Zeit hier auftreffen. Wobei man natürlich in unseren Quellen auch schon jede Menge dazu findet. Ist auch bestimmt so ein linker Hetzer. Ja, und der Ne. Aldrich hat sich da auch an Boah. Playbook der autoritären Ungarn, Georgien und Russland erinnert, dass man irgendwelche Fragen dazu stellt. Bei Audrey muss ich immer an gelbe Haare denken. Keine Bei Ahnung, was Audrey ich muss ich kommt. immer dran denken, wenn man in Rumänien oder so einfach Leute von Listen runterkickt. Da Jo. kommen andere Leute nach vorne. Gott, Wo habt ihr der das? ist aber auch so ein richtiger Unsympath, der Habt ihr das Mensch. gehört, dass der Gelper, wen hat er denn verklagt haben soll? Ich weiß gar nicht, wen hat er denn den Ja, auf RBB, glaube ich. 1,5 Millionen hat er irgendwen Den verklagt. RBB, meine ich, ne? RBB, glaube ich. Ja. Mhm. Ja. Das Auf heißt, wir Millionen zahlen Dollars. das, wenn er durchkommt, ne? Schon mal dran denken. Ja, okay. Ja, wir haben jetzt lange Zeit über diese Unionsanfrage gesprochen und hier kommt noch ein pikantes Detail. Denn die momentan machthabende Bundesfamilienministerin war sich durchaus bewusst, dass das Engagement von manchen der NGOs halt kritisch ist und dass hier eventuell eine Linie überschritten wird, die eben bei Erhalt der Gemeinnützigkeit nicht überschritten werden darf. Und deswegen hatten die in Zusammenhang mit den Organisationen gegen rechts vor 2 Wochen ein Schreiben an diese Organisationen geschickt. aus aktuellem Anlass erinnern wir daran, dass auf Aufrufen zu Demonstrationen das Logo des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Gedöns sowie das Logo des Bundesprogramms Demokratie leben grundsätzlich nicht abgedruckt werden darf. Heißt es in einem Schreiben, dass das für die Förderung zuständige Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, BAFZA, wusste ich auch nicht, dass es das gibt, AFUERA, weg damit, bereits am 12. Februar an die rund 560 Projektträger des Bundesprogramms Demokratie leben verfasst hatte. Upsi. Also nochmal so ein Ding, dass die CDU vollkommen recht hat, auch wenn ich die Partei sonst nicht schätze, hat sie vollkommen recht mit ihrer Anfrage und mit den 551 Fragen. Der Brief, der jetzt erst bekannt wurde, liegt der deutschen Presseagentur vor. Zuerst hatte das ZDF über das Schreiben berichtet. Das finde ich eigentlich das Verrückteste an dem Artikel. Da hat jemand wohl das Memo nicht gelesen. Hintergrund des Briefs vom 12. Februar an die Organisation ist nach dpa-Informationen eine Protestkundgebung in der Thüringer Stadt Suhl, die am 11. Februar stattfand. Auf der Einladung zur Demo, die online abrufbar ist, ist auch das Logo des vom Bund geförderten Programms Demokratie leben zu sehen. Das sei unzulässig gewesen, erklärt das Bundesamt in seinem Schreiben. Die Veranstalter hätten die Verwendung des Logos dem Bundesamt anzeigen müssen und es nur im Fall einer Zustimmung verwenden dürfen. Außerdem wird klargestellt, Zuwendungen, die für eine korrekte Maßnahme bewilligt wurden, dürfen nicht jenseits dieses Zwecks verwendet werden. Interessant, woher kommt bloß diese Ermahnungen im Zusammenhang? Es steht den Organisationen grundsätzlich frei, zu Demonstrationen aufzurufen, daran teilzunehmen, heißt es weiter. Die Zuwendungen, die sie erhielten, dienen aber ausschließlich dem Verwendungszweck des Projekts. Daher sei es zuwendungsrechtlich verfehlt, das Logo in einem solchen Zusammenhang zu verwenden. Die Bundesregierung habe wegen des Grundsatzes der Chancengleichheit der Parteien das Gebot staatlicher Neutralität zu beachten. Alter Schwede, ey, wie kann man so durch die Zähne lügen, ey. Nach diesem Grundsatz dürften mit öffentlichen Mitteln keine Maßnahmen gefördert werden, die zielgerichtet für eine politische Partei werben oder, und das finde ich viel interessanter, zielgerichtet gegen eine politische Partei Einfluss nehmen. Weil ich hatte hier gerade bei mir an der Bushaltestelle, ich suche das Foto vielleicht für die nächste Sendung mal raus, weil ich habe es fotografiert, einen gemeinnützigen Verein, der Plakate gegen die AfD in die Bushaltestelle geklebt. Und ich dachte mir, das geht eigentlich nicht. Ja, und die hat sich dann aber jetzt auch nehmen Sie doch noch die CDU mit dazu, dann ist es nicht mehr eine Partei, es ging nur um die AfD auf dem Plakat. Ja, deswegen nehmen Sie ja jetzt die CDU überall mit dazu dann bald. Und dann sind es zwei Parteien und nicht mehr eine und dann geht es doch auch noch nicht. Nee, das wird wahrscheinlich trotzdem nicht gehen, aber ja. Also. No. Aber ja, also hier, man hat die Leute sozusagen mit sowieso schon die Hand in der Keksdose gesehen und damit sie nicht erwischt werden, hat man schnell nochmal dieses Ding rausgehauen. Wenn du oben nochmal das Bild, ich möchte das Plakat noch zeigen, das die Frau hochhält, weil ich finde, wieder The Left Can't Meme halt. Aber sowas von überhaupt nicht. Schmerz, AfD. Schmerz, AfD. Holy, ich verstehe es nicht. Aber ja, hat sie sicher was. Schmerzhaft. Chris, ich stelle mich dumm. Ich bin ein Effekt. Man weiß nie genau, ob du dich dumm stellst. Ja. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Sagen wir mal so. Ja, aber ich meine, es tut trotzdem weh. Es tut trotzdem weh. Ich dachte zuerst, dieser traurig dreinblickende Mann hält das hoch, aber nee, das ist ja diese glücklich reinschauende Frau, die das hochhält. Der traurig blickende Mann hält diesen Stinkefinger hoch daneben, der mit der Mütze, der guckt ziemlich grimmig. Okay. Aber es muss schon wichtig sein, wenn man bei so einem Wetter dann losgeht. Ja, guck mal, aber ich finde es schön hinten, die fühlen sich alle so gut. Und die denken sich ja, sie tun gerade was total Wichtiges und bringen Licht in das Leben. Guck mal, ist das Tazio Dingsbums da in der Mitte? Sollte der nicht um die Zeit am Abfickbaum sein? Entschuldigung, wir sind ja eine Familiensendung. Weiß ich nicht, kann sein, ja. Gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Ja, so viel zum Thema. War die Anfrage gerechtfertigt? Und hier habe ich einfach mal, ich habe einfach nur gedacht, so, man könnte ja einfach mal anfangen zu graben, vielleicht findet man ja was. Und dann habe ich gleich mal rausgefunden, dass die Frau von Lars Klingbeil, das ist einer von den beiden hier auf dem Bild, hat diesen schönen Podcast gemacht und bezahlt haben ihm zum Teil wir einen Podcast von der Frau eines Bundestags. Ich hasse Podcasts. Ja. Und sowas. Die Frau eines Bundestagsabgeordneten war also so schlimm dran finanziell, dass sie aus dem Neustart Kulturfonds nach Corona Geld kriegen musste, weil sie ist ja nicht gut versorgt mit so einem Politikergehalt. Sie muss ja selber was machen und ihr eigenes Geld verdienen und deswegen hat sie einen Podcast gemacht und dafür hat dann halt Neustart Kultur einen Teil gezahlt. Ja, für die Lohnlücke, ne? Das, kannst du nicht, dass die Frauen hinterher zurückfallen, hinter über, ich meine, die müssen doch alle Geld halt vom Staat kriegen, wenn ihre Männer in den Bundestag gewählt werden, hallo? 50-50. Und dann war das ich habe vielleicht jetzt gerade den Politiker verwechselt, warte mal, wo gehört die hin? Oh. Doch, Klingbeil war es doch, oder? Das ist noch was anderes. Das ist überhaupt Geld kostet, was soll das? Ah ja. Nein, das war hier, das war die ich hab's durcheinander gemacht, das war die Frau von Robin Alexander, genau. Der schön laut bei der Welt jetzt tut, dass das alles ganz schlecht ist, was die CDU da macht und sich sonst halt als konservativer Reporter plant. Kein Wunder, ne, wenn die eigene Frau sich ihren Podcast von Bundesmitteln finanzieren lässt, dann trommelt man vielleicht auch als Weltreporter irgendwie mal auf der linken Hochzeit, ne, Robin? Ist das so vielleicht? Ne? Man muss ja irgendwo Geld herkriegen. Ne? Nee, die vom Klingbeil, das war ja anders. Die Frau vom Klingbeil sitzt bei einer NGO vorne und da hatte ich doch auch, glaube ich, einen Artikel zu eingereicht, oder? Hatte ich das nicht? Ich glaube nicht, ne. Oh, schade, weil da stand halt direkt dann drin, der Herr Habeck hat sie da praktisch eingesetzt in ihren Job. Also ja, die Frau von Klingbeil bei einer staatlich geförderten NGO eingesetzt von Robert Habeck. Ja, ich sag, wir müssen unbedingt, glaube ich, anfangen zu wühlen. Wir werden so viel Dreck finden. Wir werden unseres Lebens nicht mehr froh werden. Wir werden so viele Verbindungen finden. Und ich habe ja nur einmal gedacht, warum ist der Herr Alexander auf einmal so auf dieser Seite von dieser NGO-Nummer? Ja. Wie gehört er denn dahin? Und was finde ich als erstes? Seine Frau lässt sich auch sponsern. Ja, mach doch alle. Tja. Wie waren denn Journalisten durch Corona so schlimm betroffen, dass sie ihre Arbeit nicht mehr machen konnten eigentlich? Das ist hier ganze Staatsgate, ist das hier. Da kann man auch Right Never Ends. Alle kriegen Staatsgeld. Die ganzen Kasten da oben. Und hier ist halt nochmal das Neustadtkultur, das war das Programm. Dass den Podcast gefördert hat. Ja, und das sind viele, ne? Zu sein, ne? Also ich kenne dieses Neustadt-Kulturprogramm nur von hannoveranischen Veranstaltungshäusern, wo Musik gespielt wird und unter Umständen die Linkspartei ihre Wahlpartys feiert. Bekommen. Weißt du, einfach hätten gesagt, hier, wir machen einen Podcast. Und ja, im Moment hören nicht so viele Leute zu, es tut uns leid. Was die hier Veranstaltungsräume angeht, kann ich das ja noch irgendwo nachvollziehen, weil die konnten halt nichts machen zu Corona. Aber ein Podcast, das ist schon wahr, ja, das ist Quatsch. Also. Und der hier, Lutz Olaf, sagt gerade, Deutschlandradio hat letztens eine gute Recherche zu dem Neustadt-Kulturding, 1 Milliarde flöten gegangen. Deutschlandradio selbst hatte wohl auch Geld eingestrichen. Ein Radio, ne, kann in Corona-Zeit muss ja ein Radio unterstützt werden. Die können ja nicht rausgehen, sonst wie sonst, und das Radioprogramm zu den Leuten bringen. Ja, und hier haben wir jemanden, Professor Peter Hörres, Professor für neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, die Alma Mater meines Großvaters und vieler meiner Onkel. Der hat 8 Jahre lang die Bundeszentrale für politische Bildung wohl in einer beratenden Funktion begleitet. Der war nämlich im wissenschaftlichen Beirat dort. Und der ist so ein bisschen desillusioniert von der ganzen Sache. Ach, sag bloß, weil ich meine, das ist ja auch wieder so ein Thema, was wir ja in- und auswendig schon kennen. Seit ja, natürlich, aber hier sagt es jemand von innen. Nein, doch, oh, Moment, ne? Ja, aber hier haben wir es schwarz auf weiß von jemandem, der auch jetzt nicht unbedingt im Ruche steht, irgendein windiger ja, und von intern Halodri zu sein, sondern er ist ein Professor. Schaut man sich das niedrigschwellige Angebot der BPB an, deren Etat nun auf über 100 Millionen Euro steigen soll, springt ins Auge. Das ist ja auch wieder was, was auch mal die Antonio dran verdient, weil die kriegen ja nicht nur Demokratie-Lebengeld, sondern die sind ja auch offizieller Bildungsträger bei denen. Und auch von diesen Kirchengruppen und so, wie gesagt, politische Bildung bei denen ist auch ein großer Player, was politische Bildung angeht. Dann springt ins Auge, dass von Ausgewogenheit oder politischer Zurückhaltung keine Rede sein kann. So werden radikale Kampfschriften von Annika Brockschmidt, Max Czolek, Ibrahim X. Kendi oder Andreas Speit angeboten. Autoren also, die aus dem ganz linken Spektrum stammen und unverhohlen Identitätspolitik betreiben. Gegenstücke fehlen vollständig. Kein Thilo Sarrazin, kein Rüd Koopmans, nicht einmal Susanne Schröter. Selbst Mitglied im Beirat. Werden verlegt. Als Kooperationspartner werden Linksaußeneinrichtungen wie die Amadeus Asmodeus Stiftung mit Steuermitteln bedacht, die eine dezidierte Agenda verfolgen. Als Faktenchecker konnte man den YouTuber Rezo gewinnen. Das Instagram-Angebot Say My Name gibt ausschließlich die Perspektive sich diskriminiert fühlender Migranten und Moslems wieder. Und auf Twitter stellt die BPB klar, dass die deutsche Gesellschaft natürlich rassistisch sei. Selbst das Thema Islamismus wird in vielen Publikationen der BPB als Ergebnis vermeintlicher antimuslimischer Diskriminierungserfahrungen verharmlost von eurem Steuergeld. Ich will es nur an der Stelle nochmal sagen. In einem YouTube-Film wurde das Sommermärchen von 2006 für heutigen Nationalismus verantwortlich gemacht. Das ist wirklich auch noch einer der Glanzpunkte gewesen. Der Film musste nach öffentlicher Empörung zurückgezogen werden. Das gesellschaftlich offensichtlich kontrovers diskutierte Politikfeld Migration wird mit der Perspektive bearbeitet, dass Migration immer zu befürworten sei und alle Probleme auf den Rassismus der Aufnahmegesellschaft zurückzuführen seien. Oh, Global Compact for Migration, I hear you trapsing. Die mörderischen Kosten der Open Borders Politik wurden seitens der BPB nie thematisiert. Die Opfer und Angehörigen der Opfer von Aschaffenburg, Bad Oeynhausen, Brockstedt, Freiburg, Kandel, Mannheim, Solingen, Würzburg und so weiter und so fort erhalten keine Stimme oder Würdigung. Ihre Namen bleiben ungenannt. Meine Versuche, auf diese Schieflage hinzuweisen, wurden vom durchaus sympathischen und geschickten Langzeitpräsidenten der BPB, dem vormaligen SPD-Politiker Thomas Krüger, mit dem Verweis auf seine Widerstandsgeschichte in der DDR abgetan, damit zwei Dinge verknüpft, die nichts miteinander zu tun haben. Okay, also nach dem Motto, das ist ja alles linkes Zeug und nee, es kann ja kein linkes Zeug sein, weil ich habe ja... Ich war ja im Widerstand. Okay. Nee, da würde ich jetzt Frau Brodnik mal einladen als Referenten anstelle der BPB. Apropos Annika Brockschmidt, ich habe mich gerade heute gefragt, irgendwie werden die nicht mehr eingeladen, kann das sein? Also Brockschmidt und auch hier Katharina Nuku, und habe ich schon lange nicht mehr beim ÖRR gesehen. Also. Da kommt sicher wieder, die sind im Winterschlaf. Vielleicht haben sie sich dieses Mal überhoben und ihren komischen Podcast macht die Nuku irgendwie auch gerade nicht mehr. Da gibt es keine neuen Folgen mehr. Das war ja immer unerträglich. Die einzelne Folge davon war eine Folter. Hat sich bei der Stokowski angesteckt. Vielleicht, ja. Als ich auf die BKA-Statistik zur politisch motivierten Kriminalität hinwies, der zufolge in der letzten Dekade die Anzahl linksextremer Gewalttaten meistens höher war als diejenige rechtsextremer, kam es zum Eklat. Für den Dudes-Freund von Präsident Krüger, Haji Halil Uzlucan, Leiter des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung, war das zu viel an kognitiver Dissonanz. Als ich dann in der NZZ mit einer sehr zurückhaltenden Kritik an der BPB zitiert wurde, drohte Uzlucan mir explizit, sein Netzwerk gegen mich zu mobilisieren. Die BPB rief zwei Personalversammlungen ein, um sich von mir zu distanzieren. Kritik das ist ein System... Das können sie machen, ne? Da können sie sich mit beschäftigen. Das ist ja ein Laden, ey. Man, schon nicht. Kritik ist im System nicht vorgesehen. Stattdessen wird der neue BBB-Standort... An dir ist das vorgesehen. Ich muss mir gerade vorstellen, wie sie ihn da so in den Keller führen und einer dann da irgendwie so die Schlinge die helle Lampe so ins Gesicht. Sims irgendwie drumrum wickelt und dann der Herr Müller oder wie der hieß von der SPD da steht und sagt, also ich war im Widerstand, ja, nur fürs Protokoll, ich war im Widerstand, wo sie ihn da aufknüpfen. Also... Stattdessen wird der neue BPB-Standort in Gera mit einer identitätspolitischen Aktivistin besetzt, die explizit ihr Netzwerk zur Bewerbung bei der BPB in ihrem Bereich aufforderte. Das ist auch krank. Das war auch meinen Beiratskollegen zu viel, die Kritik blieb aber auch hier gänzlich folgenlos. Nun steht die Nachfolge von Präsident Krüger an. Das sollte zunächst nach Gutsherrenart ohne Beteiligung der Öffentlichkeit oder einen überparteilichen Konsens durch die Bundesinnenministerin geschehen. Hallo Nancy. Die Neuwahlen kamen dem zuvor. Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass die Bundeszentrale wieder ein Ort der überparteilichen staatsbürgerlichen Information wird. Derzeit tritt sie eher als eine linksgrüne Vorfeldorganisation in Erscheinung, die unfreiwillig Wahlwerbung für die AfD macht. Katsching. Haben die da jetzt den Chef gewechselt wegen der Wahl? Nee, habe ich das verstanden? Nee, die wollten, eigentlich wollte Nancy das im Hintergrund einfach neu besetzen, aber durch die Wahl kann sie das wohl jetzt nicht mehr. Ja, das wäre sicher auch nicht gerade besser geworden. Ne? Da hätten die jetzt genauso einen Betonkopf von ihrer Sorte installiert. Also das ist ja klar, wenn die einen Ort neu besetzen, dann kommt da jemand rein, der absolut Parteilinie fährt und der ein verdienter Soldat ist. Das ist doch klar. Okay, und das sind die Halbwissen, sagt im Chat, dass Frau Wurkschmidt vor ein paar Tagen bei der Deutschen Welle erst war. Ja, okay. Da habe ich das nicht mitbekommen, dann war das wohl. Das zumindest nicht die Runde gemacht. Ja, hörst du denn keine Deutsche Welle den ganzen Tag? Nee, irgendwie nicht. Ja, schöner Artikel. Wo kommt der her? Cicero. Cicero. Naja, genau, Elon Musk möchte ja aufräumen in verschiedenen Staatsministerien und hat dafür offensichtlich eine E-Mail rumgeschickt, die danach fragt, was man denn so geleistet hat in den letzten 5 Tagen. Man sollte 2 Dinge wohl nennen. Und das empfinden einige Mitarbeiter wohl als Affront, sag ich mal. Bis Mitternacht Ortszeit sollten US-Staatsbedienstete an Musks Kostensenkungsbehörde Arbeitsnachweise liefern. 5 Aufgaben der vergangenen Woche, andernfalls würden sie entlassen. Ja, das zieht jetzt eben Klagen nach sich, Proteste. Es gebe kein Gesetz und keine Vorschrift. Die Bundesangestellte verpflichte dem Personalmanagement über ihre Arbeit zu berichten, hieß es in der Klage der Anwälte, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. Also Klagen hat auch dagegen, genau. Gruppe von Gewerkschaftern und Interessengruppen klagt dagegen und raten dazu, die Mail erstmal nicht zu beantworten. Etliche US-Behörden wiesen ihre Mitarbeiter an, eine entsprechende E-Mail von Musks Team der Kostensenkungsbehörde doch durch nicht zu beantworten, wie mehrere US-Medien berichteten. Darunter sollen auch Regierungsstellen sein, die von den Gefolgsleuten des Präsidenten geleitet werden. Das FBI, das Außenministerium, das Heimatschutzministerium und das Pentagon. No. Und der Musk sagt daraufhin, ungeachtet der Klage wiederholte Musk seine Drohung am späten Abend. Noch einmal, es liegt im Ermessen des Präsidenten, Ihnen eine weitere Chance zu geben, wenn Sie ein zweites Mal nicht reagieren. Er werden Sie entlassen, meinte er. Also Sie kriegen dann die E-Mail wahrscheinlich noch einmal, schrieb Musk auf seinem Kurznachrichtendienst X. Ja. 2 Millionen Leute haben es angeschrieben per E-Mail angeblich. Trump schlug vor, dass diejenigen, die an geheimen oder vertraulichen Dingen arbeiten, der Forderung nicht nachkommen müssten. Okay. Das sind wahrscheinlich auch viele. Das Nichtbeantworten der neuen E-Mail, der zweiten, wird als Kündigung gewertet. Drohte Trump. Ja. So geht das ja gerade ab. Also ich glaube schon, dass sie vom Gericht nochmal gebremst werden mit ihrem Kündigungseifer. Aber das dürfte auch nur bewirken, dass das ein bisschen sich in die Länge zieht, zeitlich. Nicht, dass das gar nicht passiert. Die haben schon ziemlich... Durchgriffslust, habe ich den Eindruck, in Amerika. Schild. Ist er noch da? Ich meine, ist ja normal, dass man Arbeitsnachweise liefern muss. Jo. Wo ist das? Ja, es ist eine Behörde da. Da ist das nicht normal. Ja, nicht jedem wahrscheinlich. Aber ich meine, Personalmanagement sehe ich auch nicht unbedingt, dass er das ist. Ne? Also ich habe da auch mal einen guten Kumpel gehabt, der in der Stadt Hannover Verwaltung gearbeitet hat als normaler Angestellter. Was der mir da teilweise über die Beamten da erzählt hat, das geht auch auf keine Kuhhaut. Also. Ja, und auch so Sachen wie, morgens fängt man erstmal an mit Frühstück und wenn man mit Frühstück fertig ist, sollte es Mittag. Und wenn man Mittag fertig ist, dann ist eigentlich der Tag schon gelaufen und dann schafft man auch nichts mehr. Ja, es sind sicher nicht alle verpflichtet oder an so einer Stelle, wo man immer fleißig arbeiten muss. Ich meine, es gibt es unter Beamten sicher auch, ne? Wo man, also je nachdem, was man für eine Aufgabe hat, ist das eben mehr oder weniger Arbeit. Tja, manche haben da Glück. Ja. Oder Beziehung oder so. Einer Vorgesetzter war ein gewisser Stefan Weil, jetzt auch bekannt als Ministerpräsident von Niedersachsen. Ja. Und so ähnlich müsste es ja in Argentinien auch laufen, ne? Ist irgendwie Leute rausgeschmissen werden, so. Ein großes Ziel, aber da hört man ja auch nicht so viel Negatives von eigentlich. Die sonstigen Zahlen sind wohl gut. Ja, Ex-ARD-Mitarbeiter. Den kenne ich glaube schon. Ja, ist auch wieder der Cicero. Ist ein interessantes Interview. Ich würde dich bitten, mal zu 27.50 zu springen. Ein ehemaliger Tagesschau-Mitarbeiter nach dem BPB. 27.50. Nach der BPB jetzt die Tagesschau. So eine Meldung nicht so groß machen oder gar nicht machen. Sie sprechen davon, dass die Redaktionen mit diesem Thema gefremdelt haben. Was gibt es denn noch für politische Themen, bei denen Sie das Gefühl hatten, dass die politische Schlagseite der Redakteure besonders stark ausgeprägt war? Also am offensichtlichsten war es natürlich bei Anschlägen, die passiert sind, wo die von Flüchtlingen begangen wurden oder aber die auch von Deutschen begangen wurden, wo man einen Rassismus-Hintergrund vermutet hat. Und wenn es ein Deutscher war mit angeblich oder nachweislich tatsächlichen Rassismusmotiven, dann hat man das auf jeden Fall gemacht. Und dann hat man aber auch, war es egal, ob der Täter psychisch krank ist, auch wenn dann hinterher sich herausgestellt hat, das war relativ schnell bekannt, dass er psychisch krank ist und das im Prozess auch nachgewiesen wurde. Dann hat man das unter den Tisch fallen lassen oder nur ganz klein erwähnt. Und umgekehrt ist es so, dass man eben Straftaten von Flüchtlingen nicht berichtet hat, mit der Begründung, dass der ja psychisch krank ist und deswegen nicht zurechnungsfähig und deswegen sei es keine Straftat und man müsse es nicht machen. Also eine Ungleichbehandlung oder zweierlei Maß, das ist sehr auffällig gewesen. Ja, und das lässt sich auch zum Beispiel daran sehen, ob die Täter, wenn die Täter minderjährig waren oder noch keine 21, noch nicht nach Strafrecht noch nicht voll strafmündig sind, als man dann einmal gesagt hat, also gilt ein Täterschutz, also da gilt auch ein Schutz für den Täter und auf der anderen Seite hat man eben gesagt, nein, da gilt er nicht. Also da wird mit zweierlei Maß gemessen und ja, sehr häufig werden solche Straftaten oder wurden solche Straftaten klein gehalten. Und das ist umso erstaunlicher, weil die Tagesschau dafür sehr, sehr oft angegriffen wurde, auch richtig öffentlich Diskussionen geführt wurden und man da oft in der Defensive war. Und trotzdem hat man das immer und immer wieder gemacht. Gibt es denn beispielsweise als Redakteur... Das reicht als Ausschnitt und ist halt auch wieder so ein Moment, wo man sagen muss, ja, wissen wir ja alles. Aber hier ist auch wieder, wie bei dem Bundeszentrale-Ding, der Witz halt hier sagt, dass jemand, der wirklich dabei war. Und er bestätigt wieder mal alles, was wir bisher nur theoretisiert haben. Mammann hat es ja schon gesagt. Ich denke auch, dass er da den Täter von Hanau meint. Und das haben wir ja mehr als einmal hier thematisiert, wie dessen Geisteskrankheit ja relativ kurz nach dem Attentat schon kein Thema war und auch nie erwähnt wird, wenn es darum geht, an Hanau zu beim Gedenken irgendwie, sondern es wird halt immer wieder behauptet, der Mann sei halt ein harter Rechtsextremist gewesen. Was vielleicht auch sein kann, dass er extremistische Einstellungen hatte und all das. Aber ich glaube, er hätte nicht die ganzen Leute umgebracht, wenn er nicht gleichzeitig komplett wahnsinnig gewesen wäre. Ein interessantes Interview gibt es frei auf dem Kanal von Cicero. Also ihr müsst dann nach Rom fahren mit dem Karren und dort im Theater ihm lauschen, dem Cicero. Ja, und hier haben wir noch was Interessantes aus medienethischer Sicht. Denn hier dieser Herr Welschering, so heißt er, sagt, ich kann das auch alles nicht lesen heute. Ist ethisch nicht vertretbar, das sage ich als langjähriger ÖRR-Journalist und ehemaliges Mitglied des Deutschen Presserates. Und was haben wir hier? ÖRR-Blog, die ARD erstellt Fake-Profile bei TikTok, setzt eine Darstellerin als Lockvogel ein. Ausschnitte aus der WDR-Doku, die TikTok-Armee der AfD. Ja, da hören wir mal ein bisschen rein. Wir erstellen 4 Accounts. Einen mit einem Lockvogel, einer echten Person. Wir nennen ihren Account Brina Bavü und sie Sabrina Schäfer. Ihre Geschichte? Sie ist frisch nach Berlin gezogen, Single und unglücklich. Den nächsten Account nennen wir die einzigste Alternative. Der klassische AfD-Fan-Account, wie er uns oft begegnet. Wir teilen Videos, Schreibtext und Parolen der Partei. Machen die hier recht und machen die ganz hier einen tolle Idee. Drachen-Game-Witz in ihrem politischen Scheißdreck. Okay. Mobbing ist schon okay, ne? Das hat sich so eingebürgert wahrscheinlich. Mit dem stabilen Deutschen erschaffen wir einen Account, der patriotisch, militaristisch und offen nationalistisch ist. Wie geil, oder? Wie geil das einfach ist. Ja, also sie schreiben da Nazi-Kram rein, könnte man sagen. Wir haben uns die Leute selber ausgedacht, oder wie? Super. Das ist die konsequente Fortsetzung von dem Gaming-Beleidigungsvideo eigentlich, wo sie am Ende auch jemanden bitten mussten, die Szene nachzustellen, weil sie halt einfach niemanden gefunden haben. Ja. Ich meine, wenn du wolltest, würdest du auf Twitter genug wirklich rechten Inhalt finden. Da musst du nicht noch einen extra machen. Ab wann gilt das denn eigentlich dann? Wisst ihr noch damals NPD-Verbot, V-Leute und so? Ja, look at all my Journalismus. Ja, sie basteln sich beide Seiten zurecht und dann uns dann was zu zeigen. Oder was? Na, gucken wir mal. I'm a Journalism! Und schließlich gründen wir die Anti-Woke-Gang. Auf diesem Account diskreditieren wir alles, was links und grün ist. Jo, hey. Geil, oder? Ich meine, da kann man nicht mehr vorwerfen, dass die irgendwie einseitig werden, weil die haben ja auch jetzt die Anti-Woke-Gang gegründet. Also, die Anti-Woke-Gang. Starker Rechercheansatz, ehrlich. Ey. Ganz klasse. Nehmt doch was Griffiges wie die Weltraum. Ja, die Weltraumwaffen-Gang. Privatfernsehen ist ja so. Wir wollen rein in die Szene und uns vernetzen. Doch das bedeutet... Wir wollen rein in die Szene und uns vernetzen, ja, ganz bestimmt. Ja. Aber jetzt pass auf, es ist gleich presseethisch auch eingeordnet. Unsere Moment mal, Anti-Woke-Gang ist doch total doof. Dann nehmen wir eigentlich den Witz raus, es muss ja Anti-Woken-Gang heißen. Die haben doch nichts drauf dabei. Nix. Haben die drauf. Nicht mal einen guten Witz. Mist. Schon gar nicht. Wir wollen rein in die Szene und uns vernetzen. Doch das bedeutet, unsere Accounts gewinnen eventuell an Reichweite. Und damit werden wir Teil der Werbemaschinerie der AfD. Das ist das einzige Problem hier an dieser Stelle. Das ist wirklich das einzige Problem. Das investigative Vorgehen lässt sich also nur rechtfertigen. Das investigative Vorgehen. Oh, oh, oh, jetzt bin ich auch mal gespannt. Wieso wir scheißen euch hier alle nach Strich und Faden. Das investigative Vorgehen. Das denken sich total eine bescheuerte Geschichte aus. Wenn wir Rechercheergebnisse liefern. Die vorgezogene Bundestagswahl bedeutet Zeitdruck. Ja, wenn wir die Ergebnisse liefern, nur dann lässt es sich rechtfertigen. Ne? Zum Glück stehen die Ergebnisse schon vorher fest. Kann das sein, dass Medien hier in die Willensbildung von dem vor der Wahl eingegriffen haben, auf merkwürdige Art und Weise ist das... Ach, so, guck mal, was schreibt denn der weiche Ring da? Das ist berufsethisch nicht mehr vertretbar. Stimmt, genau. Schaffen wir es, in knapp 2 Monaten Teil der TikTok-Armee zu werden? Um rechtlich abgesichert zu sein, begleitet Medienanwalt Felix Zimmermann unser Projekt. Jetzt die Frage, was sagt Felix Zimmermann zu diesem Projekt? Ist er noch zugelassen bei der Anwaltskammer nach dieser Nummer? Das ist die Frage. Also grundsätzlich muss man sich als Journalistin zu erkennen geben, ja, aber der Pressekodex sagt ja auch ganz klar, wenn es ein besonderes Recherchebedürfnis gibt, verdeckt zu recherchieren, ist es auch erlaubt. Das ist natürlich hier der Fall. Natürlich ist Musik das hier der Fall. Dazu, ey. Diese dramatisierende Musik. Und dafür kannst du in Medien Inhalte produzieren, die einfach getürkt sind. Als Recherche. Du kannst Propaganda produzieren als Recherche. Ja, hat Stalin auch gemacht. Und dann ist das die Begründung, dass du da unrechtmäßig vorgehst. Erste Mission. Wir müssen unsere Accounts mit Inhalten füllen. Genug Vorlagen gibt es auf TikTok. Wir schauen uns Ideen für Posts ab und wir erstellen Inhalte mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die sieht man in der AfD-Bubble zuhauf. Den Stil übernehmen wir vor allem für den AfD-Fan-Account, die einzigste Alternative, und für den stabilen Deutschen. Wir kreieren blonde, attraktive Frauen. Aber jetzt verstehe ich es. Das heißt, die einzigste Alternative, weil auch die Rechten alle dumm sind, weißt du? Was? Na klar. Ja klar, weil ich immer verschreibe. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Okay. Allharte Männer und ein AfD-Profilbild. Einen Schlumpf. Sabrinas und ein AfD-Profilbild. Einen Schlumpf. Einen Schlumpf, ja. Jacques Valvo kommt in den Heer. Aus Ostdeutschland, danke sehr. Nee, aus Münchhausen kommen die. Ja. Ich glaube, die brauchen in Münchhausen auch noch fängt an. Die brauchen da auch noch eine eigene Sendeanstalt in Münchhausen. So viele Leute, wieder halt schon arbeiten, damit die nicht immer pendeln müssen. Das Account ist aufwendiger. Um glaubhaft zu wirken, muss alles stimmen. Also bauen wir Sabrina ein Zimmer. Es muss alles stimmen! Wir wollen glaubhaft irgendeine Ische in einem Wohnzimmer, in irgendwo auf TikTok nachstellen und da muss alles stimmen. Ich drehe gleich durch hier. Glaubhaft. Aber jetzt pass mal auf, sie haben die Ische von Baden-Württemberg nach Berlin ziehen lassen und was glaubst du, an welche Community sie sich andocken soll? Shoyoka. Nee. Lerin in ein typisches TikTok-Girl aus der rechten Bubble. Inspiration holen wir uns anfangs bei Anna Rupp, Ruben Rupps Frau. Sie definiert sich selbst als sogenannte Tradwife. Eine Tradwife. Weil ja auch alle Tradwives nach Berlin ziehen. Und weil alle Tradwives nach Berlin ziehen. Da sind die am liebsten, Tradwife, die Tradwives. Weil die alle recht sind. Republik, ja. Traditionelle Hausfrau. Dieser beneidenswerte Mensch wird Hausfrau genannt. Genauer, nur Hausfrau. Ein in der Bubble der AfD sehr beliebtes Narrativ. Anna Rupp hat über 150.000 Follower. Was? Was? Ein Mensch, der zu Hause ist und eine Frau ist und nicht arbeiten geht, ist seine Hausfrau. Das ist ein bei der AfD beliebtes Narrativ. Überaus beliebt, ja. Alter Schwede, was? Sehr geholt, aber beliebt. Ja. Was raucht ihr da? Ja, das wiederum gibt es in Berlin überhaupt gar nicht. Ne? Also, das irgendwie. Also ich habe mir letztens sagen lassen, die Südstadt in Hannover wäre auch der Ort, wo studierte Frauen sich mittags treffen, um sich darüber zu unterhalten, dass sie aus dem Beruf ausgestiegen sind, um ihre Kinder großzuziehen und ihre Männer für sich arbeiten lassen. Und das ist in Berlin natürlich genauso. Also egal wie links versifft die da sind, wenn sie sich das leisten können, dann gurken die auch den ganzen Tag zu Hause rum. Also. Suche später posten wir unser erstes TikTok. Es ist wichtig zu erwähnen, dass unser Lockvogel Teil unseres Teams ist. Alle vier Profile verwaltet aber unsere Redaktion. Das Team kommentiert, postet und chattet mit den Leuten. Ich poste das jetzt. Jetzt veröffentlichen. Scheiße, es ist unangenehm. Ja, das fasst es gut zusammen. Scheiße, ist das unangenehm. Ja. Hat Meme-Potenzial. Ja, was für ein Witz. Und was ist dann, was kommt dabei raus? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch nur diesen Clip gesehen. Ah, okay. Ist mir eben gerade auch kurz vorm Stream erst aufgefallen. Ja, die Art und Weise ist schon wirklich sehr fragwürdig, ey. Ja. Absolut. Müssen wir sich nochmal anschauen, ja. Aber und die klagen über Fake News, ey, das ist wirklich ein Witz, ne? Beschweren sich über Fake News und sowas. Also, Und dann bauen sie solche. Ja, Dinge da fehlt jetzt die Mai, die um die Ecke kommt und sagt: Folgendes ist ein Strohmann. Und dann fangen sie alle an zu tanzen. Und Karolin Kebekus kommt rein. Lyoko und Klaas und Grönemeyer und Campino und Niedecken und boah. Diese ganze. Ja, das ist das hier. Das ist ein Strohjournalismus, ist das hier. Ja, die treiben das richtig auf die Spitze. Genau. Ach, apropos Mai, das neue Video von hier dem Homo Duplex, Sebastian Dessen. Oh ja, kommt eins, ne? Das hat er schon fertig. Ich habe es auch schon gesehen, aber es ist noch nicht bei YouTube. Ich bin einer von denen, die da jetzt ein bisschen Geld an ihn abdrücken für seine Arbeit. Deswegen konnte ich es mir schon anschauen. Und es ist schon wieder sehr gut geworden. Also in einer vernünftigen, gesunden Öffentlichkeit wird dieses Video dazu führen, dass diese Sendung von ihr eingestellt wird und diese Dame bei den Medien so schnell keinen neuen Job mehr bekommt, weil also er hat das da so gut auseinandergenommen wieder, was sie da für Behauptungen aufstellt und was aus diesen Statistiken und so wirklich hervorgeht und was sie da für einen ablenkenden Krempel da irgendwie von sich gibt. Der gute Lutz Olaf hat unsere Fragen beantwortet. Den sollten wir einfach mal einladen vielleicht. Zwei von den vier Accounts hat TikTok gesperrt. Die Trulla hat mit einem rechten Großaccount DMs ausgetauscht. Das kam raus. Heiße Luft. Okay. Also mit anderen Worten, sie hat mit einem rechten Großaccount DMs ausgetauscht und das bedeutet dann so viel wie unsere Recherche war erfolgreich, oder? Stelle ich mir jetzt richtig vor. Aus, ja. Wir haben das Netzwerk erfolgreich penetriert mit unserer Threadwife in Berlin. Ja, mich würde mal interessieren, ob es diese Szene überhaupt gibt, wie sie sich das vorstellen. Das glaube ich ja schon kaum. Sigmar Gabriel in der Augsburger Allgemeinen. Okay. Ein Gespräch über die Frage, was da auf uns zukommt. Da hatten wir schon eine Fernsehsendung über heute. Was auf uns zukommt. Ich habe das nicht eingereicht. War es nicht von Mars? Ja, das ist von mir. Ja, das fand ich lustig, weil es zeigt, wie Transatlantiker auf einmal keine Transatlantiker mehr sind. Also hier, wir haben ja alle, ich weiß ja gar nicht, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, über diesen sogenannten Eklat im Weißen Haus. Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde das auch ein bisschen schwierig, dazu irgendwas zu sagen. Also ich habe halt auch diesen Ausschnitt gesehen und alle möglichen Leute sagen halt irgendwie, ja, wenn man sich nur den Ausschnitt anguckt, dann ist es irgendwie nicht so schlimm oder so. Nee, wenn man sich den ganzen, also ich habe ein Protokoll gelesen und noch weitere Teile geguckt. Also aus meiner Sicht hat er sich da unmöglich benommen, der Zelensky. Inwiefern? Ja, Augenrollen, Körpersprache, den Leuten ins Wort fallen und immer wieder irgendwie. Ich habe mir von vornherein gedacht, das ist der Scheiß mit seinem Pullover, wird ihm nochmal auf die Füße fallen. Ich verstehe auch überhaupt nicht, dass man das vor Kameras macht. Also da verstehe ich auch. Das hat sich wohl so ergeben. Was ist seine Idee jetzt? Oder was ist eine Idee? Ich weiß es nicht, aber es gibt ja auch die andere Seite, die sagt, der ist da in eine Falle gelaufen und Vance und Trump haben ihn im Endeffekt abgekatert, über den Tisch gezogen, um ihn rauszuschmeißen und ihn zu demütigen, um Wladimir zu gefallen. Es gibt ja tausend Sachen. Ich kann da auch wenig, also für mich ist das Verhalten dem Anlass nicht angemessen gewesen. Man hätte halt nicht so ein Fass aufmachen müssen, finde ich auch, aber es gibt halt auch noch dieses Gerücht, dass er praktisch das russische Schimpfwort für Schlampe gemurmelt hat, das sei irgendwie zu hören, als der Vance was gesagt hat, aber ja. Werden wir Weltpolitik? Ja, genau wegen diesen ganzen Sachen finde ich das halt schwierig, mich dazu zu äußern. Ich habe das auch gesehen, irgendwie, dass das behauptet wurde, aber was soll man dazu sagen? Also. Ja, ich finde schon diese Art mit Arme verschränken und wirklich dauernd ins Wort fallen und auch. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Aussagen ihm da irgendwie erzählen, von wegen. Ja, in 14 Tagen wäre der Krieg zu Ende gewesen, wenn er jetzt nicht so eine Welle gemacht hätte. Ja. Und dann hat er jetzt zum Beispiel gesagt, ja, ja, in 3 Tagen, hat der Putin gesagt. Ja, ja, das hat er sich gesagt. Hätte er sich doch verkneifen sollen, diese Widerrede. Ja, es ist ja so, das haben die ja damals alle behauptet, dass es sowieso sofort vorbei sein wird und die brauchen sich da gar nicht rein. Ja, wäre auch gewesen, denke ich. Hätte Boris Johnson das Ganze nicht abgeblasen damals, das ist doch inzwischen eigentlich relativ verbürgt, dass es einen relativ weiten Friedensprozess gab, vorbei im Sinne von Kapitulation, weil sie dann das ganze Gebiet da eingenommen haben und fertig. Das meine ich mit vorbei. Ja, das meine ich auch mit vorbei. Und Sigmar nimmt das ja halt zum Anlass, der ist ja nur wirklich Atlantikbrücke, Transatlantiker per excellence. Und der lässt natürlich kein gutes Haar an Trump. Er sagt, Frieden scheint für den US-Präsidenten zu bedeuten, Wladimir Putin die Ukraine zu überlassen. Ich glaube nicht, dass das jemals irgendwie Putin gesagt hat, dass die ganze Ukraine irgendwie Trump gesagt hat, dass er irgendwie... Ja, ich wollte gerade sagen, weil Putin, ich meine, im Endeffekt nach diesem Tucker Carlson-Interview, wo er da mit 1200 irgendwas da angefangen hat und so ein Kram und ja, dieses ganze Thema von wegen, oh, die böse NATO kommt mir so nah und meine Sicherheitsinteressen, und das kam ja überhaupt gar nicht zur Rede. Also es ging ja nur darum, ja, das ist ja eh kein Land, das gehört ja eh uns und fertig und so. Also kann und auch die wollen erzählen. Ja, vor allem ging es für den Trump ja darum, hier diese seltenen Erden und den Scheiß irgendwie in die Hand zu kriegen. Jetzt hat er irgendwie im Gespräch, dass sie aus der UN und aus der NATO auch noch austreten wollen, die Amerikaner so ungefähr. Und ja, da habe ich schon den Eindruck, dass auch der Trump hat am ehesten Frieden mit dem, der gehorcht. Ne? Das ist auch schon, diese Einstellung scheint da auch durch, finde ich. Also ganz ohne ist er sicher auch nicht, auch was das Gespräch mit Zelensky angeht, der hat ihn schon ganz schön provoziert, ne? Fand ich. Trumpe. Na gut, wenn ich also gesagt habe, du hast die Trümpfe nicht in der Hand, du hast den Trumpf nicht in der Hand. Ja, aber da sterben halt irgendwie Leute und es wird so eine Show draus gemacht. Und der hier im Chat sagt ja auch jemand, ist ein Land überfallen worden, etc. pp. Aber die Realität ist aus meiner Sicht halt auch nicht von der Hand zu weisen. Und die ist, dass dieser militärische Sieg, den Zelensky sieht, den sehe ich halt nicht, ohne dass man halt noch ein paar Generationen Europäer verfeuert oder so. Keine Ahnung. Nö, man kann in der Ukraine wahrscheinlich so, wie soll man sagen, die Burg verteidigen oder so. Aber viel mehr wird da nicht drin sein, ne? Wenn das überhaupt klappt, sozusagen. Und wie lange macht man das? Also ja, so lange, bis man eben diplomatisch übereingekommen ist. Ja. Ja, Putin Land geben, schreibst du. Aber ich meine, was ist realistisch möglich? Ich gehöre halt nicht zu den Leuten, die einen dritten Weltkrieg dafür riskieren wollen. Nö. Ich denke mal, die Krim wird nicht zurück an die Ukraine fallen. Wahrscheinlich nicht zurück an die Ukraine fallen. Es sei denn, man erzwingt das auf irgendeine Art und Weise. Aber wir haben das jetzt schon auf viele Weisen versucht. Und ich glaube halt nicht, dass eine Eskalation des Sterbens hier jetzt noch was ändert. Aber ja, wie gesagt, ich bin noch gar kein Weltpolitiker. Ich gucke da mit Schrecken zu, wie halt auf beiden Seiten Menschen verrecken, die eigentlich nichts weiter wollen als ein schönes Leben, Frauen, Kinder irgendwie. Und ich kann irgendwie keine Partei in dem Streit ergreifen, im Sinne von, da muss jetzt irgendwie das und das passieren, da muss der Krieg durch den Sieg beendet werden. Der Preis ist momentan nicht absehbar hoch, also... Ich verstehe. Und die gleichen Leute, die dann argumentieren, dann kommt Putin aber ins nächste Land. Ja, aber ich meine, das nächste Land zum Beispiel, eines der nächsten Länder, was immer wieder genannt wird, ist Litauen, ist meiner Meinung nach ein NATO-Staat und ein EU-Staat. Ja. Da herrschen ganz andere Bedingungen bei einem Angriff auf Litauen oder Polen oder was hier immer fantasiert wird von den Leuten, was er als nächstes tut. Da herrschen ganz andere Bündnisbedingungen. Was passiert, wenn da irgendwelche Vereinbarungen gebrochen wird? Das kann man ja dann sehen, wenn die Vereinbarung gebrochen wurde. Da muss man ja nicht vorher so tun, als wäre das schon gebrochen worden. Ja, und das ist auch die Sache, ob er jetzt die Vereinbarung weiterbricht, praktisch, indem er weiter die Ukraine bombardiert, oder ob er sie hinterher bricht, nach einer Atempause. Den Putin interessiert, der braucht die Atempause nicht. Der kann im Hinterland produzieren. Der Einzige, der eine Atempause bräuchte, wäre A, die ukrainische Bevölkerung, Und B, halt auch die Ukraine, um sich wieder zu formieren. Aber wie gesagt, ich werde das eh nicht entscheiden. Und ich will da eigentlich dann auch gar nicht weiter drüber sprechen, weil ich weiß, es gibt für diesen gordischen Knoten keine Lösung im Moment, die jeden zufriedenstellt. Und ich finde es schade, dass in unserer Gesellschaft das jetzt wieder, also es ist wieder so ein Spaltungsding. Selbst meine Einstellung, die einfach sagt, es gibt für mich hier keinen gerechten Weg raus, die ist ja auch schon Putin-Knecht. Ja, ich bin doch so Politiker dann wieder ganz schön einseitig, aber okay, das war auch ein bisschen zu erwarten, dass sie sich dann hinter die Ukrainer mehr stellen. Ja, wie man so einen Konflikt in die Länge zieht, das sieht man ja vor allem in Israel, beziehungsweise Palästina-Gaza-Konflikt und so weiter. Und da habe ich mal dieses Video gefunden von der jungen Frau. Wie heißt sie? Ich kann es immer noch nicht lesen, weil ich so einen schlechten Bandbreite, glaube ich, heute habe. Sarah Maria Sander. Sander, ja, wirklich. Erklärt man den ganzen Konflikt von vornherein aus einer nicht-europäischen, nicht-arabischen Sicht sozusagen. Scheinbar, ich sag mal, wahrscheinlich ist sie auch eine Jüdin, nehme ich mal an, aber er erklärt den Konflikt eben einfach mal aus einer anderen Sicht, aus der Seite aus. Wo wir das so wenig kennen und wo es aber eben auch Bewandtnis hat. Ja, und vor allen Dingen geht sie dann eben ganz deutlich auf verschiedene Friedensprozesse ein, die immer wieder abgelehnt wurden von Arafat, von Abbas, den palästinensischen Führern zum Beispiel. Auf Camp David, dass man vereinbart hat, Gebiete zurückzugeben und das er dann auch hinterher gemacht hat. Und es aber trotzdem nicht geholfen hat, den Terror abzuschaffen und den Hass der Leute da zu mindern und ganz besonders in die Pflicht oder in die Verantwortung nimmt sie auch die anderen arabischen Staaten, die eben alle abgelehnt haben und immer noch ablehnen, die Palästinenser auch zumindest zum Teil oder so aufzunehmen, damit da der Konflikt ja ein bisschen bereinigt werden kann, mindestens mal. Ich denke mal, mit einer etwas kleineren Zahl könnte man vielleicht auch friedlich zusammenleben. Und dass nie so eine Zwei-Staaten-Lösung, die wirklich angestrebt wurde von Palästina und so weiter, zieht sie alles diese ganzen Gründe auch mal ein bisschen nach vorn und ich glaube, ich habe da ein bisschen was verstanden, was ich vorher vielleicht nicht verstanden habe. Deswegen habe ich das unbedingt mal empfohlen, in dieses Video. 10 Minuten, eine Viertelstunde für die Bildung. Einfach auch, dass man selbst wenn man seine Meinung nicht ändert, dass man aber die andere Seite versteht. Ne? Ja. Und genau, die nächste Sauerei berichtet News. Denn der Typ in Rumänien, der die Wahl gewonnen hat, wo sie alle so schockiert waren und behauptet haben, dass wäre ja von Russland beeinflusst und so weiter. Den haben sie jetzt mal eben festgenommen. Ich weiß gar nicht, was ihm vorgeworfen wird. Wahrscheinlich irgendwie Geldgeschichten. Was ihm vorgeworfen wird, ja, stand hier aber drin. Ja, steht da auch drin. Ermittelt wegen Zusammenhang mit unklarer Wahlkampffinanzierung. Ja, Wahlkampffinanzierung. Das ist sicher ein Grund, jemanden ins Gefängnis zu stecken. Eben nicht, ne, unbedingt, würde ich sagen. Ja, aber der Mann war vor allem stimmen. Auch... Also, der war auf dem Weg, um seine Kandidatur zu unterschreiben, ne? Das gibt dem Ganzen halt auch nochmal so ein Geschmäckle, dass man das so, ja. Also ja. Ich finde es, man kann natürlich ermitteln und so, aber eine öffentliche Festnahme in einem Wahlkampf und sieht halt irgendwie nicht. Ja, nicht dann auf dem Weg zu so einer wichtigen Unterschrift eben, ne? Das dazu, ja, gefällt mir auch überhaupt nicht. Und unsere EU macht da auch keinen Wahlkampf Bild nicht. Das war die Wahlkampffinanzierung ja von investigativen Reportern, die das Netzwerk eindringen wollten oder so. Möglicherweise. Das ist halt eins mit dem Rohrstock auf die Finger. Was anderes ist das nicht. Ja, was ist denn schon ziemlich dicke Finger, ein ziemlich großer Rohrstock oder so. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das finde ich schon, dass dir totalitäre Reflexe vorgeworfen werden, ist das Mindeste, ne? Dran. Ja, die Bayern und ihr Zug mit Wasserstoff. Zumindest zum größten Teil werden diese Wasserstoffzüge in Bayern jetzt wohl doch durch Züge mit Akkus ersetzt, weil die irgendwie zuverlässiger fahren, heißt es. Für längere Strecken will man sich dann zwar die Wasserstoffzüge noch in der Hinterhand halten, weil die Akkuzüge machen nur so 100 Kilometer. Das ist auch ein Ding, ne? Muss man alle 100 Kilometer den Akku wechseln oder aufladen oder was? Ganz, ganz toll. Also, die Bahn soll auch fahren und nicht stehen, oder? Ich meine, whatever. Für den Wasserstoffzug ist das auch nicht so gut. die Technik ist einfach irgendwie noch nicht reif. So ist das auch wieder Alstom? Weil in Hessen gibt es ja auch im Taunus so ein Testding, wo auch jetzt wieder Dieselloks fahren, weil die Alstoms nicht funktionieren. Kann das sein, dass es Diesel waren? Siemens waren? Und Wasserstoffbombenzüge? Nee. Ja, ich verstehe schon die Sorge da, das ist schon nicht unberechtigt. Ne? Ja, aber es wird halt vor allem unheimlich viel Geld ausgegeben für eine Technologie, die halt, ja, der Robert hätte sie halt gerne. Hm. Ah, Siemens Mobility, okay. Ja. Die Daseinsberechtigung ist ein Wasserstoffzug für Anwendungsfälle, bei denen die Reichweite des Akkuzugs nicht ausreicht. Ist ein Wasserstoffzug. Was ist das denn für ein Unsinn? Ich meine, ich baue einen Wasserstoffzug, aber der Wasserstoff ist nur bei längeren Strecken, also sonst, also nee. Längere Strecken ab 100 Kilometer oder sagen wir vielleicht ab 90 oder 80 Kilometer aus Sicherheitsgründen. Das war doch mal eine Idee, der Atomzug. Ja, genau. Atomzug gab es doch Pläne für. Also alles geplant, ja. Und alles schon geträumt, schon früher, als diese Atomgeschichten losgingen. So. Ja gut, jetzt mit den Mini-Reaktoren ist das gar nicht mehr so weit weg. Ich träume da immer noch von. Ich möchte das auch gerne haben. Ich hätte gerne auch ein Auto, diesen Film mit dem Atom, für 10 Jahren gleich mitkauft. So diesen Katastrophenfilm mit dem atomgetriebenen Bus. Mhm. Ja, atomgetriebene U-Boote gibt es ja. Oder hier diese, die Flugzeugträger, ne, sind es, glaube ich, atomgetrieben teilweise. Ja, Eisbrecher hier, die Nordmeereisbrecher von den Russen sind alle mit dem Reaktor drauf. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein totaler Wahnsinn. Ein reiner Wasserstoffzug. Hey, complete unknown. Ah, ja, guck Abschluss. Mal, was vom Antisemitenfestival in Berlin. Die haben ihn da auch gezeigt, ja. Scheinbar. Achso, Berlinale. Ja, genau, weil Berlinale war die Deutschlandpremiere und ich war ja letzte Woche im Kino. Ich habe mir den Bob Dylan-Film angeguckt, A Complete Unknown. Achso. Und ist ganz hübsch fotografiert auf jeden Fall von dem James Mangold, dem Regisseur. Die Filme von dem sehen ja eigentlich immer ziemlich gut aus. Auch dieser sieht wieder ziemlich gut aus. Und die Musik ist auch wirklich sehr viel Musik drin. Also es vergehen fast kaum irgendwie 5 Minuten, ohne dass nicht der nächste Song angespielt wird. Es ist wirklich sehr, sehr viel Musik da drin. Und ja, man hat sich halt im Endeffekt so die Freiheit genommen, um, also mit der eigentlichen Geschichte, um vor allen Dingen diese, mit den weiblichen Charakteren da die Beziehung dann natürlich an irgendwelchen besonderen Stationen in den 60er Jahren davon Dylans Karriere irgendwie stattfinden zu lassen, damit man dann da irgendwie in Großaufnahme die weinende Frau da irgendwie zeigen kann, die dann von dem Lied irgendwie merkt, dass sie da doch nur eine von vielen ist und so weiter. Ja, also okay. Aber es ist halt ganz nett gemacht, auf jeden Fall, der Film. Wenn man die Musik mag, was ich ja tue, dann kann man sich den auf jeden Fall auch gut angucken. Aber haben Sie auch die Szene gezeigt, wo er den Kontrakt mit dem Devil macht? Mit dem Teufel? Nee. Ich kann den Rauch da einfach nicht sehen. Der reicht mir jetzt schon, das Gesicht reicht mir jetzt schon wieder. Ja, okay. Der passt aber eigentlich für. Ich meine, der ja, mag Dillen, sein. Ich kann das Gesicht. Ich habe das schon seit frühester Filmkarriere sozusagen, dass ich manche Schauspieler einfach nicht mag. Tom Cruise gehört dazu zum Beispiel. Okay. Das ist auch so einer, ich mag ihn einfach nicht. Nur alte Musik, ja, ist nur alte Musik. Ist nur in den 60er Jahren quasi, fragt gerade einer im Chat, deswegen gehe ich darauf ein. Das beruht auch auf dem Buch When Dylan Goes Electric, heißt das, glaube ich. Also es geht da halt um diesen Umbruch von der Folkmusik zu Rockmusik. Ah ja, okay. 60er? Das, genau, ja. 60s. Ja, ich habe noch da das Video gepostet. Vielleicht sollen wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Weil das Video? Schon, ja, das Video, das von heute Abend. Weil ich schon ziemlich interessant finde, was dort... Ich habe da vorhin mal reingeguckt, was der gute Schlomo dort berichtet. Kannst du nochmal kurz bei den Hamburg-Wahlen gucken, ob es da was Neues gibt? Oh ja, die Hamburg-Wahlen haben wir ganz vergessen, verdammt. Ich werde das sofort nachholen. Ich habe mich gerade gefragt, welche Künstler denn so zu der Zeit mit Dylan irgendwie da groß geworden sind. In Amerika vor allen Dingen. Also die 60er in England irgendwie recht stark waren. Das ist ja. Schau dir Woodstock nochmal okay. an. Aber ja, da war er gerade nicht dabei. Ja, aber um einen Querschnitt durch die Zeit zu kriegen, ist das, glaube ich, ganz okay. Gerade was amerikanische Künstler angeht. So, Hochrechnung von 2019 in der ARD, 33,7% SPT, Grüne 18,3%, CDU 19,8%, also haben die Grünen hier schon nochmal ein bisschen nach. Ja, sind die 50% oder was ist das eigentlich, nicht zu glauben? 11,1% Linke, 7,7% AfD, 2,3% FDP, 3,1% Volt. Und 1,8% für das Bündnis Schnelle Weltherrschaft. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich die ZDF auch finde. Nochmal bitte. Frisch, also 34,2% SPD, 18,5% Grüne, 19,2% CDU, 11,2% Linke, 7,5% AfD, 3,10% Volt. Und dann gibt es jetzt hier noch das Statistikamt Nord. Und das Statistikamt Nord sagt 33,7 für die SPD, Grüne 17,9, 20,3 für die CSU in Hamburg, okay. 11,2 für die Linke, 8,3 für die AfD, 2,0 für die FDP, 1,6 für Sarah und 2,9 für Volt. Volt. Ja, viele sind es gab ja diese tolle Wortmeldung von dem Typen von Volt, diese Woche, der gesagt hat, wenn ich im Park spazieren gehe und da Drogendealer sehe, fühle ich mich sogar sicherer. Volt, meine Damen und Herren. 3% in Hamburg fühlen sich sicherer, wenn sie Drogendealer sehen. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir da nochmal reingucken? Das können wir einfach... Ich weiß nicht, ob wir es laut machen wollen oder ob wir uns nur die Transkription, das muss mal so ab einem Drittel ungefähr fängt der Teil an, den Schlomo wohl selber zur Verfügung gestellt hat. Obwohl, kannst du sagen, er stellt sich jetzt erstmal vor, also es ist sehr klar, an wen das gerichtet ist. Dadurch, dass es Frau Seibt hat, dadurch, dass es auf Englisch ist, dadurch, dass die ganze Geschichte von vorne aufgerollt wird, wage ich jetzt hier mal ganz schwach zu behaupten, dass man natürlich möchte, dass Elon Musk da reinhaut. Er erzählt halt erstmal seine ganze Geschichte, aber ich weiß nicht, wann genau der Teil, ich kann halt hier auch nicht weiterklicken, warte mal, ich guck mal, ob ich das hier sehe. Ja, da ist es, warte mal. Also erstmal sagt er halt, er ist festgenommen worden in Gegenwart seines einjährigen Kindes und seiner Frau. Hm. 6.19 bitte. Und da kannst du vielleicht mal den Ton anmachen. Ja, 15 Polizisten, so war ich alles. Und die wollen ja auch 11.000 Euro von ihm, dafür, dass sie ihnen, da ist das, ja, für die Arbeit. Auf January 2025, the German Intelligence Agency called Verfassungsschutz visited the prison to talk to me. About 1 month earlier, it surprisingly looked like I could get out on probation this February. The administration of the prison I'm in had weighed in favor of me being released early. I rejected to talk to the German intelligence agency, which is notoriously known for blackmailing people into spying on the political opposition to the left-wing German government and deep state. I'm friends with the Austrian activist Martin Sellner. I talk to a multitude of AfD politicians, both in public and in private. And the Verfassungsschutz, the German intelligence agency, probably knows that. They came here to turn me into a government spy against the leading opposition party, which now, after the elections, represents more than one-fifth, more than 20% of German citizens. After I refused to talk to them, 2 weeks went by and I received a letter from the Berlin police. I've never lived in Berlin. In this letter, I was asked to comment on a new case against me. Hate speech, of course. They quoted a single tweet in which I had used Ahmed, so a stereotypically Arab name, to talk about mass migration. This isn't even a legal speech in Germany, which is quite a statement. My lawyer told me it should be thrown out before it gets into court. But here's the thing, that doesn't matter. If there is any open court case against you, your chances to get out of probation early dropped down to zero. And now the punchline. The date that letter was written was the 21st of January in 2025, meaning 6 days after I rejected the offer to talk by the German intelligence agency. The tweet it was about was from 2023. The offenses I'm in prison for right now took place between 2016 and early 2019. For 6 years, there had been no court case against me. And now, the Verfassungsschutz, the German intelligence agency, visits me in prison, I don't talk to them, and 6 days later, the German justice system has cooked up a new hate speech case, which ensures that I will remain locked away from my son and my girlfriend for at least another 6 months. My son has learned how to walk while I was gone. He's learning to talk right now. A word he hasn't learned yet is Papa, which means Dad. A few weeks ago, I had my court hearing. Not only didn't I get out on parole, the young judge told me that she wouldn't let me out on parole ever. She told me that it didn't matter, that I did everything the prison asked of me, including spending 8 hours a day building stone walls in order to set the path for a new non-political career, and agreeing to attend a de-radicalization program, which is yet to start. She told me that she doesn't believe I really want to be de-radicalized, because I'm still a right-winger. So not only do I have to subject myself voluntarily to political reprogramming in order to have a chance to be with my son on his second birthday, I also need to believably want to be brainwashed, which they don't buy because, well, I'm not reprogrammed yet. I suppose Aurelian nightmares like this are pretty much on the menu as soon as the state implements thought and speech crimes. During all of this, you couldn't see a hint of empathy in her eyes. These are the people the German justice system is ruled by. This is what's happening in Germany. Dear Mr. Vice President J.D. Vance, at almost exactly the same time, I saw your speech at the Munich Security Conference, and it gave me a sliver of hope. Hope that the authoritarian course that my country has taken isn't set in stone. So I think that I speak for a silent majority of Germans when I say thank you. And let's make Europe great again. Auch sowas geht in Deutschland, ne? Ist schon erstaunlich. Also das ist wirklich bitter. Das ist wirklich bitter und ich habe mich bisher nicht so ausdrücklich geäußert, aber ich werde jetzt den Free Shlomo Hashtag, glaube ich, öfter benutzen, auch wenn man keine Hashtags mehr benutzen soll. Weil das hier ist ein Skandal, meiner Meinung nach. Wenn das stimmt, was er hier berichtet, und ich habe jetzt erstmal keinen Grund, das nicht zu glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so Richter so Durchschnittsarschlöcher sind wie alle anderen. Sei vorsichtig. Ja. Nee, sei wirklich vorsichtig. Wir sehen gerade, was passiert, wenn man einen Fehler macht. Wir müssen alle vorsichtiger werden. Wir müssen kodieren und uns damit unterhalten. Keine Ahnung, wie wir das in Zukunft machen werden. Aber das hier ist erschreckend, dass man ihm da jetzt versucht, hintenrum einen Strick zu drehen. Auf so offensichtliche Art und Weise ist wirklich erschreckend. Aber es stimmt schon, es sind die Richter, die es in der Hand haben. Und wir wissen alle, wie die anderen Urteile ausgehen. 7 junge Männer vergewaltigen eine Minderjährige. Großteil kriegt Bewährung oder lächerliche Strafen. Und hier wird jemand dafür, dass er was Falsches gesagt hat, jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr oder wie lange eingesperrt. Und erwartet noch ein weiteres halbes Jahr, weil man ihm ins Gesicht sagt, dich lassen wir nicht frei, weil du glaubst ja noch nicht. Das ist schon wirklich erschreckend. Und der Hate Speech-Prozess kommt da oben drauf, oder was? Und das Training, die Radicalization. Ich finde das völlig lächerlich. Ich meine, ist eine Gefängnisstrafe nicht das Härteste, was wir haben? Wie deradikalisieren wir auch die Muslime so? Machen wir das auch so? Nee, das macht der Imam, der kommt dann vorbei und deradikalisiert die. Seelsorge nennt man das dann. Ja. Und das fand ich gut, hat er mir vorher versprochen. Ich finde das Hammer, also. Boah. Ich hoffe, das erreicht jemanden auf der anderen Seite vom großen Teich. Ich denke, hier können wir uns alle hinter Schlomo stellen, wenn das stimmt. Wie gesagt, bisher habe ich keinen Grund, das nicht zu glauben. Es hat so Fälle immer mal gegeben von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen dieser Dissidenten, wie es heißt. So. Jemand im Chat hat schon hier den Gustl Mollert angesprochen. Der, ja, ist eine Art. Ja. Genau. Der ist ja auch einfach versauert hinter Anstaltsmauern, weil man ihn halt dort halten wollte, damit er den Mund hält. Wahrscheinlich, ja. Ja, Günni fragt, ist euch mal in den Sinn gekommen, dass Schlomo lügt? Ich habe hier zwei- oder dreimal gesagt, soweit das wahr ist. Und natürlich könnte es sein, dass er, um Vorteile zu erreichen, Sachen verbiegt oder dramatischer darstellt oder ähnliches. Das kann sein. Ja. Ich beurteile das hier nach der ich beurteile das, was ich gesehen habe. Ich kann nicht feststellen, und das kann keiner von uns, ob die Richterin das gesagt hat, ob das alles so gelaufen ist, wie er das da sagt, ob der Verfassungsschutz je im Gefängnis. Ich weiß es nicht, aber ich habe gerade keinen Grund, das nicht zu glauben. Erstmal. The benefit of the doubt. Ja, im Zweifel für den Angeklagten. Und alles Weitere muss sich zeigen. Aber wenn das hier die Wahrheit ist, dann sind wir auf einem ganz üblen Weg. Wo findet das denn statt? Weiß das jemand? Ist das in Bochum? Ich weiß nicht, wo der sitzt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und der Dewey sagt was Wichtiges. Was er sagt, korreliert super mit dem, was in diesem Land auch sonst abgeht. Das macht es glaubhaft. Und das ist, ja, stimmt, das ist genau der Puzzlestein, der meiner Argumentation gefehlt hat gerade. Danke. Weil das ist ja. Und der X-Ray sagt, jetzt muss man überlegen, wie viele U-Boote es gibt, die geblackmailt wurden wegen Kleinigkeiten mit Overreach der Justiz. Ja, aber zu Recherchezwecken ist das erlaubt, Leute. Und wie ist das denn? Der Fake-Account sagt, es muss Gerichtsprotokolle geben, aber darf ich da, kann da jemand Einsicht, wer kann denn da Einsicht nehmen? Ja, und der Hinkelstein ergänzt, diese Abläufe sind auch nicht anders als bei Danisch. Und da muss ich auch wieder recht geben. Wie gesagt, Günni, ich glaube das nicht. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Berlin ist aber auf jeden Fall. Also, es passt ins Bild, sagen wir es mal so. Ne? Also. Aber dass jetzt irgendwie auch in Strafsachen irgendwie einfach ein Bundesland, in dem man nicht wohnt, sich da zuständig fühlt, also. Das finde ich. Ja, für diese Hate-Sachen gibt es ja eine übergeordnete Staatsanwaltschaft auch. Ich habe Kollegen, der da. Ja, vielleicht war das Hate-Aid oder irgendeine von diesen netten NGOs, die da sitzen. Ne? Vielleicht hatte die Meldestelle noch was im Köcher. Ist zwar schon älter, aber reicht euch 24 oder irgend sowas, 23? Ja. Hat man mal rund gefragt, hat man mal eine Rundmail geschickt. Habt ihr noch was von Schlomo? Ja, ich habe einen Kollegen, der auch vor Gericht ist, von wegen Streck Zimmermann. Und der erzählte eben, dass da, oder beziehungsweise er hat einen Zeitungsartikel sogar mir gezeigt, wo drin stand, dass eben eine spezielle Staatsanwaltschaft aus Köln angereist ist, deswegen. Von der speziellen Staatsanwaltschaft. Jo. Machen die sich richtig Mühe, ne, um die Leute wegen Hate Speech zu überführen? Das ist ein Quatsch. Und der Wingo sagt auch wieder ein Argument dafür, dass es echt ist, ist, wenn es rauskommt, dass das ein Fake ist, wäre das sein politischer Tod. So, das auch. Ja, also da müsste er jetzt auch, wenn er jetzt hier anfängt, das so weit aufzublasen, dass es nicht mehr glaubwürdig ist und dann sich rausstellt, dass es falsch ist, dann ist er erledigt. Ne? Ja, ich glaube, bei seiner Reichweite wäre das keine schlaue Rechnung. Ja, sorry, Mama, du wolltest gerade was sagen. Ich habe dich gemutet, weil du irgendwie rumgeklispert hast. Also. Ah ja, okay, ich bin gemutet, ich merk's. weiß ich nicht, formuliere ich nochmal neu. Egal. Free Schlomo. Ja, es kann ja sein, dass der Verfassungsschutz, das wollte ich sagen, vielleicht nicht unbedingt das von ihm wollte, was er geglaubt hat, dass er von ihm wollten. Also er hat ja noch nicht was geschrieben, gesagt, dass er das Zusammenarbeit anstreben würden, womöglich oder so. Ja, aber weil ich würde doch auch paar Informationen haben oder so. Warum sollte ich, aber wenn ich im Gefängnis sitze, mit dem Verfassungsschutz reden wollen? Ja, weiß ich nicht. Ansonsten ist das nicht alles nicht so schlüssig. Ansonsten, beziehungsweise seine Geschichte ist ja relativ rund, ne? Auch mit den Erklärungen dabei, dass das eben alles sehr schnell geht plötzlich, wenn er nicht mitspielt und so. Wundert mich gar nicht unbedingt. So macht man das eben. Wenn man da Lothar und Kicker hat. Naja, allein die Nummer, dass sie mehrere Personen in seinem Umfeld TKÜ-mäßig überwacht haben, um an ihn ranzukommen, 15 Mann auf ihn ansetzen, das riecht halt übel danach, dass man hier ein Exempel statuieren wollte. Ja, man will auch ein Ergebnis haben für die ganzen Recherchen und so weiter wahrscheinlich, ne? Nochmal, alle anderen werden freigelassen, sobald keine Fluchtgefahr besteht oder irgendwas. Ja, Kinder in Deutschland, wo soll er denn hinflüchten? Ne? So ein Quatsch, ehrlich. Fluchtgefahr. Fluchtgefahr ist, wenn einer sich nicht bei der Meldestelle meldet, ne? Seine neue Adresse angibt oder so. Ey, Merkel, mach Schlomo auf. Schlomo soll auf sein. Ja, genau. Und fördert, was er Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Geht in den fucking Wald. Passt gerade so. Ja, lass ja nicht gendern und so. Genau. Lest Knicklicht und Mieter pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube, denn es ist sehr gut. Ja. Ja, nieder mit dem Kuckuck-Marxismus. Was eine Woche, ey. Was? Allerdings war diese Woche ganz schön viel, ne? Aber ich habe etwas gelernt. Die Hamburger sind alle total bekloppt. Oh, in der Tat. Das ist aber keine Hassrede jetzt. Ne? Nein. Das ist nur ein freundlicher Knuff. Oh, Schmerz. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, in alter Frische. Wenn Sie Dr. Bob sagen hören wollen. Bob. Schöne Woche und lasst euch nicht ärgern. Was ist mit der Monika? Ey. Na, ich kann nicht mehr, no.